Wir Weltraumaffen haben einen Bildungsauftrag. Deshalb hören Sie nun einen Poetikvortrag von unserem Herrn Abel. Solange du nach dem Glücke jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein. Und wäre alles Liebste dein, solange du nach Verlorenem klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, nicht Ziele mehr noch Begehren kennst, das Glück nicht mehr beim Namen nennst, dann reicht dir Mut nicht mehr ans Herz und deine Seele ruht. Hermann Hesse. Ja, könnte man jetzt aber, wenn man frech sein wollte, könnte man sagen, da hat er ja auch nur wieder Siddhartha-mäßig beim guten alten Gautama Buddha abgeschrieben. Das ist ja, eigentlich Buddhismus, was er da... So genau darfst du da nicht hinschauen. Im Grunde schreiben die ganzen intellektuellen Autoren und Schriftsteller alle voneinander ab. Aber Hesse ist ja, hat ja, eins der zentralen Werke von Hesse ist ja Siddhartha und damit praktisch eine Nacherzählung der Entstehungslegende des Buddhismus. Also, und deswegen brauchen wir Urheberrechtsreform und Leistungsschutzrecht. Weil alle von ja, damit der Buddha endlich da seine Kohle kriegt. Genau, ich glaub, aber Hesse kann ich ja jedem nur empfehlen. Also wer in seiner Sturm- und Drangzeit den Demian und den Steppenwolf nicht gelesen hat, der hat was verpasst. Also ich war kurz jetzt eben der Meinung, ich soll es mal lesen, aber wo du das mit dem Buddha sagst und so, ich glaube, das ist Kulturbuddhismus, das... Aber ja. Buddhismus kann dir doch eigentlich nicht so feindlich sein, weil da geht es einfach um eine Philosophie, um einen Menschen, der gesagt hat hier, wir sollten weniger nach Materiellem streben und versuchen, uns davon freizumachen. Also da kann ich auch nichts mit anfangen. Ich will nach Materiellem streben. Ach so, okay, na dann. Christ, du alter Materialist, also... Da bist du aber gefährlich nah am Marxismus dran, weißt du? Da würde der Jordan sagen, du brauchst eine Impfung, weißt du, so eine Unfugimpfung mit Religion gegen, weißt du? Das stimmt natürlich. Ja, sollen wir mal loslegen? Ja. Ja. Ich habe das eigentlich Idiotenimpfung. Da gibt es tatsächlich immer noch alle. Was? Sind wir noch gar nicht live? Doch. Hallo, bereit. Herzlich willkommen. Das hat noch keiner gesagt. Aber geht. Otto Brenner Studie. YouTube wird dominiert von oberflächlicher Unterhaltung und Werbung. Ja, dann habe ich immer tatsächlich empirisch was untersucht. Allerdings sind nur die ersten 100 Kanäle, die Top 100 Kanäle. Das hätte ich denn auch sagen können. Ja, im Prinzip ist es ein bisschen leicht erkenntlich, diese Erkenntnis, denke ich eigentlich auch. Die haben aber tatsächlich dann davor gewarnt und auch beschrieben, dass das mit diesen mit der Schleichwerbung beileibe nicht im Griff ist, sondern eben, dass noch ziemlich weitlich gemacht wird und so weiter. Ja. Okay. Eine herausragende Stellung bei YouTube in Deutschland nehmen Influencer ein. Unter den Top 20 Kanälen würden allein 15 von solchen digitalen Meinungsführern bespielt. Das Autorenteam Frühbrot Flohen hält deren gesellschaftspolitischen Botschaften für fragwürdig. Ja, und das kann man natürlich nur unterschreiben, ne? Wenn die so Schleichwerbungsdinger machen und so. Ja, aber es ist auch so ein bisschen nein doch, oh, oder? Also, ja, richtig. Ja. Das ist ja, da brauche ich mir ja nur Kultur an sich anzugucken. Obwohl der Unterschied ist von oberflächlicher Unterhaltung dominiert. Und ja, der Unterschied ist aber schon, dass die es hier empirisch auch nachgewiesen haben, ne? Dass sie eben Sachen aufgeschrieben haben und haben es zusammengezählt und zusammengerechnet, während ja doch an vielen Stellen ja mehr so gefühlt argumentiert wird, ne? Ja, aber puh. Ein Ausschnitt aus dem Artikel ist, so führen viele Influencer zum Beispiel ihrem meist sehr jungen Publikum Rollenbilder von Mann und Frau vor, die man für längst überwunden gehalten hat. Okay. Ja, ja. Okay. Was das ist aber als Wahrnehmung von Realität. Also, weiß ich nicht, das ist jetzt. Ja, eben. Also, mit ihrer Überwindung, wie weit sich das durchgesetzt hat? Ja. Glauben die wirklich, dass jetzt auch irgendwo in Bayern auf dem Land die Leute lieber queer sind und bunte Haare haben statt eine Familie oder was? Ich meine, das ist nur Berlin im Endeffekt und vielleicht ein paar Univiertel im Rest von Deutschland und der Rest. denkt sich mal, was meint ihr genau mit Auflösung von Rollenstereotypen? Wenn zu vorderst Comedy, Streiche, Online-Spiele, Schminktipps das Programm beherrschen, dann wird den Heranwachsenden ein falsches Bild von der gesellschaftlichen Realität vorgegaukelt. Nur 4 der untersuchten 100 Kanäle hätten informierenden Charakter. Das Ding ist halt, ist der kleinste gemeinsame Nenner ist halt sowas wie Schminken und Videospiele oder Comedy. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ich meine, es wäre ja schon gut, wenn die Affen die Top 10 Channel besetzen würden mit Spin-Off-Sendungen und allem und so. Aber das wird sich halt nicht durchsetzen, weil halt Informationen schauen die Leute halt nicht so gern. Die meisten Leute juckt das halt nicht. Also, ob jetzt für die eine politische Richtung oder die andere oder eine Dokumentation über Gebirge oder was das auch immer sein soll, aber die meisten Leute interessieren sich halt einfach nicht so arg. Nicht so wie unsere Zuhörer, die sind alle. Vielleicht der gemeinsame Nenner ist schon ein guter Punkt, also muss ich auch manchmal dran denken, jetzt ist es ein bisschen off-topic, aber wenn es um Feminismus geht oder so, das ist ja auch, dass so viele Parteien darauf so abgehen, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass es eben der kleinste gemeinsame Nenner ist, bei dem man sich am wenigsten wehtut in der Bevölkerung, ne? Da sagen alle so, ja, ist gut für gleich, ist gut, ne? Und fertig. Ja, wobei das halt auch, in meinen Augen ist der Feminismus so ein bisschen eine Vorfront von halt der Gleichmacherei, so aus der schwer linken Richtung, wo man alles einebnen und einstampfen will. Und dass die in allen Parteien Einfluss haben, ist eigentlich eher ein Zeichen von ideologischer Unterwanderung, in meinen Augen. Also, ist vielleicht auch eine paranoide Sicht, aber ich. Es ändert sich langsam sehr. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ich sehe da das Teufelshand am Werk, weißt du, der Teufel. Nein, Quatsch. Ja, das ist die Studie dazu, ne? Unboxing YouTube haben sie das ja genannt. Da habe ich ehrlich gesagt nicht reingeguckt. Ich habe den nicht geglaubt. Ja, ich habe den mir auch gerade nur im Hintergrund angeguckt, aber allein das Inhaltsverzeichnis und die letzten beiden Sachen ganz am Ende sind sehr interessant. Da wird zum Beispiel gezeigt, welche YouTube-Kanäle überhaupt untersucht werden. Und ja, gut, 138 Seiten. Wie gesagt, ich habe die vor einer Minute auch erst gefunden. Dementsprechend müsste man sich das mal durcharbeiten. Das sieht aus, als ob das ergiebig sein könnte. Yeah, Mini-Zuschauer und Mini-Influencer. Aha. Ethische Tabubrüche. Das sind doch Gamergelder, verkappte. Tradierte Geschlechterrollen. Puh. YouTube, die Plattform der Migrantenkinder. Ich nehme mal an, dass je tiefer du darauf eingehst, dass du eher wirst du da Meinungen finden von den Schreibern. Die Grundaussage wird sich nicht groß ändern. Wir erinnern uns ja auch alle dran, wie Pink Stinks eine Schauspielerin irgendwie zur Influencerin gemacht hat. Also das ist ja auch nicht nur bei Werbung oder Unterhaltung so, sondern das wird ja genauso genutzt, so wie mit der Frau Neubauer für Fridays for Future werden da ja auch Leute gecastet, die man schön vorne dran stellen kann, um Politik zu verkaufen. Tja, und die sind zu der Erkenntnis gekommen, dass von den 100 meistgesehenen Kanälen nur 4 Kanäle sich mit Politik beschäftigen. Ein Drittel bietet Unterhaltung, ein Viertel ist Musik, 15% sind Gamer, 10% sind Beauty und Lifestyle. Ja, ich meine, auf so einer Grundlage Erkenntnisse zu sammeln. Ja, auch wenn du nur die obersten 100 anguckst, kriegst du ja auch keinen repräsentativen Durchschnitt von YouTube. Und als Positives haben sie dann Funk, oder wie? Ja, wie ernsthaft? Gesagt, also ich glaube, das Ding, das müssen wir uns in der Zukunft nochmal näher angucken. Das bietet viel. Ja, weißt du, dann kannst du wieder mit Leuten diskutieren, ob es eine progressive Agenda gibt. Und dann hier Funk. Funk ist wichtig, weil das ist pädagogisch. Die reden da über Homosexualität und darüber, dass es ein Gender Pay Gap gibt und darüber, dass die Kernfamilie Faschismus ist. Und meine Güte, ich will ja auch, dass das Randgruppen nicht zerdrückt werden. Aber meine Fresse, Alter. Sie heißen halt nicht umsonst Randgruppen, wenn ich das mal ganz zynisch sagen darf. Yay! Danke, Axel Fotz. Voll gut. Ja, kommen wir zu einer ambivalenten Medienmeldung. Und zwar, Twitch erwägt Ausschluss von EU-Nutzern. Das hat letzte Woche die Runde gemacht. Man muss das Ganze so ein bisschen relativieren. Allerdings verliert es trotzdem nicht an Bedeutung. Und zwar, Twitch hat, bevor diese ganze Sache mit der Abstimmung durch das Parlament gekommen ist, was wir ja auch hier begleitet haben, haben die gesagt, sollte das in der jetzigen Form durchgehen, werden die vielleicht sogar den Markt verlassen müssen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie das mit Livestream-Sachen ordentlich, also sie wissen im Endeffekt nicht, wie sie Livestreaming und Upload-Filter unter einen Hut bringen können, technisch gesehen. So. Und sie sagen, okay, wir werden weiterhin Lobbying betreiben, dass sich die gesetzliche Ausgestaltung für uns positiv ergibt. Das war vor der Abstimmung. Daraufhin sind diese ganzen Artikel rausgekommen, allerdings nach der Abstimmung erst. Da haben viele Leute zu Recht gesagt, okay, das ist veraltet, das liegt lange in der Vergangenheit. Und Twitch hat daraufhin jetzt gesagt, okay, an sich sind wir immer noch weiterhin der gleichen Meinung, aber wir werden weiterhin Lobbying betreiben, dass in der nationalen Gesetzgebung das dann vorteilhaft für uns ausfällt. Also im Endeffekt genau das Gleiche wie vorher. Nur das wird wiederum von allen Leuten gewertet als Entwarnung. Das müsst ihr euch jetzt selber überlegen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Entwarnung ist, weil Twitch sagt, okay, wenn das so kommt, müssen wir abschalten, aber wir versuchen dagegen vorzugehen, auf politischem Level halt. Ja, wie aussichtsreich ist das? Ich habe dazu noch gehört, dass es möglich ist, solche Sachen, solche Gesetze, dann EU-Vorgaben nicht umzusetzen und dafür halt eine Strafe zu bezahlen. In anderen Bereichen. Ja, aber die ganzen Geschäftsmodelle geben das nicht hin. Wenn die überhaupt positive Margen haben, sind die so gering, dass das. Das müsste dann der Staat bezahlen. Ja. Nicht in denen, der deutsche Staat. Also wenn die das EU-Gesetz nicht umsetzen, dass sie dann eine Strafe bezahlen. Ich weiß nicht, wie die dann berechnet wird, aber. Also nochmal, so wie das hier in dem Artikel steht, ist es nur halb richtig, weil Twitch das so explizit nicht gesagt hat. Die haben nur quasi durchscheinen lassen, dass das so der Fall ist. Aber laut eigener Aussage versuchen sie halt noch politisch Lobbying zu betreiben. Und wie gesagt, wie aussichtsreich das ist. Aber sie haben noch nicht angekündigt, dass sie es abschalten werden, so wie Google es ja gemacht hat. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Google hat das ja gesagt. Das haben wir ja auch vorgestellt, wie die das mit Google News und mit anderen Sachen machen werden. Das haben die ja schon getestet. Das sind bestimmt die VPN-Dienstleister, die da mit Lobbyarbeit versucht haben, so ein Gesetz durchzuboxen, damit sie ihre Industrie mit einem Gesetz boosten können. Da habt ihr es, mein Aluhut. Ja, und nochmal, die Frage ist halt immer, inwieweit ist der Markt in Europa überhaupt attraktiv für solche Unternehmen, wenn sie nicht aus Europa selber kommen, wenn sie nur Kosten haben und keine ordentliche Marge? Ja, weil unterm Strich ist es so, wenn Twitch in Europa so viele Regularien befolgen muss, dass sie keine Marge mehr haben, aber in Amerika haben sie Marge, warum sollte Twitch dann nicht einfach auf den europäischen Markt verzichten? Was für einen Nachteil hat Twitch davon? Sie haben eine geringere Reichweite, aber die Reichweite können sie eh nicht monetarisieren. Also, wie gesagt, das scheinen viele Leute nicht zu verstehen, weil viele Leute denken, die schwelgen in Geld und verdienen sich dumm und dusselig. Ja, naja. Einzelpersonen vielleicht, aber die Unternehmen selber nicht. Ja, trotz allem. Geht weiter mit dem Leistungsschutzrecht. Genau, wollen sie das versuchen durchzuboxen und lügen sich dafür die Hucke wund, oder das heißt. in diesem sehr langen Artikel in der Analyse geht der Autor darauf ein, ja, wie im Detail da tatsächlich getrickst wird. Und ich habe es nicht ganz gelesen bekommen jetzt mehr, aber es ist ein fünfseitiger Artikel, meine ich. Es wird halt am Anfang auch unter anderem behauptet, dass die Blogger irgendwie davon profitieren würden, dabei sind die extra ausgenommen worden und so weiter. Der Döpfner macht da wohl so eine spezielle Anti-Werbetour oder so. Also das vielleicht mal als Lesetipp. Das ist ein echt langer Artikel. Axel Springer profitiert angeblich nicht von der Reform. Was sind also noch paar Punkte? Mit Google Cloud Content, das stimmt ja im Prinzip auch nicht. Ja, und solche Punkte. Da wird auch heute gesprochen in den Kommentaren. Also, das ist auch eine dieser Lügen, dass Google Content klauen würde. Und die werden dann eher abschalten. Ja, so Punkt 4. Google hat den Verlagen mit Auslistung gedroht. Stimmt im Prinzip auch nicht. Und die Verlage erzielen mehr Umsätze ohne Google News. Das stimmt natürlich auch nicht. Also solche Sachen werden da rumkolportiert und das ist totaler Quatsch, ne? Ja, seid ihr noch da? Ja. Ja, da, es wird so viel falsch dargestellt. Es ist, ich meine, es ist wirklich schamlos. Anders kann man es nicht mehr sagen. Aber ja. Das waren aber die Punkte, die ziemlich sicher falsch sind, ne? Die da verlogen rumerzählt werden. Naja, das Leistungsschutzrecht, ja. Aber das Leistungsschutzrecht ist halt immer wieder ein sehr gutes Beispiel, dass man die Hoffnung nicht total aufgeben soll, weil wenn diese ganzen Copyright-Richtlinien so stümperisch umgesetzt werden wie das Leistungsschutzrecht in Deutschland und nicht so strikt wie in Spanien, vielleicht wird alles nicht so schlimm, aber ich meine, es ist schon ein bisschen traurig, darauf hoffen zu müssen, dass die das einfach so stümperhaft umsetzen. Ne? Das ist mir sicher ist, dass sie damit auf die Nase fallen am Ende, ne? Finde ich. Eine kleine Hoffnung. Ja, wie sollen sie denn auf die Nase fallen? Naja. Ja, die Verlage natürlich, ne? Nicht, also ist mit dieser Forderung oder so. Ich glaube ja nicht. Absehbar. Naja, warten wir es erstmal ab. Hier kommen wir zu einer Sache, zu Vine. Vine ist ja eine Videoplattform gewesen, wer es nicht kennt, ist ja mittlerweile nicht mehr im Trend. Einfach ein paar kurze Videos, ein paar Sekunden lang oder so, eine halbe Minute, glaube ich, maximal. Ja, das war halt so ein Trend eine Zeit lang und ähnlich, es wurde halt auch von Influencern genutzt und die haben richtig schön Kohle kassiert. Und irgendwann haben die Hauptnutzer von Vine, die mit den größten Followern, sind mal zum Unternehmen gegangen und haben gesagt, so hier, wie wäre es denn, wenn wir uns zusammenschließen und wir garantieren euch, dass wir dreimal pro Woche was für euch hochladen und dafür gibt ihr uns eine feste Summe für jeden Monat. Ja, die 18 Größten hatten sich quasi zusammengeschlossen. Ja, klingt so ein bisschen nach Gewerkschaft. Ne? Naja. Die hatten sich zusammengeschlossen und haben halt Wein gesagt, entweder gehst du auf diesen Deal ein oder redest mit uns oder wir wechseln einfach die Plattform und gehen zu Instagram, zu TikTok und zu Snapchat und zu YouTube und was auch immer es sonst noch gibt. Und Wein hat gesagt, nee, Moment mal, ihr seid User, ihr benutzt unsere Plattform, wir zahlen euch gar nichts. Daraufhin haben die Leute die Plattform verlassen. Ja, und wo ist Wein heute? So. Und im Endeffekt, das, was hier eingeblendet wird, ist ein Auszug von einem Buch, was jemand über die Hintergründe geschrieben hat, wo es da geht. Und der Twitter-Typ hat das gepostet. Und da geht es wieder um das Phänomen, was in Amerika gerade passiert, dass halt immer mehr Leute wieder dieses Collective Bargaining für sich finden, was halt darin mündet, dass man Gewerkschaften gründet. So, und das scheint wieder im Trend zu sein und es wird halt auf Unternehmensebene immer wieder unterdrückt. Ich erinnere nur an die Nachrichtenunternehmen, die in den letzten Monaten so viele Leute gefeuert haben. Es hatte auch teilweise Hintergründe, dass die Journalisten Gewerkschaften gründen wollten. Ja. Das mit den Gewerkschaften, ich habe auch mal gelesen, dass die Gerüchte, dass der Disney Sympathie für Nazis hatte, also fürs Nazi-Regime damals in 30ern, dass das auch was mit einem Streit zu tun hatte und mit Rufmord und dass es nicht der Wahrheit entsprochen hat. Ich habe das aber auch nicht tiefer nachrecherchiert. Kann sein, dass das auch wiederum eine Disinfo ist, aber ich fand das total lustig, weil in Family Guy und so gibt es ja öfters mal ein Simpsons oder South Park ein Slap in die Richtung von Disney und da bin ich hellhörig geworden, aber ich habe mich jetzt nicht näher mit der politischen Gesinnung von Walt Disney auseinandergesetzt, also lass mich da jetzt Unfug geredet haben, aber ich fand die Info interessant. Ja, Disney ist ein Thema für sich. Ich empfehle jedem einfach aus Interesse, sich mal die 50er Jahre der Disney-Produktion anzugucken. Die haben sehr interessante Sachen mit NASA zusammen gemacht. Wie man sich den Weltraum vorstellt. Hat nichts mit Mickey Mouse zu tun. Sehr interessant. Ja, oder es gibt auch dieses eine Stunde lange Video auf YouTube von Walt Disney über das Epcot Center, was er eigentlich geplant hat. Das, was heute da in Disneyland steht, ist ja nur ein kleiner Fliegenschiss. Der wollte ja wirklich eine Stadt am Reißbrett da in Florida hinstellen und wollte ganz neue Transport- und Logistiksysteme da testen. Und also wenn man ihn darüber sprechen sieht, ist es schon abgefahren, wie der dafür gebrannt hat. Aber das ist natürlich leider nach seinem Tod ist das Projekt sofort auf den Müll gewandert, weil es halt unglaublich teuer war. Ja, apropos Geld verdienen und so, PR im Journalismus ist das Thema. Das ist hier ein Beitrag von Zapp. Ziemlich guter Beitrag von Zapp mal wieder. Das ist ja was, was die Leute da so ein bisschen stört, dass irgendwelche PR und Journalismus vermischt wird. Und ich wollte ihn auf jeden Fall nicht ganz zeigen, aber ich wollte hier mal den Herrn Überall, das ist ja der Chef vom Deutschen Journalistenverband, der ist uns auch schon ein paar Mal hier begegnet, den wollte ich mal zeigen, was der so zu sagen hat. Das fand ich ganz interessant. DJV. Journalismus und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das sind, Achtung, Floskelalarm, zwei Seiten einer Medaille. Ja. Für den Journalistenverband sind die Macher von PR-Medien und sogar Pressesprecher Kollegen. Er nimmt sie wie selbstverständlich auf. Hier hat damit kaum jemand ein Problem. Es gibt ja Menschen, die zum einen Journalismus ausüben und zum anderen für Unternehmen eben auch in der einen oder anderen Form im Bereich Kommunikation tätig sind. Und wir finden, dass das eben sehr wohl zu einem Journalistenverband gehört. Ich habe gemerkt, dass ich die Distanz zu gewissen Themen, lokalpolitische Themen nicht mehr habe und habe für mich überlegt, den Seitenwechsel deswegen zu machen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr journalistisch arbeite. Das, was in der PR gemacht wird, also in der effektiven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ist eine Spielart des Journalismus. Und das machen wir ja schon seit Jahrzehnten, dass wir beide Seiten vertreten, dass wir beide Seiten dann eben auch die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das tolle Sache, oder? Das sehe ich ein bisschen anders. Ich kann zwar verstehen, was er meint, weil ja tatsächlich die ersten Nachrichten, Publikationen, wenn wir jetzt mal nicht zu über die Gutenberg-Zeit denken, sondern halt die ersten wirklichen Nachrichtenpublikationen sehr viel mit Werbung zu tun hatten. Und aber Werbung am Anfang auch nur eine Sache war, und zwar die Leute darauf hinzuweisen, hey, es gibt ein neues Produkt. Nicht dieses Produkt ist besser als die Konkurrenz, sondern es gibt ein neues Produkt. Ja. Quasi eine Information. Ja, also eigentlich ist das in Deutschland ja an den Nachrichten liegt. Und dann hat sich das irgendwann getrennt. Ja, aber hier so den Vergleich zu ziehen, das ist schon. Also du darfst in Deutschland die Leute, die redaktionellen Kram produzieren und die Leute, die Anzeigen einkaufen, müssen zwei getrennte Sachen sein. In Deutschland. Ja, das ist heute so. Aber er meint ja, es wäre ursprünglich das Gleiche gewesen und das mag vielleicht im Kern stimmen, aber nee, er sagt, das ist immer noch ein Ding. Das sagt er ja quasi damit. Und das wäre nur eine Spielart. Diesen Begriff Spielart fand ich auch großartig. Also, ich meine, wo sind wir denn hier? Ist das Journalismus, um den Leuten aufklärerisch irgendwie zu zeigen, was los ist? Oder ist das hier irgendwie, weiß ich nicht, Freizeitspaß oder so? Spielart. Ich glaube, das zerbricht in diese zwei Lager halt. Die einen werden die Lehrenden sein und werden sich Journalisten nennen und die anderen sind die Verkäufer und werden sich PR-Leute nennen. Ganz einfach. Den echten Journalist wird es in dieser Teilung halt nicht mehr geben. Naja, er meint ja, dass das die gleichen Leute sind, meint er ja im Prinzip. Und die Dame ja auch, von wegen so, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht mehr objektiv sein, also bin ich jetzt einfach, aber ich arbeite natürlich trotzdem noch journalistisch, weil ich dann hin und wieder auch mal ernst genommen werden will oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber fand ich auch lustig. Was nicht zu unterscheiden ist, ne? Wenn du jetzt bei Golem liest oder so zum Beispiel, sind das IT-Nachrichten oder sind das immer Produkte oder sind das immer Informationen, ja, die eigentlich PR darstellen oder häufig PR, meistens doch eben PR auch im Hintergrund haben. Das hängt davon ab, ob die ein Problem vielleicht etwas pointiert darstellen und dann den Experten von einer Firma interviewen, die direkt die Lösung dafür verkauft. Ja, an sowas mache ich das immer fest. Ja, ist vielleicht auch noch was anderes. Das kann auch legitim sein, aber ne, Golem macht das schon besser als andere. Ja, man stellt sich dann nur so Sachen vor, wie den ehemaligen Pressesprecher von der Bundesregierung, der jetzt irgendwie der Chef von der ARD ist. Und oder hier die Sprecherin vom Bundesministerium für Frauen, die vorher auch, ich glaube, ZDF-Journalistin war. Sowas halt auch, ne? Und das machen die dann so, wie es ihnen gerade passt irgendwie. Wenn sie dann irgendwo Mietmaul sein können für irgendwen, dann machen sie das. Und wenn sie dann, keine Ahnung, mal wieder irgendwie ihre politische Agenda in Zeitschriften vertreten wollen, dann machen sie das. Ich habe auch mal in einem Buch gelesen, was einem beibringen soll. Das ist im Cornelsen Verlag erschienen. Public Relations, wie man das eben macht, dass man mit der Presse besser zusammenarbeitet. Und dort meinen die aus etwa 70 oder 80%, war recht hohe Prozentzahl, der Nachrichten beruhen auf PR-Arbeit. Also, wo ich mir auch dachte, so lass es 20, 30 sein oder 40, aber es war halt mehr als die Hälfte, wo ich mir dachte, ja, nicht unbedingt zwei Seiten einer Medaille, sondern irgendwie so die Spitze des Eisbergs und der Eisberg auf der anderen Seite. Wisst ihr, ja, ich kann welche Lokalpolitiker zu einer Pressekonferenz einladen, weil sie, weiß ich nicht, was sie ein Museum eröffnen wollen oder sowas. Das ist auch eine Funktion, ist auch eine Art von PR. Aber dann natürlich eine staatliche oder eine offizielle oder wie auch immer man das nennen soll, das eigentlich eher dann Information ist, ne? Über das, was abgeht in der Stadt. Also ganz schwer zu trennen, finde ich. Aber zwei Seiten. Es geht halt darum, geht es um eine Bekanntmachung, eine Verlautbarung, etwas Neues oder Werbung in Abgrenzung zu anderen Sachen. Ja? Also ich sehe es halt auch, PR und Journalismus ist sehr eng aneinander, weil sie den gleichen Werkzeugkasten haben. Nur der Journalismus sollte halt nicht alle Werkzeuge benutzen. Ja, sondern ne, PR, ich meine, in der Werbung ist alles erlaubt, außer vielleicht direkt zu lügen. Ja, aber ja, das kann man nachvollziehen. Wir haben das beste Produkt. Ja, es ist wahrscheinlich nicht das beste Produkt, aber Leute verstehen das. Bei den Nachrichten denken die noch auf einer anderen Ebene. Aber wenn die Nachrichten halt die gleichen Werkzeuge benutzen, ja, dann, ich meine, das sehen wir. Dann haben wir Journalismus mit Haltung. Super. Ja, das muss ich auch nochmal relativieren, glaube ich, weil ich glaube, es ist ja doch was anderes, wenn jemand von der Stadt oder lokalen Behörde PR macht und die Zeitungen anspricht, als wenn der Zeitungsmensch PR macht. Ja, eben. Darum geht es ja PR auch. Weitergibt, so, das war, glaube ich, nicht. Ja, bei dem Ding geht es ja darum, dass halt eben die Journalisten selber PR machen, so wie es ihnen gerade passt, so wie die Leute, die wir gerade gesehen haben, weil das ja eh nur eine Spielart dann ist. Und ich finde, da ist es dann doch trennbar. Okay. Das hier ist auch noch ein weiterer von Zap. Gute PR-Agenten. Entschuldigung. Also ich würde zum nächsten Thema. Wenn du zum letzten noch was sagen willst, dann mach schnell. Genau, gute PR-Agenten werden die Pressemitteilungen auch so schreiben, dass die Journalisten die mit einem Minimum an Arbeit in ihre Artikel umsetzen können. Ja, das ist sowieso wahr. Genau, dieses hier ist auch ein Beitrag von Zap, aber wahrscheinlich schon älterer. Jedenfalls ist er hier auf dem Kanal von der ARD mir begegnet. Und da geht es um die Kirchen, was ja auch immer noch ein Lieblingsthema von mir ist. Die Kirchen und im öffentlichen Rundfunk, da haben wir auch schon häufiger mal drüber berichtet. Das gibt ja dann so Sachen wie, dass sogar irgendwelche Tatortfolgen produziert werden von der GmbH, die der Kirche gehört und solchen Dingen. Und aber das Offensichtlichste. In der Sendung steht es auch am Ende dran, irgendwie in Zusammenarbeit mit katholischer Kirche oder sowas. Ja, das Offensichtlichste sind halt diese sogenannten Verkündigungssendungen und um die geht es ja auch in diesem Beitrag und es geht halt größtenteils darum, wer eigentlich diese Verkündigungssendung bezahlt. Das ist nämlich das Interessante an dieser ganzen Sache und das fahre ich jetzt mal in den Beitrag ab. Stellen. Wer also zahlt die Kosten für die Verkündigungssendungen der Kirchen bei ARD und ZDF? Wie Sie wissen, Frau Sitter, sind ja die Kosten von den Sendern getragen. Zu 100%. Wir finden diese Regelung, die sich bewährt hat, eine angemessene Regelung. Was als angemessen gilt, ist offenbar Auslegungssache. Das ZDF sendet wöchentlich eine Messe, gelegentlich auch aus dem Ausland. Zuletzt im September ein Farmgottesdienst aus Namibia. Und dabei alle Volksgruppen hoch angesehen. Davor unter anderem Paris, Kopenhagen, Istanbul, Prag und Sao Paulo in Brasilien. Die Kirchen entscheiden über Inhalte und Prediger und auch darüber, aus welcher Kirche gesendet wird. Das sind die kirchlichen Sendebeauftragten, die je nach Thema schauen, wo ist es sinnvoll. Wenn zum Beispiel ein Gottesdienst zur Eröffnung der Adveniat-Aktion aus dem Ausland übertragen werden soll, warum nicht? Wir gehen an die Ränder der Gesellschaft und da kann man auch durchaus mal gut vertreten ins Ausland gehen. Selten jedoch werden die Gottesdienste vom Rand der Gesellschaft übertragen. In der Regel sind es schön ausgeleuchtete Kirchen, im Aus- und Inland. Die Produktion ist aufwendig, meist 4 bis 5 Kameras, Dutzende Scheinwerfer, tausende Meter Kabel, 2 bis 4 Tage Produktionszeit vor Ort. Ja, bist schon immer. Nur mal so, ich will die Grundkritik, die teile ich ja vielleicht, aber das hört sich nicht nach viel an. Ja, das kommt gleich. Nebenbei, dafür, was es ist, ist es wenig, würde ich jetzt mal sagen. Aber ob es grundsätzlich sein muss, das kann man natürlich fragen. Nur es wird hier so dargestellt, oh, 5 Kameras, oh, 2 Tage. Ja, da kommt schon was zusammen, dann hören wir hin. Ja, ja, aber... Wie hoch die Durchschnittskosten für die kirchlichen Verkündigungssendungen sind, wollen die Sender gegenüber ZAP nicht preisgeben. Die Kosten variieren und differieren, so die immer gleiche Begründung. Ja, der Grund, die unterschiedliche Bauart und Größe der Kirchen. Nein. Das hat einen ganz anderen Grund. Der Grund ist nämlich, dass die Leute, die diese Sendung produzieren, ihre eigenen Produktionsfirmen haben. Und diese Produktionsfirmen, private Firmen, die verkaufen ihr Produkt an die Öffentlich-Rechtlichen. Und nochmal, ganz abgesehen von dem ganzen Kirchenthema, das ist ein grundsätzliches Problem. Naja, also das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Das Thema kommt hier nur noch obendrauf. Diesen dicken, fetten NDR-Übertragungswagen habe ich hier bei mir in der Gegend auch schon ein paar Mal stehen sehen, vor Hannovers dickster Kirche. Also das kann ich nicht sagen, dass da jetzt nur andere Produktionsgesellschaften irgendwas mit denen machen. Also Doch. Ich nehme dir das nicht, nur die Leute, die da arbeiten, die haben privat ihre Produktionsfirmen und wenn es nicht die Sendetechnik ist, ist es der Schnitt, ist es der Ton oder was auch immer. Aber das ist das, was das Ganze so teuer macht. Ja, und wie gesagt, dass der Staat dafür bezahlt, weil das kirchlich ist und so, das kommt noch oben dazu. Dann hör noch mal ein bisschen. Aber das ist der eigentliche Einzig Punkt. Einzig der NDR gibt Produktionskosten von 30.000 bis 65.000 Euro an. Hinzu kommen aber noch anteilige Betriebskosten. So kostet ein Gottesdienst geschätzt um die 100.000 Euro. 18 Gottesdienste sendet die ARD dieses Jahr, 54 das ZDF. Geschätzte Kosten 5 bis 7 Millionen Euro. So, da hast du. Also klar, es ist noch kein Funk, aber diese Scheiße muss einfach nicht sein. Also tut mir leid, vor allen Dingen so wie die Kirchen vollstecken. Und ja, die Kirchen sollten da mehr selber zahlen müssen, finde ich auch. Also mehr als 0% auf jeden Fall. Ja. Die sollten das komplett zahlen. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Und was ist mit den anderen Religionsgemeinschaften? Wir müssen auf der anderen Seite auch, ich finde das auch alles nicht gut. Aber was berechtigt ist, sehr viele von den Leuten, die noch Öffentlich-Rechtliche gucken, wollen die Gottesdienste sehen. Das ja, ist leider auch. Aber muss man die so aufwendig mit hier Krankamera und was ich da eben alles gesehen habe filmen? Oder kann man die auch mit einem 2- oder 3- Kamera-Setup statisch Können die ja trotzdem selber bezahlen, weil die haben ja immerhin noch genug Geld. Also ich sag mal so, das reichste Bistum der Welt ist in Köln und das gibt überhaupt gar keinen Grund, warum die es nicht bezahlen sollten. Und jetzt kommt ja auch noch mal eine interessante Frage an den Verantwortlichen dafür bei den öffentlichen Medien, was sie denn damit machen. Und der kommt mit so einer Standardsache, die ihm ZAP zum Glück nicht durchgehen lässt. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht, was bei denen passiert ist dabei ZAP. Die scheinen hier früher mal richtige journalistische Beiträge gemacht zu haben über wichtige Themen und nicht irgendwie, oh, guck mal, was die Leute hier in den Kommentaren schreiben. Pfui, pfui. Wie sie das jetzt machen. Ein Gesprächssignal von Seiten der Kirchen und eine überraschende Antwort vom Kirchenkoordinator der ARD. Die Kosten für die Verkündigungssendung werden von Rundfunkanstalten getragen. Und das ist auch was wir so wollen. Denn das sichert uns die Unabhängigkeit gegenüber den Kirchen. Kann man nicht sagen, redaktionelle Autonomie haben wir sowieso nicht, auch jetzt schon nicht. Also, dann ist das Sache der Kirchen, dann sollen sie aber auch dafür bezahlen. Ich denke, dass wir dann keine Angriffsmöglichkeit mehr hätten, wenn wir einen Ort, einen Prediger oder einen Inhalt nicht haben wollten. Ort, was? Prediger und Inhalt, Faktoren, die auch heute von den Kirchen bestimmt werden. Ja, genau so ist es nämlich. Dieses ganze Unabhängigkeitsding ist vollkommener Humbug. Das ist sowieso nicht gegeben. Die können da versenden, was sie wollen. Das steht ja gerade in diesen Verträgen halt eben drin. Die können versenden, was sie wollen und die können dafür dann halt eben, man kann von denen dann angemessenes Geld dann irgendwie verlangen für diesen Kram. Außerdem, das hatte ich jetzt am Anfang nicht gezeigt, aber die haben halt eben auch darauf hingewiesen, diese Gottesdienste sind nur ein Teil davon. Ne? Also es gibt auch noch alle möglichen anderen Sendungen, die da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen, die von den Kirchen produziert werden und nicht bezahlt werden. Irgendwelche Talksendungen, was weiß ich nicht, was alles und Zeug. Na, also da gehört noch mehr dazu. Warum wird das Angrillen vom großen Zeus-Altar in Pergamon nicht übertragen? Genau, das sind die richtigen Fragen. Ich würde auch behaupten, dass wenn du jetzt da alte Wiederholungen ausstrahlen würdest, einfach mal 2 Jahre lang, dass das niemandem auffallen würde. Ich habe behaupten, dass das Zielpublikum das sogar gut heißen würde. Als ich in Italien war, in Rom, gab es da einen Fernsehsender, da hat ein Typ in seinem Keller Gottesdienste abgehalten und die gefilmt. Und das hat den Leuten auch Spaß gemacht, glaube ich, sonst gäbe es ja nicht. Also warum muss man das so aufwendig machen? Verstehe ich nicht. Wenn man das schon von unserem Geld bezahlt. Und dieser ARD-Futzi stellt sich da hin und sagt, ja, oder ZDF sagt, wir wollen das so. Wir wollen diese 6 Millionen der Gebührenzahler ausgeben, damit wir irgendwie so ein hypothetisches Ruhekissen haben. Ja. Ja, aber das ist Staat und Kirche in Deutschland, wortwörtlich. Ich will auch einige Sachen, die 5 bis 6 Millionen Dollar, Euro kosten würden. Kann ich da auch irgendwo? Das ist genau die gleiche Argumentation, die man auch führt, warum wir von der öffentlichen Hand diese ganzen theologischen Ausbildungen bezahlen von den Leuten und so an irgendwelchen öffentlichen Universitäten. Da sagt man auch, ja, damit wir da Einfluss drauf haben. Aber das haben wir ja auch schon häufig gehabt. Das stimmt einfach nicht. Also es ist alles durchgeurteilt. Man hat da keinen Einfluss. Wenn die Kirche irgendwelche Sachen so sieht, dann sieht die halt so. Und dann können die das auch so da irgendwie vertreten. Und wenn da einer ankommt und sagt so, nee, ich will jetzt auch was anderes irgendwie beibringen wegen freier Lehre oder so ein Kram, das gilt da alles nicht. Und deswegen ist das einfach nur ein Druck. Weißt du, 6 Millionen Euro? Also wir könnten für 4 Millionen Euro ein Zentrum für den Kampf gegen den Kulturmarxismus errichten und da regelmäßig Sendungen machen. Ich würde deswegen sogar auf das Helikopter-Meme verzichten. Also, ja, die Weltraumaffen mit sonst Kran. mit Krankamera. Ja, mit Krankamera. Mit Krankamera, die bis in den Wald schwenkt. Das wäre cool, wenn wir so einen Wald hätten, wo man dann irgendwie dann live senden kann. Und wir könnten da immer aus anderen Wäldern senden, damit das ordentlich was kostet, wie bei den Kirchen. Ja. Mache Forstensicherheitstruppe. Ich würde sagen, es könnte der deutsche Staat sich schon mal leisten, damit er hin und wieder mal seine Einsprüche uns irgendwie postalisch zusenden kann und wir die dann in den Schredder tun. Ja. Ja, ich finde, wir wollen das. Wir wollen das so. Ja, das ist der zu 100%. Das wird sich bewähren. Ja. Und dann übertragen wir auch das große Angrillen vom Zeus-Altar in Pergamon. Versprochen. Ja. Dass die Zuschauer von ARD und ZDF das wirklich sehen wollen, das bezweifle ich auch ein bisschen. Die könnten doch vielleicht auch zufrieden sein mit dem Kanal am Bettradio, der immer 24 Stunden Kirchenmesse sendet. Ja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja halt auch noch dieses Wort zum Sonntag, das hatten sie auch am Anfang von dem Beitrag drin und dann halt eben wirklich irgendwelche Talkformate mit diesem Prediger Fuzzi da von der evangelischen Kirche und dort da so ein Zeug. Na, es sind schon noch mehr Sachen, wo auch jetzt nicht direkt Kirche draufsteht, aber halt eben Kirche drinsteckt. Und mein persönlicher. So ein Kirchensegment, oder? Ja, genau. Weil das ist ja in diesen Rundfunkstaatsverträgen irgendwie geregelt, dass sie alle so komische Kirchensegmente da irgendwie bei sich brauchen. Und also wenn, können die das halt irgendwie anbieten. Weiß ich nicht genau, ob die das jetzt machen müssen oder ob das nur irgendwie da. Aber RTL hat auch so ein Kirchensegment. Mal gucken, wer das da bezahlt, ob das auch RTL bezahlt. Rechercheliste. Ja, 16 years later, how the press that sold the Iraq war got away with it. Ja, ich weiß, ich habe den Artikel so aus Nostalgie eingereicht, einfach nur um drin zu erinnern, dass wenn die Presse mit einem Thema davonläuft, was sie jetzt nicht richtig verstanden hat oder falsch darstellen, dass das halt in einem Extremfall halt auch stark negative Konsequenzen haben kann. Natürlich ist es der Fall, dass die US-Regierung einen Krieg auch ohne Presse erklären kann. Zum Beispiel beim kurz vorm Eintritt in den Zweiten Weltkrieg durch die USA hatte man damals im Verteidigungsministerium der USA sich halt auch drum bemüht, die Presse einzuholen. Und dann haben sie irgendwie 1000 Journalisten angeschrieben, so die größten Influencer der damaligen Zeit. Und dann haben auch über 90% gemeint, nee, bitte nicht in den Krieg eintreten. Und dann ist es auch später passiert. Und natürlich sind auch die Intelligence-Dossiers, die sind ein großes Studienobjekt dafür, wie sozusagen Informationen missachtet worden sind und wie Organisationen von Blindheit leben können und dann zu falschen Entscheidungen kommen. Manche sagen, das ist viel sinister, das war so gewollt und im Endeffekt mit genügend Abstand kannst du nicht das eine oder andere richtig erklären. Also du musst da näher dran sein. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, hat damals halt schon kräftig mit in dieselbe Richtung gepaddelt. Und wenn du das jetzt mit der Müller-Investigation oder mit Gamergate hast, ja, das sind halt Paddeleien in die falsche Richtung. Und man muss jetzt Gamergate auch nicht super positiv darstellen, aber man kriegt ja noch nicht mal mehr halbwegs die Story richtig hin, was halt echt traurig ist. Deswegen, ja, hier, da, 16 Jahre später. Und der Artikel handelt auch von einem Buch, Hate Inc. Also, ja, und wie ich schon im Stream letzte Woche gesagt habe, damals war die Strategie, dass die Geheimdienste den Journalisten die Informationen durchstechen und danach sind die ganzen Medienunternehmen zur Strategie übergegangen, die Leute aus den Geheimdiensten quasi anzuwerben, dass die in den Fernsehstudios sitzen als Mitarbeiter von denen und dann immer die Informationen aus dem Nähkästchen denen geben können. Und nochmal, die Leute sind halt beim Regierungswechsel aus den ganzen Geheimdiensten ausgeschieden. Dementsprechend sind die halt politisch gefärbt und das hat halt sehr großen Anteil daran, dass halt diese ganze Mueller-Investigation überhaupt so hochgekocht ist, weil von Anfang an sehr wenige Beweise da waren. Naja. Wenn der Kanal geschlossen bleibt. Ja, damit sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema und das wird uns auch jetzt ein paar Webseiten lang begleiten hier am Sonntagabend. Wir sind bei Gamergate. Ja, die Moderatoren des Reddit, des Subreddits rGames haben einen Tag lang ihr Subreddit zugemacht. Sie möchten auf ein fundamentales Problem hinweisen. Die Vorstellung, es sei in Ordnung oder akzeptabel, die ohnehin schon immer entrechteten und marginalisierten Mitglieder der Gaming-Community lächerlich zu machen oder zu dämonisieren. Da möchte man fast schon denken, vielleicht ist es ja eine gute Idee, wenn sich jetzt endlich mal jemand vor die Gamer stellt. Aber natürlich geht's, sie wollen ein Zeichen setzen gegen Homophobie, Transphobie, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Rassismus und andere gesellschaftliche Auswüchse, die sie eingebettet in die Tiefen des Internets sehen, regelmäßig aber in Gamer-Communities. Also hier ist einer der größten Channel, auf dem sich Menschen, die Videospiele spielen, austauschen und sie scheißen auf ihre eigene Community und sagen, das sind zu großen Teilen oder wie auch immer Nazis eigentlich. Also homophob, transphob, fremdenfeindlich, islamfeindlich, rassistisch. Es gibt eine Screenshot-Galerie, wo sie zeigen, welche hässlichen Nachrichten sie bekommen von Leuten. Kannst du ja mal zeigen, ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen so ist, dass einige Leute sich davon, wie soll man sagen, davon den Vorwurf abzuwehren, man wäre irgendwie homophob, ja, sich dann irgendwie auch in die andere Seite ein bisschen reinsteigern und dann anfangen, auf die zu schimpfen, als wären jetzt der Homo oder der Homosexuelle eben selber derjenige, der ihn bezichtigen würde, das ist, trifft ja oft gar nicht zu. Also. Und dann, ich halte das dafür möglich, dass da einige Leute das übertrieben haben, sagen wir mal so. Natürlich gibt es immer die Idioten, die dann irgendwelche Dickpics posten oder Leuten irgendwelche Krankheiten an den Hals wünschen. Ja, die gibt es, klar. Ja, die das ist der Bodensatz des Internets. Ja. Aber das hat nichts damit zu tun, also das den Gamern aufzudrücken, ist halt hier die Unverschämtheit. Ja. Das läuft ja schon seit, ich meine, wir sind ja jetzt schon 5 Jahre fast dabei. Ja, stimmt, das gibt es in anderen Communities natürlich mindestens genauso, ja. Ja. Und wir haben gerade letztens über diese komischen Leute gehört, die irgendwie die neuen Star Wars Hauptdarsteller stalken, weil sie irgendwie deren Beziehungsstatus ändern wollen und so. Also das sind nicht irgendwie weder die weißen alten Männer noch die Gamer noch sonst irgendein Dämon, den sich diese Leute hier malen. Ja. das ist der Bodensatz des Internets und der wird nicht weggehen. Das ist leider so. Oder gut so, weil diese Leute sollen ja auch eine Plattform haben. Man muss, was ich schon immer sage, man legt sich halt entweder eine dicke Haut zu oder man meidet halt die Orte, an denen diese Arschlöcher rumhängen. Ja, das ist dann, das muss aber rauskommen. Das ist Polygon oder Kotaku. Das wird dann aber zu so Orten, wo Arschlöcher halt hauptsächlich rumhängen. Das ist natürlich irgendwie für den Betreiber unangenehm, das verstehe ich schon. Aber so eine Sperre dagegen, ja, die wird auf Dauer wahrscheinlich eh nicht helfen, sagen wir. Nein, das ist ja so eine einmalige Aktion. Ja. Und den Gegenvorschlag macht der Designer und Silicon Valley-Veteran Mike Montero auf BuzzFeed. Wir haben ein kaputtes Internet aufgebaut, jetzt müssen wir es niederbrennen. Montero beklagt ähnlich wie die Reddit-Moderatoren die Diskrepanz zwischen dem, was das Internet werden sollte und was es geworden ist. Und das finde ich jetzt auch fantastisch, diese Definition. Das Versprechen des Internets war es, den Stimmlosen eine Stimme zu geben, den Unsichtbaren Sichtbarkeit, den Machtlosen Macht. Das war der Sinn des. Du weißt schon, dass das eine militärische Entwicklung war, first and foremost, oder? Und das, was du da redest, das ist Religion. Also den Stimmlosen eine Stimme, den Unsichtbaren Sichtbarkeit. Amen, oder was? Stattdessen seien lauter Plattformen entstanden, auf denen junge, dumme, hasserfüllte Männer nichts Besseres zu tun hätten, als Frauen herabzuwürdigen. Weil das ist ja der ganz. Das ist ja das Internet, ne? Also ich sehe überhaupt keine Katzenbilder mehr, ich sehe keine Geburtstagsglückwünsche oder Get Well Soon Sachen, wenn jemand krank ist. Ich sehe die alle nicht. Ich sehe nur noch Leute, die Frauen hassen und die Frauen bla. Ja. Sein Urteil gerichtet an die Designer des modernen Web, an die Schöpfer der sogenannten sozialen Netzwerke. Diese Monster sind eure, egal wie gut eure Absichten gewesen sein mögen. Sein Lösungsvorschlag, alles anzünden. Auf welcher Seite stehen Sie? Ich überlege. Alles anzünden. Klar. Ich überlege. Ja, komm, moralische Panik. Es wird immer Menschen geben mit Charakteren von dunklen Triaden. Es wird immer Menschen geben, die morden, die mobben, die andere missbrauchen, die Hardcore-Narzissten sind, weil du kriegst es aus den Menschen nicht raus. Wir haben ja sogar ein Bann darauf, dass man sozusagen die Biologie untersucht, die Kriminalität erklärt. Also nicht einen richtigen Bann, aber die Leute sind da jedes Mal sofort verschreckt, wenn ein Wissenschaftler sich in dem Bereich bemüht, wie bei Anatomy of Violence, ein sehr gutes Buch über biologische Ursachen von Kriminalität. Das Ding ist, wir sind ja auf dem Level von, wir wollen Dinge, die verboten sind, noch mehr verbieten, weil das schlecht ist, wenn das passiert. Und das ist ingrained in the structures of your platforms. Und es ist moralische Panik. Eine schreiende, kreischende Frau. Und alle kommen her und sagen, oh mein Gott, wir müssen jetzt alle, wir müssen das Reddit, wir müssen das Bann machen, wir müssen gucken und schauen und Moderation und bla bla bla. Und im Endeffekt wird sich nichts ändern, weil die Leute, die am lautesten schreien, die schreien nicht unbedingt, weil sie so opfermäßig geschädigt sind, sondern weil sie andere Ideen und Pläne haben, wie sich denn die Community verhalten soll. Aber Abel, und zwar progressiv. Abel, auf Communities ja. In Reddit findet sich so ziemlich jede Abscheulichkeit, zu der Menschen fähig sind. Nicht zuletzt unter Gamern. Abel, und jetzt kommst du. Ja. Ne? Diese schreckliche, unmoralische Verderbtheit in den Tiefen des Internets. Ja? Und du lachst die hier einfach weg, oder was? Ja, ich lache die wortwörtlich weg, weil es ist 1:1 der Marker einer moralischen Panik. Weil wie willst du das Verbrechen denn wirklich bekämpfen? Du kriegst es doch nicht hin. In der Realität ist es alles schon verboten. Und dann hast du einen Troll, der macht sich ein VPN, macht sich einen neuen Account und du gibst ihm auch noch so viel Aufmerksamkeit, dass es überhaupt anfängt, Spaß zu machen für die Menschen, die das tun. Ja, es ist leider so. If you feed the troll, ja. They get more and more and more and more until they eat you. Ganz genau. Irgendwann benutzen die Sachen, die Leute, die Wörter oder die Aussagen im wahren Leben und dann kommen die Leute auch nicht mehr drum herum. Ne? Dann ist das eben so. Also, es ist einfach und nur das ist was für eine Aussage, wir nehmen euch eure Communities weg und brennen sie nieder. Diese Vorstellung, alles auf eine Aussage regeln zu können, ist doch auch irgendwie so unterirdisch. Dass man glaubt, oder dass diese Leute, gerade die Leute, die dann meinen, sie wären so verbindend oder sonst was, immer so drauf sind, alles verbieten müssen und unterbinden und so weiter. Das finde ich ziemlich widersinnig. Ja. Im Grunde ist dieses, wir brennen eure Communities nieder, das war vor 50.000 Jahren einer, der meinte, guck mal, da vorne ist der André, klar, lass alle totschlagen. Ja, das ist die Mentalität, die da mitschwingt. Bei dem Typen, der sagt, wir müssen moderieren, der André, klar, du seine Frauen schlecht behandeln, lass mal alle verprügeln, los, weiß aus, die mitgebrüllt. Ich sehe eher die Bilderstürmer, die Ikonoklasten, weißt du, die Leute, die die Statuen von den Sockeln schubsen und die Kirchen zerhauen und so. Das auch. Ja, das Spiel der Geschlechter. Games werden von Männern dominiert. Es geht gleich weiter. Dieses Ding hier ist mir aufgefallen, weil es unter dem Gamergate-Hashtag auf Deutsch, den ich mir halt ab und zu mal angucke, wie man sich vorstellen kann, dass er da mehrfach und fast schon penetrant gespammt worden ist. Und dann habe ich ihn auch irgendwann gelesen und dann war mir auch redlich schlecht. Es fängt an mit der üblichen Geschichte, fast die Hälfte aller Spielenden, 47% ist weiblich, wo haben wir das schon mal gehört, fast in allen Artikeln, die sich um Gamergate drehen. Wir haben das schon 100-mal besprochen, was an dieser Studie problematisch ist, dass sie halt nicht Genres, nicht nach Intensität und solchen Sachen teilt. Das heißt, dass hier im Endeffekt jemand, der einmal die Woche seinen Cookie-Clicker rausholt, irgendwie auch ein Gamer ist. Genauso wie jemand, der inzwischen schon Sekiro durchgespielt hat. Ja. Mhm. Überrascht dich diese Zahl? Das mag daran liegen, dass Frauen in der digitalen Spielekultur weniger sichtbar und auch insgesamt weniger einflussreich sind. Aber sie sind da. Zum Beispiel unsere gute alte Bekannte Dr. Sabine Hahn, Kulturwissenschaftlerin und Dozentin für Medien- und Wirtschaftspsychologie. Die hat nämlich untersucht, wo und wie Frauen bei Games und Gaming benachteiligt werden. Die werden benachteiligt dadurch, dass sie zum Beispiel nur ungefähr ein Viertel der Beschäftigten stellen. Das ist schon mal von vornherein. Das ist eine Benachteiligung. Das liegt nicht daran, dass sich grundsätzlich weniger Frauen für Sachen in der Entwicklung von Software etc. interessieren. Das ist nicht etwa ein guter Wert für Informatik allgemein. Nein, nein, das ist ganz schreckliche Unterdrückung. In anderen Medienbranchen machen die weiblichen Angestellten im Vergleich dazu mehr als 40% aus. Das ist natürlich auch wieder Rosinenpickerei vom Feinsten. Klar, Medien, irgendwas mit Medien, das studieren heute viele. Und dementsprechend gibt es da auch viele Frauen. Ja, warte, in anderen Medienbranchen, wie bei dem Verlagswesen, TV und Rundfunk oder der Werbebranche, machen die weiblichen Angestellten im Vergleich dazu mehr als 40% aus. Ja, vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Branchen am Sterben liegen oder in der Straße. Und dort muss bergauf. Da sucht man sich eine Korrelation. Sind die Männer aktiv. Ja, sucht man sich eine Korrelation, um die Kausalität behaupten zu können. Ne? Das ist ja schon ganz schön albern. Und dann sagt die Frau Hahner noch, mittlerweile sind in den Ausbildungs- und Studienangeboten, die speziell auf die Spieleindustrie ausgerichtet sind, fast so viele Frauen wie Männer vertreten. Ist ja Wahnsinn. Nur, ja, warten wir mal ab, wer danach dann die Jobs sich holt. Die nämlich meist nicht so super toll bezahlt sind und durchaus mit Crunchtime, Überstunden und hoher psychischer Belastung einhergehen. Warten wir mal ab. Aber die Frauen, die Frau Hahn hat rausgefunden, dass es einen Teufelskreis gibt. Konsum, weil Frauen seltener als Käuferinnen von Spielen betrachtet werden. Dann Ästhetik, weil die Frauen in Spielen weniger oder einseitiger dargestellt werden. Weniger oder einseitiger. Angebot, Frauen werden seltener als Zielgruppe bei der Entwicklung von Spielen bedacht. Und Produktion, Frauen machen nur einen geringen Anteil an der Beschäftigten in der Spieleindustrie aus. Wobei ich halt ein Viertel halt wirklich nicht für gering schätzen würde. Aber gut. Wenn Frauen in Spielen weniger oder schlechter dargestellt werden, sind die Spiele für Frauen weniger interessant. Steht das in der Bibel? Ist das ein Naturgesetz? Könnt ihr mir das irgendwie beweisen? Weil ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass der Großteil der Spielenden sich über seine Figur mit dem Ganzen identifiziert. Und gerade bei den Casual-Spielen sind es oft kleine lustige Tierchen oder Cookies oder irgendwas, was überhaupt nicht weiblich oder männlicher ist. Dann, also, ich weiß, identifizieren sich auch Frauen eher mit schönen oder lieber mit schönen Frauen. Ui, das ist dünnes Eis, Mammon, das du da betrittst. Jetzt noch Sexismus. Oh, guck mal, die Frau Hahn sieht auch Sexismus. Zahlenmäßig stark unterrepräsentiert sind Frauen, oft sexuell stilisiert, knappe Kleidung, übertrieben große Brüste. Meist schlechter ausgestattet, zum Beispiel Kompetenzen, Werkzeuge, Waffen, sozialer Status. Fräulein, ich weiß nicht, welche Spiele du spielst, aber ein Spiel, das eine Frau von vornherein schlechter ausstattet als einen männlichen Charakter. Kannst du mir das bitte zeigen? Weil ich würde es gerne mal sehen, damit ich, also sonst ist es für mich so eine Art Einhorn. Das gibt es nämlich dann einfach nicht. Oft spielen Frauen nur Neben- oder Opferrollen, ja, und oft spielen sie auch die Hauptrollen. Gerade inzwischen, what the fuck, Lara Croft. Seltener sind sie Heldinnen oder Hauptfiguren. Und dann, nachdem wir mit der Frau Hahn fertig sind, wer kommt dann zur Tür rein? Die Tür geht auf und es tritt ein, Nina Kiel. Nina, hallo. Speaking of which. Und das Problem der Geschlechterklischees in Computerspielen kennt auch Nina Kiel. Spielejournalistin, Forscherin und Entwicklerin. Sie blickt aber auch über den Tellerrand hinaus und kritisiert grundsätzlich das weibliche Schönheitsideal, wie es in fast allen Medien dargestellt wird. Oh, guck mal, Anita Sarkeesians kleine Schwester. Wie schön. Die Idealisierung einer jugendlichen Makellosigkeit, die kein reales Vorbild hat, sondern durch und durch künstlich ist, führt zur Normierung einer unerreichbaren Form von Attraktivität, schreibt sie in ihrem Blog. Citation needed. Citation needed? Citation irgendwie ein bisschen needed? Ja, überhaupt mal ein bisschen Fleisch oder so. Ich meine, da wird mir die ganze Zeit nur nebulos so rumgelagert. Das eng gefasste Schönheitsideal könne zu einer negativen Selbstwahrnehmung bei Spielerinnen führen. Könne. Ja, aber nur bei Spielerinnen, ja. Weil Frauen sind so schwache Geschöpfe, dass es bei Männern nicht passieren kann. Boah, ich glaube, das ist eine Frauenfeindin. Wer den Geschlechterrollen der breiten Masse nicht entspricht, habe in der Spielwelt mit unangenehmen Konsequenzen zu rechnen. In der Spielewelt mit unangenehmen Konsequenzen. Erfolgreiche oder leidenschaftliche Spielerinnen würden oft mit sexueller Belästigung, öffentlichen Beleidigungen oder Androhungen von Gewalt konfrontiert. Da sind irgendwie drei Straftaten, die ich da sehe. Warum wird das nicht öfter bestraft dann? Die Ursache dieser Entwicklung sieht auch sie vor allem bei Spielefirmen, ihrer sexistischen Werbung und diskriminierenden Spielgestaltung. Werbung ermahne potenzielle Käufersternchen innen, dass sie doch hoffentlich nicht wie Mädchen spielen, sondern wie ganze Kerle. Frauen als dekorative Randerscheinung oder erotisches Anschauungsmaterial in Spielen oder auf Spieleverpackungen. Die Opferung von weiblichen Figuren im Spiel, um den männlichen Helden durch ihren Tod zu motivieren, seine persönliche Heldenreise anzutreten. Weibliche Spielfiguren als Belohnung für die heldenhafte Tat der männlichen Spielcharaktere. Anita, du bist doch da drin, oder? Du bist doch in dieser Nina Kiel, eigentlich ist das nur die Hand. Auf jeden Fall, 1:1. Das ist echt, keine Ahnung. Also, und dann wird dann hier von der Spielforscherin gesprochen, obwohl das ist eine... Das ist, also ich kann mich auch einen Geschichtsforscher nennen und dann setze ich mich daheim hin und lese ein Buch über das große Angrillen am Pergamonaltar. Und dann sage ich halt, ich bin ein Amateur oder aber Spieleforscherin. Alter. Die Spieleforscherin betont, dass LGBT-Menschen sich von anderen zunächst einmal nur durch ihre Sexualität unterscheiden würden und ebenso euphorische Spielenerz sein können wie heterosexuelle Männer. Ja, hat das irgendwer angezweifelt? Die Spielewelt wird dennoch von Letzteren dominiert, weil wir, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, waren mehr Menschen heterosexuell als homosexuell, oder? Wie geht euch das? Allzu oft würde eine abweichende Sexualität in Spielen als geistige Krankheit oder Perversion dargestellt. Citation. Ja, wo gibt es das überhaupt? Citation. Also, wo, und das Lustige ist, ich habe ja auf Twitter mit den Leuten hier, die das veröffentlichen, sogar Kontakt gehabt und habe gesagt, hier, das ist alles Blödsinn, da ist kein einziges bisschen Beweis drin. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ich soll doch bitte wissenschaftliche Quellen vorlegen, die meine Sachen stützen. Weil sie haben ja auch zwei Wissenschaftler, weil. Ja, so funktioniert das. Weißt du, du schreibst einmal eine Doktorarbeit in Thema Theaterwissenschaften und danach kannst du auf wissenschaftlichem Niveau über Videospiele reden. So funktioniert das in der Welt der Menschen, die den falschen Eindruck erwecken, Kompetenz in Gebieten zu haben, die sie nicht vorweisen können. Aber ja. Immer konifieren. Abweichende Sexualität und geistige Krankheit, das gibt's. Der eigentlichen Zielgruppe, den heterosexuellen Männern, soll das vermitteln, du bist normal. Für alle anderen Menschen komme diese Auslegung einem zweiten Coming-out gleich. Also, wenn ich ein Videospiel spiele, in dem irgendjemand einen homophoben Slur benutzt, dann ist es so ähnlich, als müsste ich den Menschen in meiner Umwelt irgendwie rein Wein über meine Sexualität einschenken. Gehen dafür nur für mich irgendwie die Skalen völlig auseinander? By the way, wichtige Anmerkung aus dem Chat, AB Core, laut ihm haben wir recht und er kann es wissenschaftlich bezeugen. Oder danke. So. Ja, und nach der realen Welt werden sie nur noch in der Spielewelt beleidigt. Weder in der einen noch in der anderen bedingungslos akzeptieren zu werden, ist eine frustrierende Erkenntnis. Wie machen die das? Gehen die dann in Counter-Strike, joinen irgendwie ein Random-Team und sagen, ich bin schwul? Oder wie läuft das? Oder, ja, oder weil dann jemand anders sagt, ey, du spielst wie ein Mädchen? Oh Gott, echt, ihr seid, ja. Ihr seid so, das ist eure Wissenschaft, Liebe. Wie heißen die? Damit die Leute da nochmal einen großen Bogen drum machen, die Seite haben. Webcare. Webcare Plus. Da nicht hingehen. Da bitte nicht hingehen. Also, das ist nur ein kleiner Block. Mir ist es auch nur aufgefallen, weil es halt im Gamergate-Ding ständig wieder aufgetaucht ist. Die Frau macht irgendwas mit Selbsthilfegruppen, stand hier unten drin. Fand ich auch das irgendwie. Ding ist, es wird von der Techniker Krankenkasse gefördert und es ist ein Projekt der hessischen Landesstelle für Suchtfragen. Das ist und, nicht wahr, oder? Das soweit habe ich doch, gar nicht recherchiert. Ich dachte, es ist einfach so ein dämlicher Block mal wieder. Oh Gott. Und in Sachen Suchtfragen, ja, Videospiele stoßen körpereigene Neurotransmitter aus. Eine stoffungebundene Sucht ist aber weitaus gesünder als tatsächliche Sucht. Ich habe gehört, Videospielverhalten. Oftmals deutet dies aber auf andere Probleme im Leben des Betroffenen. Ich habe gehört, Ficken schüttet auch jede Menge Sachen aus. Ja, das ist auch falsch. Spaß ist nur ein neurologischer Trick, habe ich irgendwann mal gelernt. Okay. Vor allen Dingen, wenn ich mir diesen Krams angucke, ne, ich habe ja diese Woche auch mal wieder einen sagen hören von wegen so, ja, hier, bla bla, und die Anita Sarkeesian und die anderen Leute regen sich drüber auf, so als wäre das beides gleich schlimm. So, ne? Ich mal ganz klar sagen muss, diesen Schwachsinn hier, was diese Leute hier erzählen, diese ganze Verleumdung von Leuten, die sich für Computerspiele interessieren und so, das ist nicht dasselbe, wie sich darüber aufregen, über diese Verleumdung. Und dass diese Leute damit durchkommen mit dieser Verleumdung, dass man sich darüber aufregt, ist auch nicht das gleiche wie diese Verleumdung. Also am besten will nicht. Ja. Ich meine auch das Ding, die reden ja davon, dass Frauen zu wenig als Game-Developer arbeiten, die tun sich da höchstwahrscheinlich auf die USA beziehen, aber dort ist es ja auch so, dass es ein 2:1 Einstellungsbias für Frauen in der STEM-Richtung gibt. Also es ist schon so, dass der Druck von außen so stark ist, dass du es wortwörtlich einfacher als Frau in der Industrie hast. Wo ich mir dann denke, ja Leute, wo wollen wir denn hin? Dass du eine Frau bist und keinen Abschluss brauchst, sondern in die Programmierschmiede reinlaufen darfst. So, was wollt ihr denn? So, erst die wollen ja im Grunde nur Macht. Also alles, was die da umsetzen, ist ja nur Window-Dressing. Abel, zu dem, was du gerade gesagt hast, also in diesem Bereich IT, Programmierung, Computerspiele-Kram, da gibt es sehr viele Autodidakten. Also das ist nichts, wofür man studiert haben muss unbedingt. Also die können da schon reinmarschieren. Das Ding ist halt eben, womit marschieren die da rein? Marschieren die da rein, weil sie Bock drauf haben, irgendwelche Sachen zu designen, irgendwelche Computerspiele zu machen und so, irgendwas zu programmieren? Oder marschieren die da rein, weil sie Bock drauf haben, sich in die Ecke zu setzen, die Arme zu verschränken und zu sagen, ja, was macht ihr denn da alles so? Ist das auch hier alles nicht sexistisch und so? Und was sind das hier für Rollenbilder und so weiter? Also ja, aber das ist doch der Kern der Diskussion seit langem, dass du heute wie nie die Möglichkeit hast, die Spiele zu machen, die du machen willst. Also setz dich auf deinen Arsch, mach das Spiel, das du machen willst und hoffe, dass du mit der Voraussage, dass es ein Publikum gibt, das für das Spiel ein Interesse zeigt, dass du damit recht hast. So einfach ist es heute. Es gibt, hier kann ich übrigens mal schillen in dem Zusammenhang, die Godot Engine, also Godot. Godot Engine, super Toolkit, um eigene Spiele zu machen, hochprofessionelle Möglichkeiten, kostet gar nichts. Ja? Kann man frei nutzen, gibt super Tutorials dazu, Godot Engine. Jetzt ist der Schild vorbei. Das sollten wir doch aber mal einhaken. Also wir wollen doch schon lange unser Weltraumaffenspiel entwickeln, da hätten wir doch sogar schon eine Engine dann. Ja, wenn ich was in der Richtung mache, dann mache ich es auf Godot im Moment. Ja. Aber da bin ich noch ein Stück weit von entfernt. Aber ich schraube im Moment an so einer ähnlichen Grafik-Engine wie das Into the Breach. Das heißt, ich bin mehr an Pixeln im Moment. Mal gucken, was da drauf wird. Die Rache des Gamer-Stars. Wir machen gleich weiter. Als hätten sich die Publikationen abgesprochen. Gibt es diese Woche jede Menge von diesem Mist. Nein, das meine ich in dem Fall nicht ernst. Das ist ein historischer Witz gewesen. Also hier geht es um eine Tante, die das Pseudonym Neue Sappho, da ist dann jemand, der schreit laut, ich bin lesbisch, okay, wenn man das braucht, aber ist halt auch die Frage, ob das die schlauste Aktion ist, sondern wenn man Furcht vor Anfeindungen hat, wie sie hier sagt, ja, sie will ihren Klarnamen nicht nennen und so weiter und so fort. Ekelhaftes Stück Dreck muss sie lesen, wenn sie online geht. Sie sei eine Nutte, möchte gern Feministin. Die Absender sind Computerspielfans, genauer Fans eines Computerspielers, den Sappho kritisiert hat und die nun ihr Idol verteidigen und die dabei keine Grenzen zu kennen scheinen. So etwas wie Sappho kann im Grunde allen passieren, die Kritik an Idolen aus der Gamer. Lass mich mal raten, das ist bestimmt so ein Gronkh-Ding, oder? Mhm. Genau. Aber ja. Ja, genau, es geht nämlich um Gronkh. Sappho, selbst Gamerin, störte sich an einigen seiner grobhumorigen Einlagen. Beim Vorspielen der Abenteuersimulation The Forest deutete Gronkh mit seinem Avatar, also seiner Spielfigur, sexuelle Handlungen an Gegnern an. Wirft sie ihm vor. Besonders bei besiegten, sprich gemetzelten weiblichen Zombies. Mikrophil. So geht's auch nicht. Die Geschichte beginnt, als Sappho auf Twitter erklärt, warum sie derartige Vergewaltigungswitze verletzend findet. Diese verharmlosten Gewalttaten könnten außerdem Missbrauchsopfer triggern, die also an die Tat erinnern und starke negative Gefühle hervorrufen. Das ist nicht akzeptabel, nicht für mich und nicht für andere Opfer, schreibt Sappho abschließend. Gronkh reagiert, indem er seine Kritikerin in einem Kommentar als Furie bezeichnet. Eine einzelne sexistische Beleidigung. Das hätte es gewesen sein können. Er hat sie eine Furie genannt. Könnt ihr mir sagen, ist das wirklich beleidigend? Ich glaube nicht, dass ein Gericht Furie... Furie nee. Ja, wahrscheinlich nein, nicht. Furie ist also, eher Biss. Jemand hat Biss, ob das positiv oder negativ Furor, ist, steht ja nicht. Zorn. Ihr kennt ja sicherlich noch den Twitter-Account @Tugendfurie. Der hat sich ja damals so benannt nach dem Kommentar des damaligen Bundespräsidenten, als diese Aufschrei-Geschichte da war, der das halt mit den Worten, das sei ein neuer Tugendfuror, da bezeichnet hat. Und also scheint ja eine Selbstbezeichnung zu sein. Der Bundespräsident hat die Aufschreibewegung beleidigt. Naja, er hat das Ding als Tugendfuror bezeichnet. Also er hat die Leute selber... Die Teilnehmer für Furien. Ja, das sind die Teilnehmer für Furien, ja. Krass. Und das hat er, guck mal, und der Bundespräsident hat nicht seine Twitter-Follower losgeschickt, um das hinterher wieder gerade zu biegen, sondern der Gronkh. Über 600 Nachrichten, über 2000 Kommentare erhält Safo in den folgenden Wochen. 600 Nachrichten, du hast also deine DMs offen, Safo, ja? Bist du ein Honeypot, Safo? Huh? Bist du ein Honeypot? Kann das sein? Wer hat denn seine DMs offen, wenn er sich vor Diskriminierung fürchtet? Kinder, Kinder, Kinder. Ja, und vor allen Dingen. Viele herabwürdigend, einige noch schlimmer. Mehrere wünschen ihr eine echte Vergewaltigung. Also mehrere unter 2000 Kommentaren wünschen ihr eine echte Vergewaltigung. Das sieht mir stark nach einem Problem der Games-Szene aus. Mehr als einer, also zwei, oder wie? Ja. Greift man sich durch stichprobenartig einige Folgen heraus, kommt man zu dem folgenden Ergebnis. In mehreren der halbstündigen Videos wird die Misshandlung untoter Frauen zumindest angedeutet. Gut, das würde ich nie machen. Die Misshandlung untoter Frauen. Ja, aber doch, das Ding ist doch, dass in der Regel doch am ehesten dann die männlichen Feministinnen sowas in Real Life machen und die Gamer nur daddeln und einen dummen Witz machen. Also, ja, obwohl. Vielleicht ganz allgemein zum Hintergrund. The Forest ist ein Ego-Shooter und man landet auf einer Insel, ist der einzige Überlebende. Und es gibt gar keine Zombies, es gibt Kannibalen, das sind quasi mutierte Inselbewohner, die andere Menschen essen, halt auch den Spieler. Und das sind die Gegner. Also es gibt nicht mal Zombies. Also ich meine nur mal um die Recherchetiefe von... Ja gut, das ist sicherlich Definitionssache, aber ich finde das schon mal gut, dass das Spiel der Wald heißt. Das ist ja... Ja, im Wald passiert generell nie was Schlechtes. Wahrscheinlich nicht, ne. Ja. Ich muss auch noch auf eine Sache eingehen. In dem Artikel wird mal wieder Red Dead Redemption genannt, mit den Suffragetten, die da eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und ja, das wird immer so dargestellt, ja, das Spiel, das animiert den Spieler, sich negativ zu verhalten. Wobei es tatsächlich so ist, wenn man in dem Spiel die Suffragetten angreift, dann kann man zwei Missionen nicht mehr machen. Man kriegt negatives Karma und alle, die um einen herum sind, greifen einen an. Das heißt, das Spiel selber gibt einem negative Konsequenzen dafür. Und also wie gesagt, egal wie man es dreht und wendet, die Argumente sind immer die gleichen und die sind leider immer falsch. Zum Abschluss kommt dann noch eine Anekdote mit Ibladi. Wo jemand mit einem Decknamen Lou irgendwie Bekanntschaft mit den Followern von Iblali gemacht hat. Ich bekam extrem viele ätzende Nachrichten. Dadurch war meine Möglichkeit, Twitter zu nutzen, sehr stark eingeschränkt. Verstehe ich jetzt nicht. Wie ist denn die Nachricht? Ich muss die doch nicht lesen, wirklich. Also... Wenn ich jetzt weiß, dass es eh nur Grütz, der da kommt, dann gehe ich halt mal 3 Tage weg und dann ist wieder Ruhe oder so. Emotional eingeschränkt. Ne? Aber lustigerweise rudert da der gute Ibladi auch zurück. Man hätte ihn mit dem Begriff Antifeminist ins falsche Licht gestellt. Ja. Jeder von uns Influencern, gerade mit ob mit 1000 oder 1 Million Follower, der müsse da irgendwie mit solchen Rückschlägen und solchen Sachen kämpfen. Und das stimmt halt auch. Sobald du dich öffentlich machst, machst du dich auch angreifbar. Und wenn dann solche Fame-Vampire wie hier Safo vorbeikommen und möchten gern von Gronkhs Stück irgendwas abhaben, dann machen sie halt so eine Kampagne, wo sie sich über einen harmlosen Scherz aufregen und den in ein Umfeld stellen, dass das völlig übertrieben ist. Ja, bla, blocken ist zu wenig und so. Aber ja, was willst du denn sonst? Dann mach deinen Account zu und geh weg und weiß nicht. Ja, hier, bester Tweet der Woche eigentlich. Will mal gar nichts dazu sagen. Außer, dass Misogynists fehlt, hat irgendjemand angemerkt, aber. Sollen wir den vorlesen? Für unsere Hörer. Oh, unsere Hörer. Game Journals. Gamers are dead. Gamers are terrorists. Gamers are future school shooters. Gamers are future rapists. Gamers are Nazis. Gamers are toxic. Gamers are incels. Gamers are backwards idiots. Gamers are insert insult here. Also game journals. Why do they hate us? Das Ding ist halt Future School Shooters. Das Interessante ist, dass der militärische Abschirm, Geheimdienst, allerlei in den USA, der halt Anschläge auf Politiker und so verhindern möchte, der hat sich alle halt Amokläufer an Schulen angeguckt, um halt Informationen zu sammeln. Und was dem halt aufgefallen ist, ist, dass im Durchschnitt halt ein Desinteresse an Videospielen ein Feature ist von jemandem, der einen Schulamoklauf begehen würde. Das heißt, wenn Lehrer zum Beispiel nach dem Sein des Gamers dann Ausschau halten, dann tun sie damit wortwörtlich denjenigen übersehen, der halt tatsächlich das am Ende dann wahrscheinlich machen wird. Also das, weißt du, ist top. Also quasi die Psychopathen, die tatsächlich einen Amoklauf begehen würden, spielen gar keine Videospiele. Da sage ich direkt Citation Needed, aber kannst ja später verlinken. Ja, ich meine, das passt aber zusammen mit der Spiel Theorie. Weniger. Weitaus weniger. Das heißt, sie spielen nicht, aber weitaus weniger. Dass die Leute sich da auch abreagieren. Ich kann mir das schon vorstellen, aber was auf jeden Fall nachweislich so ist, ist, und da bin ich mal ganz gemein und spitz und sag, diese Journalisten, die auf Gamergate rumreiten, die haben wahrscheinlich mit den School-Shooters mehr gemeinsam, als sie glauben. Und zwar, das sind die Antidepressive. Ja. Insbesondere die SSRI-Blocker. Aber gut. Was hatten wir hier? Wenn der Kanal geschlossen bleibt, Liebe. Was? Wenn der Kanal geschlossen bleibt, Liebe. Die Quelle. Was? Hier in der Quelle geht es darum, dass wenn du bei duckduck.go.com suchst, weil du möchtest ja keine personalisierte Google-Suche verwenden und Gamergate eingibst, dass du für die letzte Woche 15 Einträge hast. Leider wird hier aus irgendeinem Grund weiter unten nichts mehr angezeigt. Als ich das aufgerufen habe, habe ich 15 Einträge gehabt. Ein paar Seiten waren irgendwelche Blogs, wo ich mir dachte, okay, was ist denn das jetzt? Ich fand es einfach nur krass, dass du 15 Einträge hattest. Ich habe das auch archiviert. Also, das ist jetzt ein guter Vorführeffekt, dass es sich jetzt nicht angezeigt wird. Egal. Auf jeden Fall, wir hatten Milo 15... Yiannopoulos als dritter Treffer angezeigt wird. Oh Mann. Ja. Und acht Jahren ist auch dabei. Acht Jahren. Worauf ich mit der Duck. Mit der DuckDuckGo-Suche hinaus wollte es, wir haben mittlerweile auch plus 50 Bücher, die sich mit Gamergate auseinandersetzen. Also es ist ein wortwörtliches kulturelles Ereignis geworden, nicht mehr nur irgendwie in irgendwelchen kleinen Blogs, sondern halt ein richtiges Ereignis. Na gut, ich meine, wir haben ja auch schon vor Jahren diese irgendwelche Artikel, da irgendwelche Papiere von der EU und so gehabt, wo das Wort drin gefallen ist, ne? Ja, also... Deswegen, ja, also wenn ja, die wenn unsere Zuhörer manchmal das nicht mehr hören können, wenn wir über Gamergate reden, ich werde das in 5 Jahren auch noch hören, also und in 8. So. Das ist für uns halt einfach wie für andere Leute der Gipskrieg 1814 bis 1837 traumatisch gewesen, da müssen wir drüber reden. Und hier haben wir eine sehr langlebige Sockenpuppe der Gamergate-Terroristen, die behauptet jetzt schon seit 4 Jahren, eine Frau zu sein, die in England lebt. Wir werden das noch genau rausfinden. Das sind garantiert, es steckt da ein weißer junger Mann dahinter aus irgendeinem Basement. Weißt du, wer hat das eingereicht? Das kam auch von mir, das war auch ein Segway in, dass es halt 50 verschiedene Bücher gibt. Sie wird hier mit ihrem Account in dem Buch Harassment, was im Springer Verlag erschienen ist, halt erwähnt, also in einer Map, wo man versucht hat, das Harassment abzustecken. Und das ist ja auch immer das Ding, dass die sagen, dass es da Millionen von abusive Tweets gibt, wie auch in dem Buch Like Wars, das aber halt einfach nicht der Fall ist. Weißt du, du kannst ihren Account durchsuchen, findest kein Harassment. Und das ist halt, ja, traurig irgendwo. So. Und ich meine, die Frage ist auch, wer liest es dann? Also, wenn es dann ein Policymaker liest, ist halt blöd, weil du halt dann falsche Informationen hast. Also Und Angela ist eine absolute Folgeempfehlung auf Twitter. Also Humor und Geschmack und alles super. Kommen wir nun zu Trainwreck. Woman We Love to Hate to Mock and Fear and Why by Sandy Dole. In dem Buch geht es darum, dass Trainwreck Journalism is Vigilante Journalism to Enforce Norms. Also, dass die Yellow Press, die Celebrity News, die schreiben darüber, dass Lindsay Lohan oder Britney Spears einen Nervenzusammenbruch hat oder Drogen nimmt oder beim geblitzt worden ist. Wenn die darüber schreiben, dann wird das gemacht, um Frauen zu bestrafen, die an der Öffentlichkeit teilnehmen, weil die Öffentlichkeit einen Appetit auf Female Suffering hat. Also wenn Frauen zu Schaden kommen, davon ernährt sich die Gesellschaft. Und die gute Frau Cindy Doyle schreibt auch Paranoia for Living in a Patriarchy. Also sie hat Paranoia, dass sie in einem Patriarchat lebt. Und sie redet halt auch davon, dass dass es eine große Verschwörung von Feministinnen gibt, um Videospiele zu zerstören. Und das ist der Grund, warum es Gamergate gab. Und Gamergate gibt es ja auch nur, um Frauen zu bestrafen, die in die Öffentlichkeit wollen. Und wir wissen ja, die stärkste und größte Quelle von Online-Belästigung ist 4chan. Und 4chan ist ja auch furchtbar. Also, und Gamergate hatte sein kulturelles Moment und es gab eine große Crowd, die bereits Social Justice nicht mochte und deswegen ist Gamergate so groß geworden. Und Quinn hat Millionen von Rape and Death Threats bekommen. Also sie hat jetzt nicht Millionen geschrieben, aber das kommt aus dem Like Wars. Und es wird halt auch wieder Gamergate-Geschichte aufgerollt, dass hier geswattet wird und tralala und The crazy ex-boyfriend is not a stereotype. Sleeping with crazy woman is not a stereotype. Und es ist halt, keine Ahnung, weißt du, consciousness raising is the biggest enduring legacy of second wave feminism. Ja, consciousness raising war damals wortwörtliche Propaganda der Sowjets vom KGB. Und ihr habt dieses Wort geschluckt und verwendet es immer noch und seid immer noch stolz darauf. Und wir haben die Müller-Investigation, dass Trump vom KGB, also nicht vom KGB, vom FSB gesteuert wird. Und aber hier hat man Consciousness Racing, was ein normales Wort geworden ist, wo ich mir einfach nur denke, Nee, aber die Frau, die stellt einige interessante Behauptungen auf und tut sich im Verlauf des Buchs generell damit auseinandersetzen, dass Frauen in der Yellow Press zerrissen werden, wenn halt Britney Spears plötzlich keine Jungfrau mehr ist oder so Sachen und dass das halt nur gemacht wird, um Frauen als Gruppe gesamt zu bestrafen, weil wir in einer Kultur leben, dass sie Jugendlichkeit liebt und Frauen einfach nur hasst. Also, ja, das Buch ist furchtbar. Ich keine Ahnung. Und es ist halt wirklich ein Buch darüber, wie schlecht Journalismus ist. Ja. Kommen wir noch nun zu Brotopia. Ich meine, im vorangegangenen Buch wird beschrieben, dass Zoe Quinn sich anscheinend hochschlafen wollte, dass sowas aber nicht stattfindet. Hier in dem Buch wird geschrieben, dass zu viele Frauen Anfang 20 ermuntert werden, auf Sexpartys teilzunehmen, die von Tech-Leaders organisiert werden. Und ich mir dann auch denke, sprecht euren Narrativ ab. Aber gut, abgesprochene Narrative gibt's ja kaum. Es ist mehr sowas wie ein Memeplex, der sich eigenständig organisiert. Also so ein Gedankengebäude an überlappenden Ideen, die aber nicht wirklich koordiniert sind, die zwischen Journalisten und Academia halt hin und her gespielt werden mit ihren Talking Points. Ja, hier wird in dem Buch wird halt drauf eingegangen, dass es als JPEG entwickelt worden ist, dass man ein Bild von einem Pin-Up-Kalender genommen hat, also von einem Playboy-Magazin hat man ein Bild von einem Fotomodel genommen, wo man nur den Kopf genommen hat, nicht den unteren Teil. Und das hat man in der Entwicklung verarbeitet. Und sie meinte, dass das sozusagen der Vorbringer davon war, wie nicht inklusiv die Tech-Industrie mal sein wird. Und damals hieß es von den Entwicklern, dass man einfach nur ein sehr hochwertiges Bild genommen hat und dass das eben eins davon ist. Und sie meint aber, dass das halt mit Sexismus zu tun hat. Relativ am Anfang beschreibt die Frau hier eine Studentin, die versucht hat zu studieren und die dann in einem Tech-Field halt war und sie meinte, dass die meisten Mitschüler das gefühlt haben, weil die alle Nerds waren und weil die strange waren und weil die Probleme hatten, mit Frauen zu interagieren. Und dass selbst die Faculty Staff, also dass selbst die Professoren und die Lehrenden, dass sie zum Teil auch Probleme hatten, mit Frauen zu reden. Und dass später sozusagen so ein Persönlichkeitsprofil halt verwendet worden ist, um Tech-Nerds zu rekrutieren, die später Programmierer werden sollen. Und ich mir halt auch denke, die Leute haben Probleme, soziale Gespräche aufrechtzuerhalten, sind so leicht aspergerisch, autistisch, so leicht in die Richtung, aber halt genügend, um ordentlich zu funktionieren, um eben studieren zu gehen. Und dann stellt sich da jemand hin und sagt, oh, guck mal, Neurodiversität, die müssen geschämt werden. Und dann heißt es, ich hab's schwer, weil die anderen Leute komisch sind, wo ich mir einfach nur denke, ich finde es ekelhaft so. Jemand ist verschlossen und kann nicht reden, ja, das wird die Person schon selber wissen. Aber dann heißt es, ja, das ist ein schlimmes Vorzeichen, dass nur antisoziale, gestörte Menschen in der Tech-Industrie arbeiten. Und das ist halt wirklich der Narrativ in dem Buch. Nur gestörte, antisoziale Menschen haben die Tech-Industrie groß gemacht. Und the little faculty spaces led to higher demands on enrollment. The only way to be a programmer was to already be a programmer. Ja, es gab einen zu hohen Andrang und deswegen wurden dann die Hürden hochgenommen, dass du halt in der Uni zugelassen wirst und deswegen musstest du halt dann schon ein paar Programmierkenntnisse haben. Ja, wow, buhu. Wäre toll, wenn da die Politik reagieren würde oder die Unis selber, aber ist halt nicht immer der Fall. Aber das ist aus irgendeinem Grund eine Schuld der Männer. Also, ja, die haben sich halt wahrscheinlich auch wieder die Leute genommen, die halt am meisten Bock drauf hatten. Ne? Und das kannst du natürlich gut daran erkennen, dass die Leute schon vorher halt irgendwelche Kenntnisse in dem Bereich erlangt haben. Ja, also wo ich mir auch denke, so, was ist das denn überhaupt für ein Kriterium? Ich habe mich noch nie für Computer interessiert, ich habe noch nie einen eingemacht, ich will es aber studieren, hallo, hier bin ich. Jetzt so funktioniert es halt. Im Idealfall könnte es so funktionieren, aber es funktioniert in der Realität so nicht, weil Ressourcen halt begrenzt sind. Ja, die Frau, die geht halt darauf ein, dass Men score higher on narcissistic traits, females suffer from imposter syndrome. The industry is full of people who are full of themselves, is of the nerd bro dream, the ultimate boys club. Was auch immer das heißen soll, nerd bro. Nerds and jocks, die hassen sich. Bros und Nerds mochten sich in der Schule eigentlich nicht. Aber gut, die haben jetzt sich zusammengetan, um den ultimativen Boys Club zu erstellen. Sie geht darauf ein, dass Google hat ein Problem, wo 20.000 Salary-Daten, also die Gehaltsabrechnung, angeguckt werden und wo es heißt, Frauen und Männer sind diskriminiert. Und den Artikel hatten wir vor ein paar Sendungen auch, wo Google tatsächlich mehr Männern mehr zahlen musste wie Frauen mehr. Also mehr Männer wurden unterbezahlt. Dann beschwert sie sich darüber, dass es infamous Google-Memo gab. Das natürlich, the more ist furchtbar, weil Gründe. STEM-Pipeline wird bemängelt, also dass zu wenig Frauen in STEM gehen und dass dann weniger in die Industrie gehen. Venture Capitalist Sex Stories. Wall Street at least owns its reputation, soll heißen, dass viele Investoren irgendwie sexuelle, sich auf sexuelle Abenteuer einlassen wollen und die Frauen in der Regel nicht und dass es dann auch Probleme gibt, aber dass auch sehr wenige Frauen überhaupt Firmen in der Tech-Industrie gründen wollen. Alan Powers Buch wurde geschillt und es gab natürlich eine organisierte Kampagne, um sie aus ihrem Job rauszumobben. Gamergate, Rape and Death Threats for Brianna Wu. She had to go to a new location and sometimes the trolls managed to track her even then down, smash the window. Wu spoke out against Gamergate, the apocalyptic future where women might have more influence in the industry. She hired a full-time harassment documentaire, but this was not enough to bring them to justice. Bei Brianna Wu kann ich mich noch daran erinnern, dass sie auch mal in einem Artikel benannt wurde, dass sie einen Haufen Todesdrohungen bekommt, dass die Polizei nichts macht und dass dann der Polizeichief, wo sie halt lebt, sich zu den Medien gewandt hat und meinte, dass sie niemals hierher gekommen ist, um irgendwas anzuzeigen und dass die Leute bitte aufhören sollen, den Notruf voll zu spammen mit Anrufen. Also, Rape threats have become the lingua franca. Perhaps that's why law enforcement doesn't take them seriously. Scheiße, Alter. Was geht mit dir ab, dass du so eine Kacke schreibst? Ich meine, das ist ein originelles Zitat. Es ist einfach nur da. Aber ja, das komplette Buch voll mit feministischer Agenda, die daherkommt, als ob es neutraler, objektiver Journalismus wäre. Silicon Valley has failed women. Decades until we have 50-50 employment. Dann wird noch eine Firma geschildert, die heißt Paradigm Shift, die Firmen berät, damit sie mehr inklusiv werden. Dann sagt man, dass der Pay Gap in der Tech-Industrie größer ist wie in der normalen Gesellschaft. Und sie redet auch davon, dass Diversität natürlich total gut für Firmen ist, dass sie wesentlich besser finanziell danach dastehen. Und dann hat sie eine Firma als Beispiel für Inklusivität und das ist Slack. Und die Firma macht weniger Geld wieder wie die anderen Firmen in der Tech-Industrie, wie es üblich wäre. Das ist sozusagen self-refuting. Also in ihrem eigenen Buch widerspricht sich der Narrativ. Und in dem Buch wird auch berichtet, dass Google Komitees hat, um Leute einzustellen und dass von Anfang an sozusagen es ein Doppelreview gab, dass man erst sich die gestellt werden anschaut und dass später nochmal Frauen drüber schauen und wenn die sagen, nicht divers genug, ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich die angucke, dann werden die Leute nicht eingestellt. Und an sich, GTA, Rape Simulation Game, etc., etc. Also, halt der komplette wahnsinnige Narrativ. Oh Gott. Ich stelle nie wieder vier Bücher auf einen Rutsch vor. Monolog. Vielleicht darf ich mal ganz kurz einhaken und sagen, man kann die Bücher auch woanders kaufen als bei Amazon. Nicht, dass das hier falsch verstanden wird, ne? Ja. Nur bei Amazon wird es ganz gut dargestellt. Man kann die Bücher auch woanders kaufen. Man sollte. Der öffentliche Buchhandel muss gestärkt werden. Man sollte die Bücher auch woanders kaufen. Moral Combat, Why the War and Violent Video Games is Wrong. Sehr geiles Buch. Da haben sich zwei Psychologen zusammengetan, um halt die moralischen Paniken anzuschauen, die Videospielindustrie plagen, ob es jetzt Abhängigkeit oder Gewalt ist. Und man hat über 100 Studien mit über 10.000 Menschen gemacht und das Einzige, was man gefunden hat, ist halt nicht wirklich irgendwas, wo man beweisen kann, dass die Leute gewalttätiger werden. Und das Buch nimmt sich halt der Gewalt moralischen Panik der Videospiele sehr gut an. Ist absolut empfehlenswert, wenn jemand sagt, Videospiele Gewalt oder Videospiele zu Gewalt gegen Frauen, was jetzt in dem Buch nicht behandelt wird, aber ob jetzt Gewalt oder Gewalt gegen Frauen, wenn es Gewalt nicht ist, wird es Gewalt gegen Frauen auch nicht sein. Deswegen absolutes empfehlenswertes Buch, könnt ihr chillen, wenn jemand sagt, Videospiele sind Unfug, das Buch im Idealfall vorher gelesen haben. Und eben noch größeren Idealfall vorher Blank Slate gelesen haben. Und kommen wir jetzt zum letzten Buch. Wer hat nochmal Blank Slate geschrieben? Nur, dass die Zuhörer auch wissen, worum es geht. Steven Pinky und der Brain. Genau. Nalf. Von Steven. Becoming the Narcissist's Nightmare. How to devalue and discard narcissists while supplying yourself. Das ist ein Buch von einer Frau, die mit einem Narzissten zusammen war, die darunter ziemlich gelitten hat, die aber auch klinische Psychologin ist. Das Buch ist zum Teil sehr wiederholend geschrieben. Also wenn, dann würde ich euch das Hörbuch empfehlen und es vielleicht mit ein bisschen schnellere Wiedergabegeschwindigkeit abzuspielen. Ich meine, das ist nicht böse gegenüber der Autorin. Ich fand das sehr interessant, aber an manchen Stellen ist das halt schon oft Wiederholung. Also hätte etwas kürzer sein können, aber ich fand es nicht schlecht, obwohl es sich wiederholt hat. Und ich fand das Buch einfach total klasse, weil wenn du das Buch dir durchliest und danach nochmal dir den Zoe-Post anguckst, dann kannst du einfach nur den Kopf schütteln, weil da absolutes pathologisches Verhalten rauszulesen ist. Man kann es zwar als Ferndiagnose nicht sagen und es ist im Endeffekt auch gar nicht so wichtig, ob das dann der Fall ist oder nicht, aber Zoe Post und das Buch zusammenlesen, krasse Lektüre. Also, da wollte ich euch nur sagen. Und falls ihr Probleme habt mit einem Partner, der euch betrügt, euch vorlügt und euch eine falsche Realität vorgaukelt, mehrere andere Partner hat, sowas, so ein Buch in die Richtung, das würde euch sehr helfen. Also. Schickt sie zur Hölle. Genau. Nummer löschen und ciao. Nie wieder. Gibt nichts Schlimmeres, als sich von einem Narzissten ausbluten zu lassen. Ja. Ja, apropos Narzissmus, Journalismus, junge Journalisten. Ich sage jetzt einfach mal, es ist eine Überleitung. Das hier ist ein Abgeordneter von der FDP, der mir auch persönlich bekannt ist, zwar nicht gut, aber ein bisschen auf jeden Fall. Und der hat jetzt halt bei Facebook dieses hier geteilt, dass er sich da im Bundestag getroffen hat mit diversen Journalisten, angehenden Journalisten, jungen Journalisten. Und es ging um das Thema das unsichtbare Geschlecht. Also wahrscheinlich über Frauenkram und auf jeden Fall Gleichberechtigung in Deutschland, häusliche Gewalt. Und ja, also ich meine, das wird so ein bisschen so dargestellt, nach dem Motto, ja, die Leute beschäftigen sich hier mal mit den wichtigen Sachen und so. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich meine, die sind doch sowieso komplett besessen von dem Scheiß. Ne? Also Journalisten und über dieses Thema reden, irgendwas mit, angeblich werden die Frauen unterdrückt mit Pay Gap und so ein Kram, das haben wir ja sowieso andauernd. Und scheinbar, ja, kommt es beim Nachwuchs natürlich auch. Und ja, da wundert es einen dann auch nicht, dass hinterher in diesem Narrativ halt auch nichts sich ändert. Und es ist halt bemerkenswert, dass halt eben auch Politiker dann der Meinung sind, dass diese, also dass das überhaupt niemandem sauer aufstößt, so wie mir halt oder wie uns halt, die wir uns das schon länger angucken. Diese Perspektive, dass es da einfach auch keinen in Frage stellen und so gibt. Und dann wird hier geschlossen mit, leider war die Diskussion Zeitrahmen viel zu kurz, um tiefer in die Diskussion zu gehen, aber es war bewundernswert, dass es eine junge Generation von Journalistinnen und Journalisten gibt, die großen Wert auf kritisch-sachliche Berichterstattung legt. Also ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die sich mal diese Gewaltstudien angucken vom Frauenministerium und so, da mal irgendwie schauen, dass die Zahlen aufgebläht werden mit, bist du schon mal geschubst worden und diesen ganzen Dingen. Also, das würde mich doch sehr wundern, wenn die Herrschaften das mal tun würden. Ja. Ja, und ich glaube, die anderen, die gucken tatsächlich eher weg, ne? Die Politiker müssen sich dann damit beschäftigen, an speziellen Abenden, schreiben dann irgendwie einen Facebook- oder Twitter-Eintrag und dann ist auch gut, ne? Gucken aber wirklich selber nicht so nach, also. Nee, die gucken da auch nicht nach, aber bei denen ist das Thema ja auch andauernd präsent. Ne? Also das ist jetzt wirklich nicht so, wie da auch geschrieben wurde, dass das ein Tabu wäre in der Gesellschaft oder so, ist es ja nicht. Es wird ja andauernd darüber berichtet. Es wird eigentlich viel mehr aufgebläht und behauptet, dass das so ein Riesenproblem wäre und dass auch in der Woche, wo wir diese polizeiliche Kriminalstatistik hatten, die haben wir jetzt auch gar nicht dabei, habe ich mir auch noch nicht angeguckt, müssen wir vielleicht auch nochmal machen, vielleicht nächste Woche oder so. Ja, was ich vielleicht damit meine, ist eher, dass so Männer sich gegenseitig bei dem Thema angucken und mit den Schultern zucken oder so häufig. Wo also die wissen wo es auf jeden Fall, wo es auf jeden Fall ja wieder überall in den Nachrichten war mit, ja, Deutschland ist so sicher und alles geht zurück und so weiter und so fort. Und da hast du das auf der einen Seite, dass die Leute das dann meinen und so, ja, nimmt das Rechtspopulisten, euer Kram und so, ne? Und auf der anderen Seite hast du aber diese Frauenorganisationen und Journalisten und so ein Kram, die da dieses Thema halt wieder aufpumpen bis zum Abwinken und behaupten, dass ihre, wenn ihre Dunkelziffern, die sie sich aus dem Arsch gezogen haben, nicht auch gleich sind zu den Verurteilungen, dann ist es irgendwie Unterdrückung und Patriarchat und Ungerechtigkeit und Tabu und was weiß ich nicht was alles. Ja, das können die alles innerhalb ihrer Blase auch verblubbern, aber sobald es rauskommt und irgendwie einen Effekt auf uns hat, sozusagen auf Männer hat, dann wird es dann ja auch, dann merken es auch die normalen Leute. Und ich glaube, das fängt jetzt mal ganz so an. Okay. Weiß nicht genug. Gerne verklärt man die Fernsehserien der Kindheit. So ging es auch unserer Autorin, bis sie jetzt noch einmal Lucky Luke und Familie Feuerstein schaute und jede Menge Rassismus und Sexismus entdeckte. Imagine my shock. Es gibt jetzt echt einen relativ langen Artikel darüber. Also ist eine relativ sinnlose Einleitung Und darüber, wie sie dachte, halt so tolle Sachen wie früher gibt es ja heute gar nicht mehr. Ich schaue mit meinen Kindern jetzt mal die alten Sachen. Das zeigt der Blablabla, zeigt sich in der Ästhetik und den sozialen Normen, die man mit Filmen und Serien transportiert hat. In Zurück in die Zukunft geht es unter anderem sehr ausführlich um die Frage, was ein anständiges Mädchen beim ersten Date alles nicht tun sollte und wie wichtig es ist, dass Mütter schlank sind. What the? Du hast also jetzt gerade zwei völlige Nebenschauplätze genommen und sie aufgeblasen, als würden die im Gehirn des Zuschauers während des Films irgendwie ständig im Mittelpunkt stehen. So, es geht übrigens um Zeitreisen im Film und nicht um Date-Tipps für anständige Mädchen. Nach zwei Folgen Lucky Luke fragen meine Söhne sehr interessiert, was es genau bedeutet, jemanden aufzuknüpfen. Ja, schrecklich, wa? Die Geschichte um den Lonesome Cowboy, der schneller schießt als sein Schatten, strotzt außerdem nur so vor rassistischen und sexistischen Klischees. Die Ureinwohner, mit denen es Lucky Luke zu tun hat, sind eine Mischung sämtlicher negativer Zuschreibungen. Verschlagene Rothäute, die Stammestänze aufführen, komisch reden und seltsame Namen haben. Frauen nerven eigentlich nur rum, weil sie Lucky mit ihrem Wunsch nach fester Bindung aus seinem selbstbestimmten Leben reißen. Imagine my fucking shock. Ich mache eine Zeitreise zurück in meine Kindheit und erwarte, dass dort alles genauso Safe Space Pamper Dingens. Da hast du deine Kindheit nicht erlebt oder was? Also ich meine. Und dann kommt halt das Ding. Lügen und Sexismus ist wirklich sehr weit hergeholt. Man könnte vielleicht sagen, okay, dass die meisten Leute, die vorkommen, männlich sind und weibliche Charaktere nur eine Nebenrolle spielen, okay, ja, aber das ist ja auch nicht der Punkt der ganzen Angelegenheit. Genauso wie bei Asterix, ja, es geht um Asterix und Obelix und nicht um Asterix und Minerva, obwohl es da... Moment mal, ich wollte gerade ausholen, weil da trifft es bei mir einen sehr wunden Punkt, was Asterix angeht. Ich glaube, ein Großteil meines Interesses an diversen Dingen, zum Beispiel Archäologie und Geschichte, kommen daher, dass ich mit 4 oder so bei meinem Onkel auf dem Schoß gesessen habe und er mir Asterix und Kleopatra vorgelesen hat und dass meine Mutter irgendwann so weit war, mir mit 5 das Lesen von Druckschrift beizubringen, weil sie keinen Bock mehr hatte, Comics vorzulesen und vor allem keinen Bock mehr hatte, immer die gleichen Asterix-Hefte vorzulesen. Und jetzt kommt hier... Oder dass bei Asterix und Obelix Gewalt das natürliche Mittel der Auseinandersetzung ist und der größte Idiot von allen am Ende gar kein Römer, sondern ein schwarzer Pirat sein soll, der nach allen Regeln kolonialistischer Zeichenkunst mit besonders dicker Lippe und besonders reduziertem Ausdrucksvermögen dargestellt. Das ist so perfide und so dumm und so an der Wahrheit vorbei, dass es mich graust. Erstens mal ist Baba, der hat übrigens einen Namen, ist Baba nicht irgendwie der Dümmste. Im Gegenteil, er ist eigentlich eher so ein bauernschlauer Typ. Ja? Und wo wird der denn als größter Idiot dargestellt? Was reimst du, Tante, dir denn hier zusammen? Und Gewalt als das natürliche Mittel der Auseinandersetzung, die hauen sich da. Können Sie sich ungefähr, liebe Autorin, vorstellen, wie das wäre, wenn die da realistisch miteinander kämpfen würden? Also diese Abstraktion, die ist Ihnen gar nicht klar, oder? Und ja, aber Mars, wann haben denn die Römer jemals Gewalt angewendet, ja? Du meinst, es ist historisch nicht akkurat? Und es müsste mehr schwarze Legionäre geben? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Nicht mal, ja. Aber tut eben, mir leid, also... Und Pantau mochten ihre Kinder dann nicht. Da kann ich ihr nicht helfen, dann sind ihre Kinder zu Hektikschnitt verwöhnt oder irgendwas, wenn man sich auf Pantau nicht einlassen kann. Sorry. Und außerdem wäre Pantau ja auch gar nicht mehr so gut wie damals und so bla bla bla bla bla. Und dann verquickt sie das Star Wars Revival, Fred Feuerstein, bla bla bla bla bla. Ja, vor allem Fred Feuerstein, das fand ich besonders gut, ja. Der Sexismus im Steinzeitalter. Okay. Alles klar. Die Fraggles waren übrigens auch im, also es ist wirklich... Ach, die Fraggles waren doch nur ein lascher Abklatsch von der Muppet Show, von der originalen Muppet Show. Ja, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Dame ist einfach frankophob. Ja, weil sowohl Asterix als auch Lucky Luke sind französischer Lesart. Belgisch, respektive französisch. Außerdem macht sie keine Franzosen, da sollte mal jemand was gegen tun. Goscinny ist eigentlich Pole noch dazu, also auch was gegen Osteuropäer. Boah, hier kommt der ganze Franzose mit Migrationshintergrund, also die Dame, ich glaube, die Karriere ist vorbei. Frau Schröder, ja, adios. Lächerlich, echt. Übrigens, der Sprachfehler von den Piraten ist eine Anspielung auf einen Politiker zu Zeiten der Französischen Revolution, Alexandre de Beauharnais, hoffe ich mal, der in den Kolonien, nämlich auf Martinique, aufgewachsen ist und deswegen die dortigen Sprachgewohnheiten übernommen hat. Und als er nach Paris kam, hat man das sehr exzentrisch gefunden, dass er das R nicht sprechen konnte. Und Leute haben das wohl auch übernommen als Mode. Und darauf ist das eine Anspielung, dass der Typ kein R sprechen kann. Übrigens, der Alexandre de Beauharnais war natürlich ein Weißer. Ne? Also man kann sich hier nicht mal drauf zurückziehen, dass man hätte sich hier über irgendwie was lustig gemacht. Im Gegenteil, man fand das in der Pariser Gesellschaft eher apart. Und deswegen hat sich diese Geschichte auch erhalten. Dummerweise hat man ihn 4 Tage, bevor Robespierre entmachtet wurde, geköpft. Den Alexandre de Beauharnais, nicht den Barber. Ja, Mammon, warst du schon da? Nee, habe ich noch nicht geschafft, ehrlich gesagt. Schade. Hab ich mir jetzt extra nochmal einen Termin für morgen eingetragen. Ja, also. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal hingehen. Das sind noch ein paar Tage. Ja, komm, Mammon, lass mal zusammen da hingehen. Ich komme. Ja, wenn du Zeit hast. Jo. Dann teasen wir das jetzt hier mal an. Du kannst ja mal kurz runter zu dem Plakat vielleicht, weil das finde ich schon fantastisch. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Also ich meine, hallo. Wie schlecht. Das ist noch nicht mal ein ordentliches Meme gewesen. Das haben die extra dafür angefertigt. Das ist unglaublich schlecht. Ja, vor allem, also ich muss sagen, unsere Thumbnails haben durchgehend eine dutzendmal höhere Qualität als das hier. Sehr lustig. Jetzt werde ich aber rot. Also. Ja, der Price macht nämlich die Thumbnails, falls das jemand da draußen noch nicht wusste. Und wir danken ihm alle dafür. Insgesamt 16 internationale Künstlerinnen und Künstler zeigen in unterschiedlichen Werken, wie sie das Phänomen wahrnehmen. Manche nutzen dafür Videoinstallationen, um Propagandavideos in ihre Einzelteile zu zerlegen oder lächerlich zu machen. Andere zeigen mit Fotos und Grafiken, mit welchen Memes auf 4chan und Co. der Hass auf Minderheiten salonfähig gemacht werden soll. Die Beschreibung ist schon ein bisschen... Warum brauchen wir denn eine Ausstellung zum Thema Rechtspopulismus, fragen wir Inke Arndt, die Kuratorin. Weil die Alt-Right-Bewegung anders ist als alles bisher Bekannte. Sie hängt an keiner Partei, an keinem Medium. Sie ist ein Netzphänomen, quasi eine Kommunikationsguerilla von rechts. Die Bewegung kommt aus den USA und begreift sich auch als Alternative zum sonstigen konservativen Establishment. Die Anhänger glauben, dass sie Trump mit Memes und Shitposts ins Amt gebracht haben. Was ich auch sehr negativ finde, ist, hier wird quasi bei dieser Ausstellung und vor allem in dem Artikel hier wird quasi mit dem Attentäter von Christchurch wird kokettiert. Ja, naja, diese Ausstellung so kontemporär aktuell, weil wegen dem Christchurch-Attentäter. Also bitte, ja, als ob das nicht Monate vorher schon geplant gewesen wäre mit der Ausstellung. Ach Gott. Aber sehenswert. Ich meine, wenn man sich hier durchscrollt, hier wird wirklich, oh, Elon Musk war bei Joe Rogan und hat an einem Joint gezogen. Oh, und auf diesem Niveau ist das wirklich... Der Nazi, der kifft. Ja, ich freue mich schon fast drauf. Ja, das singe. Kein Problem. Ja, auch der Name, das fragen die hier auch, der Alt-Right-Komplex, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das auf die Rote Armee-Fraktion im Endeffekt anspielt. Ne? Das ist auch, finde ich, schon ganz schön frech. die konservativen Menschen irgendwie da mit in den Topf zu stecken unter so einer Überschrift. Ja. Ja, die Ausstellung zeigt 12 Werke, was ich auch irgendwie so dachte, so okay, dafür gehe ich ja kaum aus dem Haus für 12 Werke. Der niederländische Künstler Die haben es dafür in sich. Das Jonas Stahl wieder von Catan. Also da bin ich echt gespannt drauf. Ja, genau. Also es gibt Filme über Steve Bannon, ein aufziehender Sturm oder ein Raubtier als Metapher für eine drohende Gefahr. Da wird ausgeleuchtet, wie Bannon halt kommuniziert. Simon Denny aus Neuseeland hat spekulative Brettspiele entwickelt, mit denen er die Überzeugung von einflussreichen rechtslibertären Silicon Valley-Milliardären hinterfragt. Viele von ihnen basieren, nehme ich mal an, auf Spielen wie Siedler von Catan. Am Ende geht es darum, wer überleben darf und den anderen überlegen ist. Können rechte Memes eigentlich auch selbst Kunst sein? Nein. Aber sie sind auf jeden Fall ein Teil der Online-Kultur. Es ist aber keine Kunst, ne? Also. Kein Fall. Nee. Früher ist man auf die Straße gegangen, um Nazis zu stoppen. Heute versammeln sie sich irgendwo im Netz. Müssen wir jetzt Memes basteln, um uns dagegen zu wehren? Ich finde ja. Wir brauchen neben politischen Antworten auch gesellschaftliche. Es gibt ja schon Initiativen wie Ich bin hier, Hass hilft oder Reconquista Internet von der linksradikalen Witzfigur Jan Böhmermann. Davon brauchen wir noch mehr. Am Ende geht es schließlich darum, wem wir das Netz überlassen. Wenn wir sagen, dass es längst zu unserem Alltag gehört, sollten wir es auch verteidigen. Das ist ganz schön, das hätte jetzt auch vom Sellner sein können. Ja, im Kulturkampf wird zurückgeschossen, sage ich da nur. Ich hab, aber wird sicher toll, ich beneide euch, Mammon. Und, ich hoffe, ihr könnt eins von den Siedler von Catan spielen und euch dabei filmen oder so. Das wäre natürlich fantastisch. Ja, versteht die Kamera, habe ich ja schon gedacht. Okay. Ja. Oh, ja, zeig dir genau. Das Bild auf dem Spiel, damit die Leute einfach mal verstehen, wie dämlich das Ganze ist. Nachdem das Okay-Zeichen und verschiedene andere absolut random Memes oder einfach nur alltägliche Sachen, die immer vorkommen, gebrandmarkt wurden als irgendwelche geheimen Dog-Whistling-Zeichen, wo sich irgendwelche Untergrund-rechtsnationalistischen Gruppen irgendwie treffen würden, bla. Ja, das Neueste sind Clowns. Und zwar nicht nur der Pepe-Clown, den ihr hier seht, sondern einfach jegliche Clowns, alle Clowns, der Joker auch, der Joker-Film, der jetzt bald kommt, der lässt übles Schwanen und so weiter und so fort. Und wer hat sich das Ganze ausgedacht? Natürlich mal wieder der Jared Holt von Right Wing Watch. Ja, also das ist wirklich eine Person, bei dem fragt man sich wirklich, wie der überhaupt noch sein Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen kann, weil der hat schon so viele, so viele objektive Niederlagen erlebt. Aber da er halt ein gewisses Thema propagiert, was sehr viel Anhänger hat, steht er immer wieder auf wie ein Stehaufmännchen, wie ein Stehaufclown. Und im Endeffekt ist Folgendes passiert. 4chan hat halt mal wieder so einen Thread gestartet, wie es auch bei dem OK-Hand-Sign gewesen ist. Oh, wisst ihr schon, es gibt mal wieder hier so ein neues Untergrundzeichen, bla bla bla bla bla. Und der Jared Holt hat es mal wieder genommen und hat gesagt, okay, ich tue jetzt einfach mal so, als ob das ernst ist. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass er nicht so doof ist. Der weiß ganz genau, was er tut. Und hat das 4chan-Post genommen und jetzt werden bei den ganzen üblichen Verdächtigen, die halt irgendwelche Empfehlungen geben, was halt guter Content ist, was Hate Speech ist und so. Und die nehmen jetzt auch wieder diese Empfehlung an und sagen, okay, jetzt müssen wir drauf aufpassen. Wenn irgendwelche Leute Clowns posten, dabei ist das ganze Meme, hat eigentlich nur einen Ursprung. Und zwar heißt das, it is a clown's world. Es ist eine Clown-Welt, weil einfach so viele verrückte Sachen passieren. Und genau diese Sache passt dann natürlich hinein. Ich war auch mal Clown, aber die Kinder sind alle weggerannt. Zu dem Clowns-Meme, Alter, das hat mich ja noch richtig hart getriggert. Also ich habe am Anfang des Jahres einfach drüber, ja, über verschiedene Ereignisse, Happenings, Covington, Kids etc. Irgendwie die Medien waren zu dem Zeitpunkt so wirklich, wo ich mir narrativ, der ist so verrückt, das ist die Clowns-Welt, Mann. Und dann habe ich später, als ich mal wieder auf Chance aktiv war, Threads gefunden, wo halt Clowns-Memes gepostet worden sind. Das hat mich noch viel mehr geschickt, Alter. Ich kann doch nicht sein, dass die in meinem Kopf sind. Also nein, das ist Spaß, aber wisst ihr so, dass ich den eigenen Eindruck hatte, dass das später als Meme rumgereicht wird. Das hat mich mega geschickt, Alter. Ja, aber ich meine, du hattest viele Leute hatten den Eindruck, und das war ja das Meme. Es ist eine Clown-Welt. Ja, genau. Man kann gar nicht mehr glauben, was passiert. Und nochmal, explizit hat ein Troll den Thread gestartet mit der Absicht, ja hier, versuchen wir mal denen das unterzuschieben, dass die sagen, jetzt sind auf einmal Clowns alle irgendwie Nazi-Symbole. Und der Typ ist direkt drauf angesprungen, hat es direkt gemacht. Ja? Super. Es ist jetzt Stephen King. Es ist eine Clown-Welt, das ist auf jeden Fall klar. Wird Stephen King jetzt es umschreiben, ist die Frage. Der ist doch auch so woke, leider. Ja, hier, was du sagst, ist zwar extrem weit hergeholt, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, es kommt ja bald ein Joker-Film raus. Ne? Und ich habe schon gelesen, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay, DC, ne, Marvel ist ja so pro-feministisch und so, und DC, ja, DC war ja schon immer so ein bisschen subversiv, so ein bisschen, Marvel war eigentlich immer der subversive Player und DC hat es immer safe gespielt, wenn man es gesamthistorisch sieht. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Der Shazam scheint ja ganz gut anzukommen bei den Leuten. Vielleicht dreht sich der Wind, aber ich finde, Superheldenfilm ist einfach, es ist eine Clownwelt. Superheldenfilme sind tot, wir brauchen keine mehr. Wir haben es alles gesehen. Endgame, ne? Wie ja, mach den noch und danach erstmal 20 Jahre keine mehr. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Macht mal was Neues. Apropos Clownswelt, the Sociology Professor that shamed the guy doing road repairs. Da gibt es ein lustiges Bild, ich weiß nicht, ob es im Archive richtig angezeigt wird, aber da war eine Soziologie-Professorin, die sich beschwert hat über einen Typ, der die Straße repariert hat, und da war ein Schild Manwalking. Und ja, genau das. Und das nächste, me, what if there's a woman on your crew? Manwalking. What? I don't know, I'm just here. Me, are there any women on your crew? Manwalking. No. Me, do you think maybe they're related? Awkwardest face. Or oh, just confused face. What are you talking about? Was? Was will ich auf jeden Fall? Wir arbeiten keine Frauen, weil wir keine Schilder haben, wo drauf steht Frauen. Ja, und dann dieses Disapproving. Soziologie-Professoren. Ich habe mal eine Grafik gesehen, da war Soziologie 95 IQ-Punkte. Es gibt einige Handwerkerberufe, wo du mehr IQ drauf haben musst, wie um Soziologie an den Tag legen zu können. Also. Ja, dazu muss man auch noch sagen, die ist eine Soziologie-Tutorin oder Professorin, ich weiß nicht, ob sie Professorrang hat, aber sie ist auf jeden Fall eine Soziologie-Lehrerin an einer Law School. Ja, und Law School in Amerika ist ein bisschen anders als Universität hier, wo es eine Jura-Fakultät ist. Ja, da kann man sich schon fragen, was macht die da überhaupt? Weil Juristin ist sie nicht. Genderbeauftragte. The Geography of Partisan Prejudice. Das ist eine sehr interessante Karte, aber das müsste man sich in Ruhe durchlesen. Ich will das nicht vorstellen, aber es ist ein toller Artikel. Lest euch den durch. Da gibt es voll viele tolle Grafiken, die sehr informell sind, mit Informationen und Daten. Ja, da habt ihr es. Also vielleicht doch so ein, zwei Sachen, worum es geht, so grob? Niemals! Schaut euch den Artikel an. ich muss mir nur schnell meine Notizen aufmachen. The country is not divided by racial conflict, but by conflict over racial ideology. Eric Kaufman, the leftward shift in racial ideology has been led by white liberals, not minorities, who tend to be more centrist. soll heißen, dass in den USA der Divide, der auch in dem Artikel vorangegangen dargestellt wird, dass der entstanden ist durch einen Shift von rassischer Ideologie auf der linken Seite. The Hidden Tribe Study from More in Common Organization, which groups the American electorate on the basis of its views, helps identify leading proponents of racial liberalism. Of the 7 major voting blocs, the most racially liberal are the progressive activists, who form just 8% of the population. This group is over 80% white and only 3% African American. Similarly, a Pew Research Center report finds that solid liberals group is overwhelmingly white and that minority Democrats are more conservative. Es ist total lustig, dass Progressive machen 8% aus, haben diese rassische Ideologie der Intersektionalität. Sehr wenige Minoritäten wollen tatsächlich da reingegroupt werden. Und 8%, also man sagt, was war's? 3,5% sind genug, um einen Bürgerkrieg von Zaum zu brechen. Also wenn du 3,5% der Bevölkerung mit einer Ideologie aufgeladen hast, ist das der Knackpunkt, ab dem es interessant wird. Generell wird der Hauptteil der Politik, kulturell oder halt direkt selber in der Politik, nur von einer kleinen Minderheit gemacht, was so 10% sind. Soll heißen, 8% hört sich klein an, aber 8% rein in Politik ist verdammt viel und die sind tonangebend innerhalb der des Liberal-Lagers in den USA. Aber ja, habt ihr's. Nennen wir es nicht Feminismus, sondern zum ersten Mal trifft sich eine interfraktionelle Runde von weiblichen Abgeordneten. Ihr Ziel, mehr Frauen in der deutschen Außenpolitik. Feminismus will die SPD das lieber nicht nennen. Na gut, ich habe mir gesprochen, ne? In dem Artikel gibt es ein paar echt gute Zitate. Ich habe mir angewöhnt, mit einer besonders dunklen Stimme zu sprechen, genau, sagte sie. Nie lasse ich Zweifel an ihren guten, nie lasse sie Zweifel an ihren guten Vorbereitungen aufkommen. Da steht eine Frau im Auswärtigen Amt. Hallo, ich will hier Grand Strategy machen. Wir müssen mehr einkaufen für Waffen und für UN. Bla, was gibt weiß ich. Da muss ich direkt was zu sagen, weil das hört sich total dämlich an, aber da gibt es wirklich Studien zu. Das ist das sogenannte Vocal Fry Phänomen. Das gilt für sowohl Männer als auch Frauen, wenn die halt mit so einer rauen, wenn ich so mit so einer rauen Stimme spreche, halt so ein bisschen raspelmäßig, überzeugender wirkt. Da gibt es wirklich psychologische Effekte, die darauf wirken. Aber weiter im Text. Der Arzt sagt, es wird am Rauhre liegen. Faszinierend. Die Grünen wollen in dieser Zeit die Frauenrechte stärken und brachten deshalb einen Antrag ein. Am 22. Februar forderten sie im Bundestag eine feministische Außenpolitik, wie sie es in Schweden bereits gibt. Die dortige Außenministerin Margot Wallström hat sogar eine Leitlinie zur politischen Teilhabe von Frauen veröffentlicht. Schweden hat die weiblichste Regierung in der EU. Also wofür ich diesem Artikel applaudiere, ist, dass er mal ein bisschen Licht auf eine bisher ungelöste Frage für mich wirft. Nämlich wird hier nicht behauptet, einfach stinknormal wie sonst, dass Friedensabkommen, an denen Frauen mitwirken, besser sind als die von Männern. Sondern hier steht, es gibt eine Studie der Vereinten Nationen, die besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Friedensabkommen mindestens 15 Jahre hält, um 35% steigt, wenn Frauen am Prozess beteiligt waren. Und das ist, ich weiß nicht, ob mir da ein Wissenschaftler jetzt widersprechen, aber für mich hört sich das nach Bullshit an. Klingt schon ziemlich speziell. Weil, ja, eben, was ist das? Warum habt ihr genau diese Zeit genommen? Ja. Nach 10 Jahren nicht, nach 20 Jahren auch nicht, nach 15 Jahren aber, oder was? Und ich sag's mal so rum, also geopolitisch gesehen sind 15 Jahre, also ich, keine Ahnung, 15 Jahre ist nichts in der Geopolitik. Die Frage also ist klar, wird viel wissen. ist ja auch von welchen, wie viele Friedensabkommen wurden in der Studie, da müsste man echt mal bohren, wie viele Friedensabkommen wurden denn wirklich untersucht? Ich sehe nicht, dass das dann irgendwie 8 waren oder so. Ja, also. Aber da gibt es in die Richtung auch ein relativ nices Buch, das heißt Expert Political Judgment, How Good Is It and How Can We Know? Oh, was einfach so diese Experten auseinander nimmt, gerade mit so Studien, und es ist ein sehr angenehmes Buch in die Richtung von Philipp E. Tetlock. Guter Mann. Und es gab dann auch wirklich Streit, weil die FDP möchte nicht, dass feministische Außenpolitik auf dem Antrag steht, zum Beispiel. Auch die CDU hat gesagt, das geht so nicht. Die Motschmann hat natürlich wieder, die CDU hat ja für alle was. Die Motschmann hat gesagt, zu Beginn meiner politischen Arbeit hätte ich alle Probleme mit dem Wort Feminismus gehabt. Wenn es aber um die Rechte, die Teilhabe von Frauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft geht, dann habe ich heute kein Problem mehr damit. Ja, aber geht's ja nicht. Es geht ja um Klientelagenda, auch ja. Hier. Und das war dieser Spruch, den sie im Bundestag damals auch gebracht hat. Das hatten wir ja in dem einen Ausschnitt schon drin von der Tante. Hatten wir uns damals angeguckt. Ich weiß nicht, war das dieses Video, was man irgendwie nur auf 360p abspielen kann? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon, ja, genau, mit dem Gender-Frühwarnsystem. Das war das. Sicherheitshalber wollte die SPD-Abgeordnete De Ridder das Reizwort Feminismus aussparen. Schließlich sollen alle dabei sein. Am liebsten auch die Männer. Milena Hassenkamp vom Spiegel. Hört sie nur doch ohne, ne? Overreacting. Overreacting? Nee, overreacting. Overreacting. Ja, apropos fassungslos. Ich habe gerade im Abgeordnetenhaus über die Lohnunterschiede in Berlins Verwaltung gesprochen. Die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat mich daraufhin vor versammeltem Haus gefragt, ob wir da nicht mehr Frauen einstellen können, um Geld zu sparen. Sagt die Frau Jasper Winter von der FDP-Fraktion. Finde ich sehr gut. Jetzt dieses GIF von den jungen schwarzen Männern, die sich so unglaublich freuen. Ja, Mann. Hast du keinen Humor? Verstehst du keinen Sarkasmus? Ist dir Zynismus ein Begriff? Ja, ich habe da auch eine Weile drüber überlegt, aber da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja konsequent. Weil sie ja der Meinung ist, dass dieser Kram wirklich total ungerecht und gemein einfach nur ist, dass die Frauen weniger Geld bekommen. Und unter diesem Gesichtspunkt, wo die AfD ihr dann sagt, so ja, können wir da nicht einfach Geld sparen, was sie wahrscheinlich einfach nur rhetorische Frage meinen, um so nach dem Motto, denk mal nach, das kann doch nicht stimmen, weil dann würde man ja einfach mehr Frauen einstellen und wenn die wirklich die gleiche Arbeit machen für weniger Geld, wie immer behauptet wird. Und dass sie das dann in ihrem Kopf wahrscheinlich so nach dem Motto, ja, und die meinen jetzt, wir sollten das auch noch ausnutzen. Aber ich meine, so denkt sie ja. Also unter dem Gesichtspunkt verstehe ich halt schon, dass sie sich darüber aufregt, aber ja. Ja, was heißt ausnutzen? Also ich will, dass ich eine schlanke Regierung habe, und gerade Berlins hatte ich jeden zweiten Angestellten innerhalb der Regierung absolut entlassen. Die haben nichts unter Kontrolle, und ich wette mit dir, ein Viertel von denen, der erscheint nicht mal mehr regelmäßig zur Arbeit und keiner guckt danach. Das ist übertrieben, aber trotzdem, ja, keine Ahnung. Berlin verbrennt also Geld wie nochmal was. Die haben also schon einen ziemlich hohen Krankenstand, soweit ich weiß. Aber ja, das ist ja jetzt nicht, dass da keiner nachguckt, also keine Ahnung, aber ja. Ja, auf jeden Fall, das sind die Probleme halt, ne? Aber die Frau Jasper Winter, die ist leider ja eine absolute Anhängerin von diesem ganzen Kukulores, und die hat auch letztens, jetzt war ja irgendwie dieser Girls Day und Boys Day, da hatte sie da auch irgendwelche Schulmädchen in so weiße T-Shirts gezwängt, wo Boat draufsteht. Das ist irgend so ein Ding, Kampagne wegen 100 Jahre Frauenwahlrecht und so ein Zeug, wo ich mir auch dachte, ach komm, Mädchen, also muss man wirklich mit den Kindern da schon irgendwie, vor allen Dingen noch denen sowas erzählen, so nach dem Motto, als ob das so eine riesen Unterdrückung gewesen wäre, dass die Frauen nicht wählen durften, und dann auch natürlich, was sie wahrscheinlich nicht weiß, dass die Männer ja genauso auch nicht so viele Leute wählen konnten von den Männern, also, und das ja auch erst gekommen ist. Ohne Demokratie gibt es halt nicht viel zu wählen, ne? Ja, eben, ja, das auch, ja. Ja. Ah ja, die Gleichstellung. Die Aufsichtsräte deutscher Unternehmen sind weiblicher geworden, dennoch berufen die Kontrollgremien kaum Frauen in den Vorstand. Viele Aufsichtsräte formulieren gar ausdrücklich das Ziel 0 Frauen. Hört sich jetzt hier schrecklich an, heißt im eigentlich nur, dass diese Leute halt Männer eingestellt haben auf ihre Posten. Es ist mal wieder, also es gibt eine Albright-Stiftung, das ist eine deutsch-schwedische Stiftung, die da einen Bericht jährlich veröffentlichen über die Veränderungen in dem Bereich Aufsichtsräte und Frauen. Auf der Arbeitgeberseite schicken die Leute lieber Männer in diese Gremien, wo diese dann nach althergebrachten Musterkopien von sich selber befördern. Also Männer. Auch wieder so ein Citation needed. Ist das wirklich so? Sind Männer in einem großen Durchschnitt so, dass sie sagen, nee, wenn ich hier eine wirklich gut geeignete Frau sitzen habe und einen bisschen weniger geeigneten Typ, dann nehme ich den mit dem Penis? Ich kann mir das eigentlich nicht so vorstellen, aber gut. Es gibt halt Netzwerke und da sind Männer halt dann vielleicht ein bisschen aktiver als Frauen und ein bisschen kooperativer. Das kann schon sein, dass es da irgendwie was gibt, was gesellschaftlich das beeinflusst. Aber dass Männer einfach nur blind sagen, nee, ich will hier jemanden mit Penis sitzen haben, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und dann kommt dieser ganze Absatz, ist fast wie ein Gedicht. Aufsichtsrätin Franzi Kühne kontrolliert das Telekommunikationsunternehmen Freenet und die württembergische Versicherung. Sie findet es schade, wenn Firmen immer noch nicht verstehen, dass ein divers aufgestelltes Unternehmen nicht nur ethisch richtig ist, sondern auch lukrativer. Die Gründerin der Social-Media-Agentur Torben, Lucy und die gelbe Gefahr sagt, vielleicht ist es der richtige Moment, die Quote im Vorstand einzuführen. Die gelbe Gefahr. Ah, die Quote im Vorstand, ja, bitte. Ich glaube, ich kriege da eher rote Angst, wenn ich sowas höre und nicht gelbe Gefahr. Franzi Kühne, Aufsichtsrätin bei Freenet, würde es deshalb begrüßen, wenn Investoren in Sachen Führungsfrauen mehr Druck auf deutsche Unternehmen ausüben würden. Sie schlägt außerdem vor, Diversity als Zielvorgabe an die Managergehälter zu koppeln. Wenn die verfehlt oder nicht erfüllt wird, spüren sie das im Geldbeutel. Lass mal dumme Ideen aus Sowjetunion nachspielen. Vielleicht ändert sich ja was, wenn man das hier auch probiert. Hashtag, ich habe Ahnung und sitze irgendwo oben in der Firma, die tot ist, Freenet. Tatsächlich zeigen sich viele der Unternehmen zu Aufsichtsräten, weil Aufsichtsräte und Vorstände, das verwechseln viele Leute vielleicht. Deswegen mal grundsätzlich, ein Aufsichtsrat ist jemand, der sitzt in einem Kontrollgremium. Und das Einzige, was die Aufsichtsräte machen, ist, die treffen sich einmal im Quartal maximal, ja, und gucken, hat der eigentlich das Geschäft führt, hat er ordentlich gearbeitet und dann entlasst die den oder die entlassen den nicht. Und wenn er nicht entlastet wird, dann bla bla bla bla bla. Aber im Endeffekt geht es nur darum, dass die in 99% der Fälle sagen müssen, ja, alles okay. So. Und Aufsichtsräte werden seit jeher schon nicht nach irgendwelchen kapitalistischen Kriterien irgendwie besetzt, weil da Gewerkschafter immer Stammplätze drin haben und immer paritätisch irgendwelche Posten vergeben werden. Das heißt beispielsweise, wenn man sagt, oh, es sind so wenig Frauen in den Aufsichtsräten, wobei man sagen muss, der Frauenanteil sind 27%, das sind jetzt nicht so viele, aber 27%, immerhin. Die Zahl wird ja hier nicht genannt, aber es sind 27%. Zahlen von 2018. Ja, man könnte ja im Endeffekt sagen, ja, warum sind da so wenige Frauen in den Vorständen? Ja, vielleicht, weil die Interessenverbände, die Gewerkschaften und sowas nicht die Frauen dahin schicken. Ah, aber das sagt keiner. Ja, also das ganze Thema, wenn wir über Vorstände reden, ja, also über die Geschäftsführer, die CEOs, die Leute, okay, da können wir drüber reden. Ja, aber gerade bei den Aufsichtsräten, das hatte noch nie irgendwas mit aber Preis, Price, was bedeutet denn eigentlich dieses dennoch berufen die Kontrollgremien kaum Frauen in den Vorstand? Ja, das kann ich dir auch sagen. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Hier, 50 Aufsichtsräte haben so eine Erklärung unterschrieben, dass sie gesagt haben, hier sollten wir zurücktreten, dann werden wir eine Frau für unsere Position empfehlen als Nachrückung. Und das wird hier irgendwie komplett ins Gegenteil verkehrt. In dem Artikel steht das hier so drin. Tatsächlich haben 53 der Aufsichtsräte das Ziel, in Anführungszeichen, 0 Frauen im Vorstand formuliert, darunter auch die von Zalando, Rocket Internet, Freenet, HelloFresh oder Xing. Damit können sie eine Frau nachrücken lassen, wenn ein Vorstandsposten frei wird. Aber sie verpflichten sich nicht selbst dazu. Also, wie gesagt, es ist... Hier wird alles durcheinander gemischt. Ja? Auf der einen Seite wird über Aufsichtsratposten geredet, hier geht es über Vorstandsposten und die Vorstände haben selbst gesagt, wenn wir zurücktreten, dann bevorzugen wir Frauen, wenn die Frauen in Auswahlpositionen sind. Was will man mehr? Was will man mehr? Ja, hier haben wir einen sehr interessanten Thread, den gebe ich einfach mal als Leseempfehlung an alle. Hier geht es wieder um eine Autorin, eine feministische Autorin, die sich exponiert hat im Internet, indem sie halt bestimmte Narrative sehr stark verteidigt hat und wo sie dann mal vor Ort auf einem Event war, wo tatsächlich ja ihre Filterbubble im Real Life quasi vor Ort vorhanden war. Da hat sie dann mitbekommen, mit was für Methoden die da arbeiten. Hier wird im Endeffekt ein Event beschrieben, wo es eine Podiumsdiskussion gab zwischen einer Feministin und einer anderen Feministin, die aber eine etwas traditionellere Feministin war, die beispielsweise so Kritik geäußert hat, wie ja in bestimmten Ländern, die gewisse kulturelle, traditionelle Prägung haben, da werden Frauen unterdrückt gegenüber der Position, so ja, hier wird nur ein Stereotyp über irgendwelche anderen Kulturen präsentiert, was maßen wir uns an, als westliche privilegierte Leute über die zu urteilen? Ja, bei einem feministischen Event, wie gesagt, die zwei Strömungen des Feminismus, der Feminismus mit Kopf, sage ich jetzt mal, und der Feminismus, der politisch, ideologisch, kulturmarxistisch geprägt ist, was auch immer. Und die Dame war halt auch sehr auf Linie, sage ich jetzt mal, und wurde auf diesem Event, geredpillt. Und ich finde das einfach immer wieder interessant, wenn Leute, die total verbohrt in ihrer Ideologie sind, mal einen Realitätscheck bekommen. Und deswegen Leseempfehlung. Und ja, ich hoffe, dass es immer mehr solche Stories gibt, ja, weil die Extremisten, die entlarven sich ja im Endeffekt selber durch ihre Taten. Und daran soll man sie mal nicht hindern, sage ich mal. Hattet ihr das auch mitbekommen? Ne? Also ja, ich hatte das auch gelesen. Ja. Sehr, sehr ehrliches Ding eigentlich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich so passiert ist, auch wenn natürlich immer die Paulaner-Razor da vorgeschaltet werden muss. Aber ja, ist sehr, sehr schlüssig. Ja, also C.H. Summers Association with Male Supremacy. Oh, Jesus. Ja, Christine Hoff Sommers ist ja im Endeffekt eine, die auch sehr stark in die Kritik geraten ist, wegen totalen Nebensächlichkeiten. Ja, und wie gesagt, die zwei Punkte, die die Dame hier am meisten bewegt haben, war halt einerseits, dass die gesamte Veranstaltung auf eine Art und Weise arrangiert wurde, sogar der Moderator später noch ausgetauscht wurde, um die Christine Hoff Sommers einfach in einem sehr schlechten Licht dastehen zu lassen und dann eben die Reaktionen auf Frauenunterdrückung in anderen Ländern, wo die Christine Hoff Sommers das halt direkt verurteilt hat und die Mainstream-Feministin in Anführungszeichen halt gesagt hat, so ja, wir können ja aus unserer privilegierten Position uns gar nicht anmaßen, da ein Urteil drüber zu fällen. Wer sind wir denn? Oh Gott, Love Parade-Katastrophe in Duisburg. Opfer erheben schwere Vorwürfe gegen eine Anwältin. Ja, nur ist da nicht so viel dran, wie der Titel vermuten lässt. Es geht nur darum, dass die Anwältin irgendwie hohe Schadensersatzsummen versprochen hat und die nicht klar gemacht hat. Und jetzt hat er im Prinzip Schulden bei der Anwältin, so ein Typ. Das habe ich, ja, ein bisschen, war, glaube ich, kein guter Griff, der Artikel. Naja, also da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ich habe mir den nämlich jetzt auch schon mal durchgelesen gehabt. Und, also ich hatte den mal versucht, den zu lesen, aber dann war eine Bezahlsperre drauf. Ja, also ich konnte den lesen und okay. Da war keine Bezahlsperre drauf und da stand drin, dass sie angeblich Geld von der Versicherung veruntreut haben soll und dass sie deswegen jetzt auch wegen Untreue angezeigt wurde. Und ja, also der Anwalt, den die Person jetzt hat, sagt halt eben, dass die Abrechnung wohl auch nicht in Ordnung gewesen sein soll oder so. Aber weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das mit der Untreue halt, dass Versicherungsleistung da irgendwie sich in die eigene Tasche gesteckt hat, das finde ich schon relativ widerwärtig. Also. Ja, das stimmt natürlich. Hat jetzt nicht direkt mit der Katastrophe zu tun, aber ja. Da gehen dann solche Spielchen ab. Ja, was da in Duisburg passiert ist mit der Love Parade-Sache, eine absolute Travestie. Absolut ekelhaft. Und ich persönlich kann einfach nur sagen, ja, scheiße. Scheiße. Ja. Ja, sicher. Also ich habe es auch damals nicht verstanden, wieso diese Ordnerleute zum Beispiel nicht einfach die Türen aufgemacht haben. Ne? Also es ist eine Katastrophe mit Ansage gewesen und hinterher wurde jegliche Verantwortung wurde einfach, ja, weggeschoben. Ja, das heißt, die Tür ja aufgemacht. Also es gibt kein Ergebnis und die Leute, die tatsächlich sogar juristisch nachweisen konnten, dass sie einen Schaden erlitten haben, die bleiben jetzt auch noch auf den Kosten sitzen. Also ja, das Hauptproblem war ja auch, dass sie die Leute da durch diesen Gang durch mussten, um auf das Gelände wieder rauszukommen. Das war ja das, wo das Problem gewesen ist und da konntest du keine Tür aufmachen. Ja, ich kann mich an den Gang sehr gut erinnern, glaub mal. Aber das Problem ist ja von vornherein gewesen, dass man die Veranstaltung dort nie so hätte planen dürfen, weil von Anfang an die Leute, die verantwortlich gewesen wären, wenn irgendwas passiert wäre, Feuerwehr, Rettungsdienste, ja, sogar die Entwässerungsbetriebe der Stadt Duisburg haben vorher gewarnt davor, dass die Ortschaft einfach dafür nicht geeignet ist, es sei denn, man würde eine zusätzliche Rampe errichten, um halt mehr als einen Zugang zu dem Gelände zu ermöglichen. Ja, es gab ja einen Zugang und einen Ausgang, einen separaten Ausgang. Ja, super, das war einfach, das ist aus keinerlei vernünftiger Sicht, ja, ich meine, es gibt so viele Vorschriften in Deutschland, wenn man ein Geschäftsgebäude hat, dann müssen die Türen in einer gewissen Art und Weise aufgehen, aufgrund vom Brandschutz und so weiter und so fort. Und bei so einer Großveranstaltung wurde das einfach übersehen. Das ist eine Travestie und keiner hat irgendwelche Konsequenzen daraus getragen. Außer die Love Parade, weil die gibt es nicht mehr. Naja. Hier bei Science Files vermeldet man, dass man einen Beweis gefunden hätte für Benachteiligung von Jungs und Männern und berichtet wird über ein Experiment oder einen Test von drei Wissenschaftlern. Die haben ein Experiment durchgeführt an 3102 erwachsenen US-Amerikanern und denen wurde gesagt, dass sie als unbeteiligte Beobachter an einem realen Experiment teilnehmen sollen. Ich zitiere jetzt mal aus dem Text hier, ist ein bisschen weiter unten. Bei dem es darum gehe, eine gerechte Form der Entlohnung zu finden. Die Teilnehmer sollten Arbeitsergebnisse und deren monetäre Folgen beurteilen und gegebenenfalls verändern. Um das Experiment real zu gestalten, haben Kapellen Falsch und Tungeden, also die Wissenschaftler, 2000 Arbeiter angeheuert und ihnen unterschiedlichen Lohn gezahlt, wobei den unbeteiligten Beobachtern gesagt wurde, dass der unterschiedliche Lohn durch unterschiedliche Produktivität verursacht wurde. Aufgabe der Teilnehmer war es dann, eine Arbeitssequenz zu beurteilen und deren Entlohnung gegebenenfalls umzuverteilen. Was die Teilnehmer alle nicht wussten, sie hatten alle dieselbe Sequenz zu beurteilen, in der zwei Arbeiter miteinander verglichen wurden, wobei der eine Arbeiter in der Sequenz $6 verdiente, der Gewinner und der andere eben $0, der Verlierer. Den Teilnehmern wurde keinerlei Information dazu zur Verfügung gestellt, welche Aufgabe die Arbeiter zu erledigen hatten. Dieses experimentelle Setting haben die Autoren dazu genutzt, die beiden Arbeiter nach Geschlecht zu differenzieren und einmal einen männlichen Gewinner und mit einem weiblichen Verlierer, einmal einen männlichen Gewinner mit einem männlichen Verlierer und so weiter zu kombinieren. Auf diese Weise, so ihre Überlegung, könnten Vorurteilen, die sich auf das Geschlecht eines Arbeiters gründen, herausgearbeitet werden. Und in der Tat, die Vorurteile, die es offenkundig in der US-amerikanischen Gesellschaft gibt und die es mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich auch in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft gibt, sind die mit weiblichen Verlierern, haben die Teilnehmer ein größeres Nachsehen als mit männlichen. An weibliche Verlierer wurde mehr und häufiger umverteilt als an männliche Verlierer. Also bei männlichen Verlierern sind Teilnehmer also eher bereit, schlechte Leistungen auf mangelhaften Einsatz, ja, mangelnde eigene Leistung zurückzuführen, während sie Frauen zugute halten, dass sie trotz schlechter Leistungen doch immerhin sich angestrengt hätten. Anders formuliert, Genderisten haben es geschafft, einen Vorurteil durchzusetzen, dass männliche Verlierer grundsätzlich als selbst an ihrer Misere schuld klassifiziert, während weiblichen Verlierern zugute gehalten wird, dass sie trotz Anstrengung verloren haben. Ja, soweit die Ergebnisse, finde ich ganz interessant. Danke. ja, und vielleicht nur eins von vielen Beispielen, wenn man es mal rausarbeiten würde. Aber es ist ja auch eben, in die Richtung wird ja dann nicht geforscht. Ne? Da wird ja eher geforscht, ob nicht die Mädchen möglicherweise darunter leiden, dass sie sich selber sagen, sie könnten kein Mathe oder so und dann eben auch echt kein Mathe können. Also dieser Bias, den es angeblich gibt. Ja, whatever. Ganz interessante Finding. Nächste, bitte. Das glaube ich nicht von mir. Wer hat das mitgebracht? Hallo? Also ich weiß nicht, aber ich lese schon mal vor. Experten sehen höchst bedenklichen Mechanismus. Muslime beten in der Imam Ali-Moschee in Hamburg. Oh je, ich sehe schon, in welche Richtung das geht. Der erste Satz. Eine zunehmende Islamfeindlichkeit ist aus Sicht von Experten mitverantwortlich für den Antisemitismus junger Muslime. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch wirklich nicht mehr alle. Diese Leute machen das doch nicht erst seit in Europa im 21. Jahrhundert eine zunehmende Islamfeindlichkeit ist mit dem Antisemitismus. Seid ihr denn blind? Oh. Was sagt die Bundeszentrale für politische Bildung? Ein Schulprojekt. Ein Schulprojekt. Okay. Etliche junge Muslime rechtfertigen eigene antisemitische und menschenfeindliche Einstellung damit, dass sie durch die zunehmende Islamfeindlichkeit selbst abgewertet und diskriminiert werden. Das ist die retroaktive Nazi-Keule. Das ist unglaublich. Das ist so eine Frechheit. Und klarstellen, wenn du da einen jungen Schüler befragst, warum er gesagt hat, irgendwie, er will Synagogen anzünden, dann sagt er, ja, mich behandelt der auch schlecht. Ja, super. Und das ist dann die Grundlage für einen Weltartikel, in dem eine Feststellung wie diese mit großer gesellschaftlicher Tragweite am Anfang steht. Von der Bundeszentrale für politische Bildung ist das ja die Schlussfolgerung. Das sei ein höchst bedenklicher Mechanismus, hieß es. Hahaha. Die suchen in einer noch kleineren Minderheit eine Art Sündenbock. Die suchen den nicht, die haben die schon vor, ich weiß nicht, 1000 Jahren gefunden, als sie das Buch geschrieben haben. Diese Bundeszentrale wird auch mal komischer. Oh, Gott sei Dank, Hamed Abdelsamad. Boah, ich dachte schon, es passiert nichts Gutes mehr in der Richtung. Ja, der Samad sagt halt kluge Sachen. Der Abdel, also ich weiß nicht, den Artikel, das ist so, wenn ihr einen geistigen Safe Space haben wollt, da ist der. Aber ich finde es schön, ich habe seinen ersten Absatz praktisch paraphrasiert. Das finde ich toll, das macht mir Freude. Lest auch Bücher von dem Mann, kauft euch irgendeins von dem, der hat mehrere geschrieben. Wenn ihr ich habe mehrere von ihm auch schon gelesen, wenn ihr schon alle gut. Hardcover und Hardcover von Steven Pinker habt, dann ist da auch Abdel Samad drin. Du hast das Audiobuch. Du hast das Audiobuch vergessen. Das ja, hast du Pinker, noch. Du die deutsche Version lesen darfst, ey? Das musst du eigentlich mal machen. Kauft es auf jeden Fall bei Amazon. Tod im deutschen Buchhandel. Ja. Wieder stirbt ein Baby nach illegaler Beschneidung. Okay, harter Cut. Mutter und Oma festgenommen, ja. Das war in Italien. Das war in Italien. Ja, okay. Fällt mir auch jetzt erst auf, ja. Ja, das war also in Italien und ja, also die haben das halt gemacht und was halt bemerkenswert in dieser Sache ist auch mal wieder so dieses, dass es ja immer häufig heißt, irgendwie die Männer, die wollen das ja und das kommt von den Männern oder so. Und in diesem Fall, ja, waren es halt die Frauen der Familie mal wieder. Das haben wir häufiger hier mal. Und ja, also einer von den Männern ist wohl auch irgendwie ein Verdacht, damit irgendwas zu tun zu haben, aber Mutter und Oma haben sie jetzt auf jeden Fall festgenommen und Säugling ist halt verblutet. Die haben zwar noch irgendwie einen Rettungswagen dann gerufen, oh, aber wow. Ja. Scheiße. Richtig übel. Das kommt davon, wenn man die Regeln seines eingebildeten Freundes ernster nimmt als die Regeln der Biologie. Können die ganzen Progressiven auch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Also. Ich muss nur noch mal schnell meine Notizen aufmachen. Das tut mir leid. Mein PC spinnt heute ein bisschen. Meine Zitate. Schuld sind immer die anderen. Außenpolitik. Hier, ja. Die Europäische Union retten und nach links verschieben. Doch hier am Stand des Kieren-Arbeitskreises der Linken auf dem Europaparteitag in Bonn wird nicht der Tierschutz zelebriert. Die Masken stammen aus einer BDSM-Szene. Es sind die Fetischinstinkten des Masochismus. Also wenn du etwas runterscrollst, sieht man auch die Masken. Und Masochismus, also der Genuss von Schmerz, Leid und Demütigung ist Bestandteil der linken DNA. Nicht nur warte mal, warte mal kurz. Die Karl-Marx-Puppe ist wieder da. Erinnert ihr euch noch an die? Ja. Da hatten wir irgendwie vor einem Jahr oder so einen Ausschnitt auch von dem Parteitag von den Linken, wo sie irgendwie mit dieser Karl-Marx-Puppe rumgewurschtelt haben und dann gemeint haben, so, na, was würde denn der Karl-Marx heute machen, wenn er heute hier wäre? Und die Frau dann gesagt, ja, würde sich auf jeden Fall freuen, dass hier alles so demokratisch zugeht. Und wo war ich? Gemeinsam wollen sie an diesen Zielen Und Masochismus, also der Genuss von Schmerz, Leid und Demütigung, ist Bestandteil der linken DNA. Nicht nur basiert der ideologische Überbau von Kommunisten, Sozialisten, Dritte Weltromantikern und anderen Berufsrevolutionären auf der Identifikation mit dem Geknechteten dieser Erde. Anders als mit der Lust am Leid ist dies zumal verstanden als Grundlage des eigenen Wirkens wohl auch nicht zu erklären. Geht runter wie Butter, sag ich jetzt mal so. Der linken Geisteswelt inhärent ist außerdem der Glaube, im Besitz letztgültiger Wahrheiten zu sein, die einmal von der breiten Masse als solche akzeptiert in ein goldenes Zeitalter führen. Oder in große Hungersnöte. Und da ist sogar ein Kein Mensch ist illegal Sticker. Hervorragend. Kein Wort ist. Habe ich da auch gerade die Marx-Merchandise-Puppe gesehen? Ja, habe ich gerade drüber geredet. Aber auf jeden Fall, was ich ja viel bemerkenswerter finde, ist diese komische Rosi, die sie da haben. Und diese Antifa-Symbole mit Regenbogenfahne. Das ist alles sehr klasse. Ja, aber Moment mal, mir fällt noch ein schönes Detail auf. Seht mal die schönen Plastik-Einweg-Sektgläser im Hintergrund. Oh. Das könnten auch Wasser sein. Ja, dann sollen sie doch Champagner trinken, wenn sie kein Wasser haben. Ja, Champagner-Sozialisten, ja, so ist das. Nein, Zuschauer Oberfeuerwehrmann Möhle, das ist keine Raul Krauthausen-Puppe gewesen. Unglaublich. Ich glaube, das war von Abel. Aber plurale Wirtschaftswissenschaften ist linker Unfug. Ja, mit denen. Was ist denn Ökonomik überhaupt? Ja, mit denen hatte ich auch schon mal Berührung. Ich war ja vor ein paar Jahren mal bei mir in Hannover an der Universität bei einer Präsentation, sage ich jetzt mal, von so einer Dame, die feministische Ökonomik gerne an der Universität irgendwie haben wollte. Ja, das ist nämlich auch. Und das war auch von diesem Arbeitskreis Plurale Wirtschaftswissenschaften irgendwie da organisiert. Und die hat also dann gemeint, die hatte gesagt so, ja, der Unterschied zwischen normaler Ökonomik und feministischer Ökonomik ist, die normale Ökonomik ist objektiv. Feministische Ökonomik ist subjektiv. Und du hast das jetzt so, ja, und wir gucken uns dann halt so an, die Leute, die da in der Ökonomik irgendwie wichtig waren und wie die so gedacht haben, das waren ja alles Männer. Also gucken wir uns die nicht an, sondern wir gucken uns stattdessen die Schwestern von denen an und die Mütter von denen und so, was sie für ein Verhältnis gehabt haben und wie das vielleicht zu deren Denken irgendwie beeinflusst haben könnte. Ja, genau. Wir haben uns ein Semester lang nur Selma Hayek-Filme angeguckt. What we learned will shock you. Wahrscheinlich, ja. Aber so waren die da echt drauf. Ich meine, nette Leute auf jeden Fall. Also kann man nichts sagen, aber das Zeug war halt Humbug so, ne? Und komplett ideologisch halt wirklich, wir müssen die Frauen sehen. Wo sind die Frauen? Oh, das alles, lass uns nur die Frauen angucken. Also im wahrsten Sinne des Wortes halt feministisch. Also ich habe der Heterodoxie, gerade im Zusammenhang mit der Ökonomik, ja, weil ich sehe hier eine Begriffsverwirrung, ja, weil es gibt an sich eine ganz klare Sache, ja, es gibt verschiedene Denkschulen in der Ökonomik, ja, es gibt Leute, die sind halt mehr so neokonservativ oder Leute, die mögen Keynes sehr gerne oder es gibt andere ökonomische Denkschulen. Ja, österreichische Denkschulen, und das sind entweder Denkschulen, die so an den Universitäten nicht gelernt werden, aber trotzdem interessant sind, ja, oder es ist halt eine Verknüpfung von verschiedenen Denkschulen, so nach dem Motto Pick and Choose, ne, du nimmst dir das da, aber bist halt kein absolut radikaler Denkschulenverteidiger, so wie es ja bei sehr vielen Sachen ist, ja. Und ich finde das sehr ekelhaft, wenn hier jetzt hier dieser Begriff der heterodoxen Ökonomik hier so missbraucht wird. Ja. Das ist doch im Endeffekt, als würde ich fordern, dass, weil es Geschichtsstudiengänge gibt, dass es auch Präastronautik-Studiengänge geben muss. Genau. Weil es könnte ja sein, dass das irgendwie was gefunden wird, was das dann am Ende bestätigt. Und dann habe ich ja recht gehabt, das viele Geld für eine Professur für plurale Altertumswissenschaften rauszuwerfen. Ja, das ist aber ein sehr schiefer Vergleich. Nehmen wir lieber den Vergleich, wenn wir in der Archäologie bleiben, du hast ein bestimmtes Verfahren, wie du feststellst, wie alt ist dieses Ding, ja? Und es gibt zwar noch 5, 6, 7 verschiedene andere Verfahren, aber du sagst, nein, du benutzt nur das eine. Du guckst dir halt, ja? du guckst dir die Schwestern von dem Ding an. Ja, nee, du musst dann berücksichtigen, ob die Messung durch einen Mann oder eine Frau auch durchgeführt wird. Ne? Also, nein, ja, ich weiß schon, was du meinst. Natürlich war der Vergleich von mir schief, aber der sollte ja auch möglichst aufgeblasen sein, um meinen Punkt rüberzubringen. Es ist einfach, das ist wie feministische Mathematik und dass man in der Nähe von Gletschern keine Hühnersuppe kochen darf, weil die sonst kalben, oder wie das war bei der feministischen Gletscherforschung. Das ist einfach Geld verdienen. Die wollen einfach Geld verdienen. Punkt. Ja, aber ich störe mich trotzdem an dem Missbrauch des Begriffes heterodox für Pseudowissenschaften, wie du es genau sagst, aber heterodoxe explizit. Heterodoxe Ökonomie ist valide. Und ich finde, das ist einfach schlimm, den Begriff so zu missbrauchen. Alternative Mathematik. Wüsste keiner, wie das funktionieren soll. Aber könnte man natürlich eine Professur für einrichten. Ja, okay, dann eine Sache noch, dann kommen wir zu dem Thema. Hier, das ist so, wie wenn du sagen wirst, okay, es gibt Hexadezimalsystem, Binärsystem, das Zehner-System, was wir benutzen, und nur eins von denen wäre gültig und alle anderen müsste man ignorieren. Darum geht es eher bei der Heterodoxie. Aber wie gesagt, deswegen missbrauchen wir das hier. Auf geht's zur SPD. Ich fasse mich auch wirklich ganz kurz. Warum ist die SPD heute nicht mehr die SPD, die sie früher mal war? Das sieht man sehr gut bei dem ganzen Konflikt in Berlin mit den Mietpreisen. Ohne auf das Thema weiter einzugehen, jetzt gerade geht es um das Godesberger Programm, was die nicht vor 45 Jahren, das ist im Archiv, das ist mittlerweile 60 Jahre her, was die damals gefasst haben. Und zwar hat die SPD sich damals verabschiedet vom Sozialismus, vom Marxismus und hat akzeptiert, dass es Privateigentum und private Unternehmen geben kann und sollte, um konsensfähig zu sein, um demokratiefähig zu sein in der Bundesrepublik Deutschland. Und die ganze Sache, die die jetzt gerade in Berlin abziehen, ist eine komplette Entfernung von diesem Godesberger Programm. Und das Godesberger Programm ist wirklich historisch. Das Godesberger Programm hat die SPD zu einer Macht in Deutschland, einer politischen Macht in Deutschland erstmal befähigt, weil die sich vom Radikalen losgesagt haben, weil die dadurch in die Mitte der Gesellschaft gekommen sind. So. Und davon verabschieden die sich alle und ich wollte einfach nur, es gibt ja vielleicht ein paar Leute, die noch so ein bisschen historisches Wissen im Hinterkopf haben, ja, wenn ich diese Sachen höre mit der Enteignung, ja, von der Gesellschaft in Berlin, ja, die entfernen sich komplett von dieser Sache und jetzt ziehe ich meinen Aluhut auf. Die ganze Sache hat sogar überhaupt nichts mit Mieten zu tun und mit Mietpreisen und so weiter und so fort, sondern das ist einfach nur ein Kampf, ja, zwischen der deutschen Wohnen und der Vonovia, ja, ehemals Deutsche Ennington, ja, weil die deutsche, die Vonovia ist die größte Gesellschaft in Deutschland mit den ganzen Immobilien. Und ja, die Deutsche Wohnen hat in Berlin zwar mehr Wohnungen, aber ist halt noch auf Platz 2. Ja, und die Vonovia würde sehr gerne die übernehmen, aber das funktioniert nicht so einfach. Deswegen, ja, das, wie gesagt, Aluhut wird wieder abgenommen. Generell ist es von der SPD absoluter Wahnsinn, was sie da machen. Enteignung auf Staatsebene, also bitte. Man könnte kartellrechtlich vorgehen. Man könnte sagen Zerschlagung, sonst irgendwas. Aber das macht man deswegen nicht, weil man gerade noch vor 8 Jahren die Dinger aus der staatlichen Hand überhaupt an die verkauft hat. Da wird man sich ja selber ans Bein pinkeln. Ja. Ach. Aber ist doch ein guter Trick. Erst verkaufen, dann wiederholen. aber was ich halt auch in dem Zusammenhang sehr gut fand, war ein Tweet von Don Alfonso die Woche darüber, wie viele Leute halt mit dem jungen, hippen, urbanen Lebensstil in Berlin in Wohnungen sitzen, die eigentlich für mehr Leute gedacht sind. Diese ganzen, ja, das Grundproblem wird natürlich nicht adressiert. Deswegen habe ich ja auch gesagt, Aluhut wird aufgesetzt und Vonovia will halt die Deutsche Wohnen platt machen, weil die halt irgendwie das von denen übernehmen wollen. Das feindliche Übernahmeangebot von denen ist ja fehlgeschlagen vor ein paar Monaten. Deswegen versuchen die jetzt einen anderen Weg und machen halt ihre Lobby. So, jetzt setze ich den Aluhut wieder ab und spreche darüber, was vor ein paar Jahren passiert ist. Und zwar, was ist passiert? Der Thilo Sarrazin, der Name, der könnte noch einem bekannt vorkommen, der hat im Endeffekt die defizitären Sozialwohnungen privatisiert. Ja, man erinnert sich, das hat man in Dresden ja auch gemacht. Also vielleicht hört man von Dresden auch bald ähnliche Sachen. Aber in Berlin hatte das im Endeffekt zur Folge, dass erstmal die Mieten gleich geblieben sind, weil halt eine Klausel drin stand, dass für so und so viele Jahre sich nichts verändern werden darf. Aber im Falle, dass irgendwelche Wärmeisolierungs-Renovierungsarbeiten oder andere Renovierungsarbeiten passieren, dass dann Mieterhöhungen passieren können. Dann gab es auf einmal Mieterhöhungen bis zu 75%, die normalerweise es nicht hätte geben dürfen. Allerdings wurde vor Ort von SPD, Grünen und Linken eine Gesetzgebung gemacht, die das begünstigt hat. Und jetzt schreien alle, dass ich habe irgendwo die Überschrift gelesen, die Berliner Landesregierung demonstriert gegen sich selber und das stimmt einfach. Ja, das auf jeden Fall einfach. Zu dem Godesberger Programm nochmal. Es wird ja auch in diesem Buch Explaining Postmodernism, wird das ja zum Beispiel auch erwähnt. Nämlich auch als diese Sternstunde quasi, wo die, ich sag mal, ursprüngliche marxistische deutsche SPD quasi dann da gesagt hat, so okay, ja, das mit dem Kapitalismus funktioniert ja doch eigentlich ganz gut. Und dann aber halt diese, diese anderen gesellschaftlichen Unterdrücker-Themen dann irgendwie da mehr ins in Fokus, also Gerechtigkeitskram irgendwie auf einem breiteren breiterer Sicht sich da einverleibt hat. Und was historisch da auch noch anzumerken ist, 1953, drei Jahre später, der ungarische Volksaufstand. Und 1956 haben auch viele Marxisten, orthodoxe Marxisten angefangen, andere Theorien aufzuarbeiten, wie zum Beispiel die von der Birmingham School oder der Frankfurter Schule, die dann sich weniger mit der Ökonomik auseinandergesetzt haben, also mit den ökonomischen Claims von Marx, sondern mehr mit Freudomarxismus, mit sexueller Befreiung, mit kulturellen Angelegenheiten. Also das waren drei Jahre, in denen viel passiert ist in Sachen Links und in Sachen Marxismus. Also die einen haben sozusagen den Marxismus weitere Facetten hinzugefügt, den Remix, und die anderen haben eben den Marxismus aufgegeben. Ja, eine Sache wollte ich noch dazu sagen, und zwar: einerseits haben wir das Godesberger Programm, was der SPD generell sagt, ja, hier Enteignung. Nee, wenn man konsensfähig und das ist ja auch das, was mich persönlich so stört. Es wird ja so oft gesagt, oh, die AfD ist keine demokratische Partei, bla bla bla bla bla bla bla, die ist nicht koalitionsfähig, bla bla bla bla bla bla bla, was vielleicht stimmen kann, aber die Grundlage, dass die SPD eine demokratisch funktionierende Partei und koalitionsfähig wurde, war das Godesberger Programm. Wie gesagt, historische Vergessenheit regt mich sehr, sehr, sehr, sehr auf. Und eine Sache, die ich noch erwähnen wollte bei diesen ganzen Mietprotesten, die wahren Ursachen möchte ich ganz kurz nennen, sind großer Leerstand und Geldwäsche von ausländischen Investoren, weil die einfach nicht nachweisen müssen, woher die Gelder kommen, die sie in diese Immobilien investieren. Das hatte ich ja schon mal hier erwähnt in der Sendung. Das sind die wirklichen Ursachen, dass es so teuer ist, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn man sich das Programm vom SVD anguckt, die Studie vom SVD anguckt, die diesen ganzen Protesten zugrunde liegt, dann sieht man, dass das Mietniveau tatsächlich nur auf Inflationsniveau gestiegen ist. Die eigentliche Belastung ist einerseits die Nebenkosten, insbesondere die Strompreise und die Gaspreise. Und natürlich ist es so, dass in den Städten diese Sachen stattgefunden haben, aber auch nur in den Sektoren, wo wirklich sozialer Wohnungsbau in Privateigentum überführt wurde. Und in allen anderen Sektoren ist es mit der Inflation gleich geblieben, der Mietspiegel. So, nur dass man das mal weiß. Also da, wo wirklich der Mietmissbrauch stattgefunden hat, war es immer so, dass es immer stattgefunden hat, nachdem die Politik Sozialwohnungen verkauft hat. Und da, nur da sind die Probleme wirklich aufgetreten. So. Und wie gesagt, Immobilien, die leer stehen, weil sie einfach nur Spekulationsobjekte sind. So, die zwei Sachen. Darüber redet keiner bei diesen Mietdemonstrationen, obwohl das die eigentlichen Probleme wären, meiner Meinung nach. Ja, hier in Österreich wird in Frage gestellt, ob nicht verschiedene Veranstaltungen, die zum Beispiel von politischen Akademien durchgeführt werden, eher Wahlwerbung oder Wahlkampf Finanzierung darstellen, also sozusagen hintenrum durch den Bus ins Auge, indem man eben Veranstaltungen macht mit einem bestimmten Klientel an Leuten, die eben auf der Bühne sitzen und die Wahrheiten verkünden sozusagen. Ja, und das fand ich jetzt ein bisschen schwierig, weil es, glaube ich, ging auch darum, dass Gelder aus diesem, ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, aus dem GEZ-Topf sozusagen dafür genommen wurden, diese Veranstaltungen durchzuführen unter anderem. Auf jeden Fall sind es ja politische Akademien, die bestimmte politische Ausrichtung haben und dann entsprechend im Wahlkampf einen Einfluss haben können. Und wenn die dann auch noch vom Fernsehen abgefilmt werden, kostenlos, dann ist das nochmal eine Unterstützung sozusagen in diese Richtung. Und ich glaube, darum ging es im Kern, meine ich, ja, genau. Ja, so ein kleines Skandelchen in Österreich. Mal wieder aus dem Medienbereich. Ja, es ist ja auch die Frage, wie viele der Veranstaltungen würden ohne das Geld der politischen Stiftungen, die dann ja auch einen politischen Inhalt verfolgen, überhaupt zustande kommen. Ja, das ist erstmal der Vergleich wahrscheinlich naheliegend oder wahrscheinlich auch richtig, dass eben die politischen Akademien mit den Stiftungen in Deutschland zu vergleichen sind. Ja, und wie die darauf kommen. Nee, du hattest was anderes gefragt. Berliner Polizisten schnüffeln privat in Datenbanken. Sagt ja, vor allem nicht so ein Scheiß, wenn man das liest, es geht hauptsächlich darum, dass die irgendwie bei Nachbarn schnüffeln oder bei irgendwie beim Schwager, um ihn zu ärgern oder so. Also das finde ich auch hart. Nein, das, doch. Oh, also, das ist eine große Macht und große Verantwortung. Ich meine, das ist ein uralter Mechanismus, dass Leute, die Macht haben, diese Macht für die genau, wenn das geht, das Ding müssen auch brauchen. Ne? Aber kann man da nicht ein Rechtemanagement einführen oder so? Ja, da gibt es ein Rechtemanagement und auch die Leute, die dann noch trotzdem, sie sind ja gefasst worden. Das verstehe ich ja sowieso nicht, weil dass so viele Leute, wir hatten das mal bei einem Arbeitgeber von mir, wo Leute meinten, sie könnten die Stechuhr betrügen. Und das haben dann viele Leute gemacht und irgendwann waren die Logs der Stechuhr halt komisch. Und dass halt in einem IT-Unternehmen die Leute nicht raffen, dass das aufgezeichnet wird, was sie da machen. Auch ihre kleinen Hacks. Ja. Hat es dann 30 Leute auf einmal erwischt. Und hier würde ich halt hoffen, dass das endlich passiert. Ja, ich denke auch, dass bei jeder Aktion, die man macht am Rechner, dass man einen kleinen Eintrag hinterlässt, dass man selber es war. Ja, und dann fällt das auch auf. Ja, hier ist bei einem AfD-Abgeordneten, der hat einen angestellt, der ja angeblich Chef von den Identitären ist. Guck mal da, der Daniel Fiss. Mann, genau. Das ist doch unser alter Talkgast hier. Den hatten wir doch mal in einem Extra-Stream zu Gast, damit er uns die identitäre Bewegung näher bringen durfte. Okay. Auf jeden Fall hat der AfD-Mann gesagt, das ist projektbezogen, das dauert 6 Wochen und danach ist er wieder weg. So richtet euch mal ab. Ja, das finde ich auch irgendwie passend und eigentlich auch ausreichend. Weiß ich nicht, die Nähe wurde da immer nachgesagt und die wird wahrscheinlich auch vorhanden sein. Von daher ist jetzt auch nicht wirklich viel Neuigkeit sozusagen dran. Aber er hat natürlich jetzt einen Job da und kriegt da Geld für, dass er da im Bundestag irgendwie ein- und ausgeht. Das behagt vielen Leuten nicht. Ich weiß ja nicht, wie der hier rübergekommen ist. Ich kann mich da nicht dran erinnern an das Gespräch. Kannst du mal erzählen? Ja, halt Identitätspolitik, aber das mögen wir ja nicht. Also. Ja. Ja, wie das zustande gekommen ist, kann ich dir sagen. Also der Martin Sellner hatte uns ja erwähnt in einem Video von sich und wir hatten dann halt, ja, wir wollten uns halt mit jemandem von der Identitären Bewegung unterhalten und dieser Daniel Fies war halt damals der Pressesprecher von der Identitären Bewegung. Ja, er ist ja wohl immer noch ziemlich engagiert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie schlimm finden soll, wenn er da arbeitet für so ein Projekt, wo er Grafikdesign arbeitet. Oh ja, das ist halt, wenn die aber AfD sich halt genutzt werden, um irgendwelche Verbindungen aufzubauen oder Pläne zu schmieden oder mal ein Bier zusammen zu trinken. Ja, aber wenn die AfD sich nach außen hin halt damit schmückt, die IB abzulehnen, finde ich schon komisch. Sie haben das wohl in ihrem komischen Podcast festgehalten, dass sie das machen wollten, dass sie mit IB nichts zu tun haben wollten. Das war ja die Überschrift von dem Artikel, so mehr oder weniger. Die AfD sagt, wir haben nichts damit zu tun, aber der Typ beschäftigt halt den Fisch. Ja, nee, sie haben auch so, die haben das so Ausschlusskriterien, das sind genannte Ausschlusskriterien, mit wem sie nichts zu tun haben wollten. Und da haben sie die IB mit auf die Liste geschrieben. Also, und die IB, man mag sie mögen oder nicht, aber findet halt was, weswegen man sie verbieten kann. Das sehe ich halt momentan nicht. Und deswegen müssen wir als Demokratie auch eine Bewegung wie die IB aushalten. Ja, apropos aushalten und wegschieben und so. Diese zwei von den drei Herrschaften auf diesem Foto wurden abgeschoben nach Vietnam. Und zwar hier die Mutter und der Vater von der Dame in der Mitte. Und also die sind wohl nach Deutschland gekommen, nach diesem Artikel hier von der Taz, weil, also der Vater war Schriftsteller in Vietnam und wurde halt, also hat halt schon mehrfach Probleme mit der Regierung gehabt und er hat dann die Möglichkeit ins Ausland zu reisen, weil seine Tochter, die ist wohl Pianistin, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie Musikerin. Und hat halt Auftritte in anderen Ländern gehabt sogar, also ziemlich hohes Level halt. Und dann hat er halt in Deutschland Asyl beantragt und jetzt wurde das aber nicht stattgegeben. Auch ganz merkwürdige Sachen, also wenn man diesem Artikel hier glauben kann, dann ist es wohl so, dass diese Asylgesuche von Vietnamesen normalerweise nicht in Bayern geprüft werden, da wo die halt waren, wo die untergebracht waren. Und normalerweise war es, glaube ich, in Berlin und noch irgendwo, wo sie halt Leute haben, die sich damit auskennen, weil wohl angeblich auch auf irgendwelchen Webseiten zu lesen ist, dass dieser Typ halt da nicht gern gesehen ist von der Regierung, also dass man ihm halt irgendwelche Vorwürfe macht, dass er den Sozialismus irgendwie böse findet und so. Und ja, aber in Bayern haben sie halt irgendwie entschieden, dass sein Asylantrag nicht gerechtfertigt ist und dass das nicht nachgewiesen ist, dass er da irgendwie politisch verfolgt wird. Und deswegen haben sie jetzt halt ihn und seine Frau schon abgeschoben und die Tochter haben sie nur deswegen noch nicht abgeschoben, weil die im Moment keinen gültigen Reisepass hat. Das werden sie aber wohl noch nachholen, stand da drin. Also befürchtet die Tochter halt. Ja, das ist mal wieder so eine Posse, ne? Also ich habe da auch vor kurzem mit einem Polizisten drüber gesprochen, über dieses Thema. Der hat auch gemeint, hat so in diesen Unterkünften irgendwie von irgendwelchen Leuten, was die da so für Tricksereien machen, ne, dass sie dann irgendwie die Zimmer durchtauschen und so regelmäßig, damit du halt, wenn du dann da hinkommst und wieder abschieben willst, dann halt andere Leute irgendwie vor dir hast und den richtigen halt nicht findest und lauter solche Sachen. Und deswegen ist es halt schwer, solche Leute irgendwie abzuschieben. Aber so eine Familie wie die, ne, da ist das auch explizit genannt, halt dieses Beispiel, die sich halt an alle Regeln halten, ne, die, also was hier auch in dem Artikel zum Beispiel drinsteht, ist, dass er wohl die Möglichkeit gehabt hätte, nach Kanada auszuwandern. Dafür hätte er sich aber wohl nach Wien in die kanadische Botschaft begeben müssen, was er nicht durfte wegen dieser Residenzpflicht. Also weil man ja nicht frei sich einfach bewegen kann, wenn so ein Asylantrag läuft. Und wenn er jetzt das quasi einfach gemacht hätte und ihn da keiner erwischt hätte, was ja mit offenen Grenzen und so in der EU Freizügigkeit, da hätte ja wahrscheinlich sowieso keiner kontrolliert, wenn da einer sich von Deutschland nach Österreich begibt. Und dann wäre das wahrscheinlich jetzt gar nicht passiert geworden, dass sie den da jetzt abgeschoben hätten. Aber ja, das ist wieder so ein typischer Fall, der einem einen sehr schlechten Nachgeschmack im Mund hinterlässt. Vor allem wegen der einen Sache, die du gerade gesagt hast, und wegen der anderen Sache, die ja schon fast beiläufig erwähnt wurde. Der einzige Grund, warum die Tochter nicht abgeschoben wurde, ist, weil sie gerade keinen gültigen Pass hat. Ja. Also nicht, weil die nicht identifizierbar ist oder weil man nicht weiß, wer die ist oder so, sondern einfach nur diese administrative Hürde. Und das ist wirklich der Knackpunkt. Das ist wieder, ich muss leider nochmal meinen Aluhut aufsetzen, beziehungsweise in den Paulanergarten gehen, weil das sind halt persönliche Erfahrungen von mir, die ich halt leider oftmals gesehen habe. Die Leute, die sich an alle Regeln halten, die sind halt im System drin und die werden vom System irgendwann abgeschoben. Und wenn sie sich wirklich an alle Regeln halten und eben nicht Tricksereien machen, wie du es auch erwähnt hast, ja, zum Beispiel, wenn man da ins Konsulat fährt, obwohl man das nicht darf, obwohl einen keiner daran hindert, so, dann könnte man das umgehen. Wenn man nicht solche Tricksereien macht, dann ist das deutsche System schon sehr streng, was ja auch immer sehr kritisiert wird von linker Seite her. Da haben die ja recht. Es ist recht streng, wenn man sich an alle Regeln hält. Aber es gibt so viele Ausnahmeregeln, dass wirklich es frustrierend ist. Wir kennen alle die Beispiele von irgendwelchen Abschiebungen, die verhindert werden, weil halt am Flughafen irgendwelche Sachen passieren, die vorher einstudiert wurden in Absprache mit irgendwelchen Vereinen oder sowas. Und wenn man so einen Fall hier dann sieht, ja, wobei ich es aber auch wirklich bedenklich finde, dass nach Nordkorea abgeschoben wird. Das kann auch wirklich nur irgendwie Vietnam. Hintergrund haben, dass irgendein anderer Vietnam. Diplomatischer Deal mit der Vietnam. Ja. Zwar Vietnam, Vietnam und nicht Nordkorea. Okay. Nach Nam. Habe ich selber was verwechselt? Deswegen hier haben wir Aluhut wieder abgesetzt. So. Hier haben wir einen Tweet, der sich um einen Rant-Bericht dreht, und ihr wisst, was jetzt alle kommt. Abel kündigt an, einen Sonderstream vorzubereiten zu einem weiteren Rant-Report. Wir haben mittlerweile schon The Trojan Horses, aber der ist, glaube ich, von einem anderen Think Tank, dann Rant Political Warfare, und hier haben wir nochmal Post-War Order und halt die Trends. Und ich wollte nur ankündigen, dass ich wieder noch mehr ankündige und das irgendwann kommt. Da habt ihr es. Das ist ein toller Bericht, lest ihn euch durch. Oder wartet, bis ich ihn euch vorstelle. Ja, hier haben wir einen Bericht. Hier geht es um einen Bericht aus China. Aus China kennen wir ja die krassesten Meldungen, wie es funktioniert mit, dass man irgendwie nicht mehr mit dem Zug fahren darf, wenn man bei Rot über die Ampel geht, weil das Gesichtserkennungssystem einem den Social Score zugerechnet hat. In gewissen Provinzen. Beta-Test, aber trotzdem. Ja, eine Sache, die gar kein Beta-Test mehr ist, sondern die in sehr vielen chinesischen Schulen, natürlich nicht im überwiegenden Teil, sondern in gewissen reicheren Provinzen jetzt schon Einzug gefunden hat, ist ein ID-System, was quasi die gesamte Schulklasse überwacht. Chris, wenn du ungefähr auf 20% runterscrollen könntest im Artikel, da ist ein Schaubild, was die ganze Sache sehr gut veranschaulicht. Im Endeffekt geht es darum, dass Schulen in China im Zusammenhang mit der chinesischen Regierung, die ja eine AI-Offensive gestartet hat, genau das ist das Bild, den Schulen ein System zur Verfügung gestellt hat, was es in zwei Varianten gibt. Die eine Variante kostet ungefähr 20.000 US-Dollar äquivalent. Die bessere Variante kostet ungefähr 80.000 US-Dollar äquivalent pro Klassenraum. Ja. Aber wie gesagt, die chinesische Regierung bezahlt das einfach. Deswegen führen das immer mehr Schulen ein. Und das System funktioniert so, wie man das auf dem Bild sieht. Die gesamte Klasse wird überwacht. Die Gesichter werden gescannt. Die Profile sind ja bekannt. Es reicht sogar eine Auflösung von 640 Pixeln. 640 mal 480 Pixeln, um eine Klasse von 30 Schülern zu überwachen nach 5 Kriterien, ob sie aufmerksam sind, ob sie mitschreiben, ob sie sich beteiligen, ob sie passiv sind, solche Sachen. Sehr grobschlächtige Kriterien, aber das ist jetzt schon im Einsatz in China, in den Schulen. Die Schüler werden danach bewertet. Das ist ein System, wo die Lehrer drauf Zugriff haben, wo die Schüler selber drauf Zugriff haben. Und am Ende des Schultages wird das auch an die Eltern per App geschickt, wie oft hat sich der Schüler heute beteiligt und so weiter und so fort. Und nochmal, der monetäre Betrag, den ich gerade gesagt habe, wir reden von 200.000 bis 300.000 US-Dollar äquivalent für eine gesamte Schule, um die mit so einem System auszustatten. Und die Regierung bezuschusst das in China. Kann auch nicht gut gehen auf Dauer. Ziemlich übel. Überlegt euch mal, wo ihr damals in der Schule wart. Hättet ihr gerne die ganze Zeit eine Kamera gehabt, die guckt, schreibt ihr auch wirklich gerade mit, ja, und meldet ihr euch auch wirklich. Und danach wird eure Note festgestellt. Ja. Und ja, das Problem ist ja, dass China anscheinend für viele Leute als Vorbild gilt, was technologische Bevölkerungsmanagement-Angelegenheiten angeht. Ja, und ja, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis sowas Ähnliches hier in Deutschland vorgeschlagen wird. Ja, weil China war immer so das negative Vorbild, aber was hier mittlerweile in Europa und in Deutschland teilweise passiert, da kann man ja gar nicht mehr mit dem Finger auf die Chinesen zeigen und sagen, ja, die sind ja so schlimm da drüben. Ne? Ohne Aktivismus der Kleinen. Aber die Methoden, die ähneln sich leider immer mehr. Ohne den Aktivismus von Gruppen, die einen kleinen Staat haben wollen, Nachtwächterstaat, wird es aber auch darauf hinauslaufen. Also wenn du da kein libertäres Lager hast, was dagegen zieht, wird es auf jeden Fall auf China ähnliche Politik rauslaufen. Also auf jeden Fall, denke ich. Also kommen wir nun zu Moral Grandstanding in Public Discourse, Status Seeking Motives as a Potential Explanatory Mechanism in Predicting Conflict. Ich hätte diesen Artikel gerne gelesen, aber meine Tochter hat einen Regenwurm im Garten gefunden und musste dann weinen und ich habe sie getröstet, deswegen hatte ich keine Zeit mehr. Es tut mir leid. Ich habe euch enttäuscht. Boah. Kommen wir nun zu anderen Studien. Never been kiss correlates of lifetime kissing status in US University students. Man hat herausgefunden, dass ein sehr guter Faktor ist, also N war 738, dass wenn man Alkohol trinkt, dass es die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man geküsst wird. Das heißt, wenn ihr ungeküsst seid, direkt Bierechsen. Das ist wichtig. Die Weltraumaffen, die Weltraumaffen treiben die Leute zum Trinken, ja, ja. Ich finde auch den, ich finde auch den Titel von dem, von der Publikation so lustig. Archives of Sexual Behavior. Ich glaube, die Domain war schon vergeben, wahrscheinlich. Attracting Inequality in the Dating Economy. Das ist ein sehr interessanter Artikel. Da hat sich jemand den Spaß gemacht, den Gini-Koeffizient ausgerechnet. Weil das ist ja so, Frauen tun ja untereinander konkurrieren um etwa 20% der Männer und 80% der Männer, oder wie war das, wie waren die Zahlen nochmal? Einen Augenblick. Ich habe heute Probleme mit meinem Notizsystem. Es tut mir leid. Eine Gini-Koeffizient auf jeden Fall ist für die weiblichen Menschen 0,324 und für die männlichen Menschen 0,542. Und die Daten, die hat man genommen von Tinder, also von Dating-Apps, wo man halt gesehen hat, dass die Bottom-Percent der Männer, also die unteren 80%, die konkurrieren halt für 22% der Frauen. Und zwar der Bottom-Frauen. Und die Top 78% der Frauen sind halt im Wettbewerb für 20% der Männer. Und das Interessante ist, wenn du halt diesen Gini-Koeffizienten vergleichst, on a list of 149 countries, Gini indices provided by the CIA World Factbook, this would place the female dating economy as the 75th most unequal average, think Western Europe, and the male dating economy as the 8th most unequal, kleptocracy, apartheid, perpetual civil war, think South Africa. Was ich interessant fand. Also, wobei jetzt South Africa jetzt nicht wirklich so, also der Autor hat wahrscheinlich nicht so viel mit Geopolitik zu tun. Aber ich finde es interessant, also da gibt es nochmal ein weiteres Zitat, was relativ lang ist, aber was halt relativ interessant ist. The result of those cultural changes is that highly unequal social structures of the prehistoric savanna Homo sapiens are reasserting themselves, and with them the dissatisfaction of the unattractive, sexually underprivileged majority are coming back. It is ironic that the progressives who cheer on the decline of religion and the weakening of outdated institutions like monogamy are actually acting as the ultimate reactionaries, returning us to the oldest and most barbaric unequal animal social structures that have ever existed. In this case, it is the conservatives who are cheering for the progressive ideal of sexual income redistribution, though a novel invention. Monogamie. Also das Ding ist halt, dass halt die Progressiven in ihrer Idealvorstellung halt zu Savannenleben Menschen, Homo sapiens, zurückkehren wollen und die Konservativen halt die Progressiven eigentlich sind. Was irgendwie, ich fand's lustig. Hebel, willst du etwa sagen, diese sogenannten Progressiven sind eigentlich eher regressiv? Ja. Wow. Die haben, die mit ihren kulturmarxistischen Ideen wollen einfach nur die ganze Zeit Ideale und Regeln aufweichen. Auch wenn manche Ideen über Tausende von Jahren gewachsen sind und eigentlich ziemlich gute Ideen sind, aber die wollen einfach nur abbauen. Und bisher konnten wir mit Technologie da drüber weg hinsehen durch diesen progressiven Tilt, aber irgendwann wird halt die Katastrophe kommen, wenn man den Progressiven nur genügend Fußraum einräumt. Deswegen zerschmettert den Kulturmarxismus jetzt. Tja, also zu den Dating-Apps sage ich jetzt mal nichts. Eine Sache, die vielleicht doch noch interessant wäre, ist, dass irgendwie 62% aller weiblichen Nutzer, zumindest bei okcupid.com, angeben, dass sie die App nur benutzen, um ihr Selbstgefühl zu steigern und gar nicht, um irgendwelche Leute zu finden, mit denen sie ein Treffen haben. Vielleicht ist es auf anderen Dating-Apps ja auch so. Duke University to pay 112.5 million for faking scientific research data. Ja, hier geht es im Endeffekt um die Duke University, was ja eine der Elite-Universitäten in Amerika ist. Die bekommen, ich glaube, irgendwie 800, 900 Millionen US-Dollar Forschungsgrantgelder alleine vom Federal, von der US-Regierung auf Bundesbehörde. Wie viel nationale, also staatliche Förderung die bekommen, weiß ich jetzt nicht. Aber die haben im Endeffekt jetzt zugegeben, dass die bei 30 Studien, die für das Nationale Gesundheitsamt und für die Umweltbehörde in Amerika angestellt haben, falsche Daten benutzt haben. Ja, die haben im Endeffekt zwei Sachen gemacht. Einerseits haben die Studien angestellt und einfach die Daten eingetippt, ohne dass sie irgendeine Evidenzgrundlage hatten. Und die Daten haben einfach das wiedergespiegelt, was so der Trend war der letzten Jahre. Deswegen ist es nicht großartig aufgefallen. Und andererseits haben die Studien wieder veröffentlicht, die vor einigen Jahren angefertigt haben und halt quasi Arbeitsstunden denen in Rechnung gestellt, die gar nicht angefallen sind. So, und dafür haben die jetzt 112,5 Millionen Strafe gezahlt, freiwillig in einem Settlement. In der Tat wurden nur 40, 60, 70 Millionen US-Dollar quasi verbraucht an Förderungsgeldern für diese Projekte. Also die haben mehr Strafe gezahlt, als das an Förderungsgeldern verbraucht wurde. Und das zeigt einfach auch nur mal, dass auch wissenschaftliche Papers und Forschungen sind auch nur ein Business und es gibt auch da bei den Elite-Universitäten auch immer irgendwelche Player, die das nur machen, um Geld zu verdienen und gerne auch mal die Forschungsergebnisse so aussehen lassen, wie sie erwartet werden, wenn das Geld stimmt und sie sich die Arbeit sparen können. Ja. 112 Millionen US-Dollar ist das ist ein extrem riesiger Skandal. Riesig. Aber ja, wen interessiert schon, ne? Ach ja, hier haben wir eine interessante Meldung aus Finnland. Und zwar, im Endeffekt gibt es eine Firma, die im Endeffekt gewisse Algorithmen und gewisse, ich sag mal, Grund-AI-Input-Systeme mit Daten versorgt und die haben im Endeffekt jetzt davon abgesehen, dass die irgendwelchen Leuten im Internet anstatt von irgendwelchen Capture-Anfragen irgendwelche menschlichen Input-Sachen entlocken oder auf anderen Wege irgendwie Geld dafür bezahlen, dass die da irgendwie 10 Minuten irgendwelche Sachen durchklicken, um irgendwelche Machine-Learning-Prozesse in Gang zu setzen, haben die jetzt einen Vertrag gemacht mit der finnländischen Regierung, dass quasi die Insassen von den Gefängnissen, anstatt dass sie irgendwelche anderen handwerklichen Arbeiten machen oder sonstige Arbeiten tätigen, dass sie halt quasi vorm Computer sitzen können und irgendwelche, ich nehme einfach wieder das Beispiel der Captchas, also irgendwelcher Bilderrätsel, Bilderpuzzle, wo man irgendwelche Zahlen anklicken muss, die verblurrt sind oder irgendwelche Muster erkennen muss, die ein Computer nicht so direkt erkennen würde, um die Maschine zu trainieren. Captchas nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel. Die sitzen da stundenlang und machen solche Sachen. Dafür bekommen die Geld. Und ich finde das schon sehr interessant. Ja. Und man muss direkt dazu sagen, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, es geht nicht darum, dass irgendwelche Strafgefangenen da die Persönlichkeit der künstlichen Intelligenz irgendwie prägen würden. Da gab es nämlich direkt ein paar Leute, die gesagt haben, oh Gott, wenn da irgendwelche Kriminellen das machen, dann haben wir irgendwann die Psycho-künstliche Intelligenz, die alle Leute abschlachtet. Es geht da wirklich nur um solche grundlegenden Sachen. Ja, irgendwelche Sachen erkennen, die ein Computer nicht direkt erkennt. Aber trotzdem interessant und sehr dystopisch. Ja. Und freiwillig. Die Leute müssen das nicht machen. Das ist halt eine Arbeitstätigkeit neben anderen, die sie tun können. Trotzdem interessant. Ah ja, hier sind wir beim Sozialverband Deutschland. Und da bin ich vorhin ja schon drauf zurückgekommen bei der ganzen Mieterproblematik. Und ich hatte es ja schon gesagt, jeder, der sich mit dem Thema mal ein bisschen befassen sollte, sollte A, das gelesen haben und B, sich mit der ganzen Geldwäscheproblematik und mit der ausländischen Immobilienspekulation beschäftigen. Das wird explizit hier nicht genannt. Aber was hier genannt wird, ist die grundlegende Berechnung, aufgrund dessen, also sagen wir es einfach mal so, es wird ein theoretischer Wert angesetzt, wie viel Wohnraum ein Mensch zur Verfügung haben sollte und wie viel Wohnraum im Durchschnitt die Leute haben können in Deutschland oder haben in Deutschland statistisch gesehen. Und da wird gesagt, okay, die Differenz dazwischen, die könnten wir ja theoretisch enteignen. Ja, aber enteignen ist der Vorschlag Nummer 7 oder 8 von ganz vielen anderen verschiedenen Vorschlägen, wo es halt um so Sachen geht wie, ja, wir könnten ja kartellrechtlich die Unternehmen zerschlagen, wir könnten gesetzlich irgendwelche schärferen Regelungen machen und so weiter und so fort. Also quasi 6 oder 7 Vorschläge, bevor es überhaupt zur Enteignung kommt, aber die ganzen Enteignungsbefürworter berufen sich auf diese Studie explizit. Deswegen, auch wer sich mit dem Thema beschäftigen will, die Studie anschauen. Ja. Sozialisten enteignen. Also wie gesagt, selbst der Sozialverband Deutschland sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Und man könnte ja vielleicht einen gesetzlichen Vorschlag machen, dass man nach Artikel 15 halt quasi die Vergemeinschaftung macht mit Kompensation, bla bla bla bla bla. Aber selbst in diesem Dokument, was schon sehr, ich habe ja schon gesagt, bestimmte Sachen wie die ganze Geldwäscheangelegenheit, ausländische Investoren kommen hier einfach gar nicht vor, was natürlich lachhaft ist. Aber selbst diese Studie hat das nur als 7. oder 8. weiß ich jetzt nicht, Vorschlag überhaupt, um mit der Thematik überhaupt umzugehen. Ja, selbst die sind nicht so verrückt, Enteignung zu fordern. Hallo. Crazy. Ja, kurzer Blick nach Amerika. Die haben ja Sester Foster entschieden und da geht es im Endeffekt um die Haftung von Plattformen und anderen Finanzinstitutionen und anderen Internetdienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit Terrorismus, Geldwäsche und Prostitution, Menschenhandel und so weiter und so fort. Und da gibt es ja die Webseite Backpage. Backpage ist im Endeffekt sowas gewesen wie ein Kleinanzeigenportal für Prostituierte. Punkt. So, ja, und Backpage ist ja schon im Rahmen dieser Gesetzgebung in Amerika quasi verboten worden, weil man halt, weil halt die Anforderung an diese Webseite sicherzustellen, dass da niemand unter 18 seine Dienste zum Verkauf stellt, einfach technisch nicht umsetzbar waren und darum wurde die Seite dicht gemacht. So, und Monate hinterher wurde jetzt im Endeffekt Salesforce, was eine der größten Internetfirmen weltweit ist, das ist allerdings eine B2B-Firma, also die machen nur Geschäfte mit anderen Unternehmen und machen im Endeffekt das Backend und ja, alles, was mit irgendwelchen Shop-Systemen und solchen Sachen zu tun hat und die Afterbuy-Systeme, das macht im Endeffekt Salesforce für die. Das war jetzt vielleicht etwas ungenau, aber trotzdem. Die haben jetzt rechtliche Probleme, weil die für diese Webseite, die unter diese Gesetzgebung gefallen ist, vor Monaten halt das System zur Verfügung gestellt haben als Dienstleistung. Ja, die sind jetzt quasi mit angeklagt, der ja, Human Trafficking, Kinderpornografie und so weiter und so fort, alles, was diese Verstöße sind. Obwohl die gar nicht, also nur, das sind alles nur theoretische Verstöße. Aber ja, das wird jetzt vor Gericht verhandelt und je nachdem, ja, also sagen wir es mal so, das war ziemlich absehbar, dass passieren wird, dass es jetzt gerade Salesforce betrifft. Ja, es hätte genauso gut GoDaddy oder irgendwelche anderen Internetunternehmen betreffen können, die beispielsweise den Webspace zur Verfügung gestellt haben oder sonst was. Ja, also vielleicht kommt da auch noch was. Aber das ist ja auch der Punkt. Sester und Foster ist nicht so krass und so stark, aber in gewisser Art und Weise so ein bisschen mit dem Artikel 13 vergleichbar. Ja, weil im Endeffekt die Plattformen in die Haftung genommen werden für gewisse Inhalte, die sie zur Verfügung stellen, was ja der Freistellung nach Section 230 widerspricht. Nachdem, wenn man eine Plattform ist und man kein editoriales oder redaktionellen Eingriff in den Inhalt durchführt, ist man nicht haftbar für das, was da passiert. So. Und Cesta und Foster setzt das außer Kraft und deswegen haben jetzt ganz viele Unternehmen die Probleme. Ja. Wie gesagt, kleiner Blick nach Amerika, die haben Cesta und Foster, wir haben bald Artikel 13, dann haben wir auch solche Probleme. Ja, kommen wir zu einer Sache, die etwas ins Hintertreffen geraten ist. Erinnert euch noch an Edward Snowden? Ne, sagt euch was, oder? Edward Snowden, ja, das war doch der Typ mit der Brille, wo immer der eine linke Nasenstüber gefehlt hat, den er irgendwo verloren hat. Aber die Brille hat er immer wieder angezogen, aus Marketinggründen. Und der ist weiterhin in Russland, ist weiterhin im Asyl in Russland, wird weiterhin dort halt quasi, keine Ahnung, wo der sein Geld herbekommt, vielleicht aus irgendwelchen NGOs oder sowas, aber der ist auf jeden Fall da. Sollte der nach Amerika einreisen, wird dem weiterhin der Prozess gemacht. Und warum? Weil er aus seiner damaligen Position bei der Firma Booz Allen Hamilton, was ein privates Unternehmen war, was für einen US-Geheimdienst gearbeitet hat, quasi desertiert ist und Daten mitgenommen hat und diese Daten veröffentlicht hat. Die Snowden Leaks, erinnert euch noch? Da ging es um die NSA und um die Überwachung und solche langweiligen Sachen, die ja heute überhaupt gar keine Relevanz mehr haben. Ja. Und die ganzen Daten, die der da rausgebracht hat, hat der ja an verschiedene Journalisten gegeben. Unter anderem der Journalistin Laura Poitras und dann gab es noch so ein paar andere Leute, unter anderem halt die Leute vom Intercept. Ja. Glenn Greenwald ist beispielsweise eine Person, die da hervorzuheben ist. Jeremy Scahill ist ein anderer. Und wir haben die ja hier auch schon sehr oft sehr positiv dargestellt, weil die halt auch positive Sachen auf eine Art und Weise berichten, die nachvollziehbar ist und die auch wirklich stimmt. Allerdings in diesem Fall muss ich wirklich Kritik an denen üben. Ja, weil die haben im Endeffekt das Geheimarchiv vom Snowden bekommen. 10% davon sind bis jetzt veröffentlicht worden. Und jetzt haben sie gesagt, ja, brauchen wir die Daten noch? Nee, wir belassen das jetzt einfach mal. Wir lassen das jetzt einfach mal beruhen. Ja, ne? Also ja, ne? So. Die ganzen Leaking-Daten, deswegen, weswegen der Edward Snowden in Russland immer noch im ja, Asyl, Exil, keine Ahnung, was auch immer sitzt. Ja. 10% sind veröffentlicht worden, der Rest haben die jetzt einfach mal entschieden, machen wir nicht. So. Da muss jetzt einfach wirklich jeder selber bewerten, wie er das zu bewerten hat. Ja. Ich gehe davon aus, dass der Edward Snowden innerhalb der nächsten 3 Monate wieder in Amerika ist und ein normales Leben führen kann. Aber das ist wieder Aluhut, hätte ich vorher sagen sollen, ja. Das wäre ihm zu wünschen, auf jeden Fall. Tja. Ja, oh, kommen wir zu Brunei. Brunei hat ja Schlagzeilen jetzt gerade hingelegt, weil mehrere amerikanische Stars sich darüber aufgeregt haben, dass Brunei Homosexuelle steinigt, was sie seit 60, 70, 80, 90, 100 Jahren machen. Ja? Nur jetzt haben sie es nochmal in einem Gesetz festgeschrieben. Und zeitgleich dazu haben die auch noch so ein paar andere Sachen in einem Gesetz festgeschrieben, und zwar unter anderem, dass die Chinesen den Hafen in Brunei benutzen dürfen. Und in Aussicht wurde auch gestellt, dass die Chinesen vielleicht sogar einen Militärstützpunkt in Brunei errichten können. Und auf einmal haben wir ein Problem mit Brunei. Also ich bin ja gegen Steinigung von Homosexuellen, das ist ja wohl eindeutig klar. Aber das ist in Brunei seit, wie gesagt, seit wann ist das so? Seit Ewigkeiten. Brunei ist ein Sultanat. Es ist ein Königreich nach europäischem Sinne. Ja, und wir haben hier eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben die Brunei. Ja, die Brunei, die haben ein Grundeinkommen, ja, ein Universal Basic Income. Ja, jeder Brunei kriegt vom Sultan im Endeffekt das Geld, was er zum Leben braucht und noch sehr viel mehr. Und jegliche Arbeit wird von ausländischen Arbeitskräften getätigt. Gut, das ist nicht nur in diesem Land so, das ist in anderen Ländern auch so, aber nur so viel zu Brunei. Und alle regen sich jetzt über Brunei auf, weil Brunei das macht, was sie schon seit 50 Jahren macht und seltsamerweise gleichzeitig China da eine Militärbasis machen. Ich meine, ich glaube, es gibt da bestimmt überhaupt gar keinen Zusammenhang. Nicht wahr? Ach ja, und weiter geht's. Schwere Strafen für Betrieb von Darknet-Foren und Doxing. Ja, da gibt's im Endeffekt zwei Sachen. Ja, einerseits, es gibt einen Vorschlag auf Innenministeriumsebene und es gibt einen Vorschlag auf Bundesratsebene. Vielleicht nicht Bundesratsebene, Bundesministerkonferenzebene, das ist nicht das richtige Wort. Aber gut, im Endeffekt geht es auf der einen Seite darum, dass man jegliche VPNs und jegliche Unternehmen, die dafür benutzt werden könnten, irgendwas zu verschleiern, einfach mal gesetzlich verbietet. Ja, und alles, was damit zusammenhängt. Das einzige Positive daran ist, dass gesagt wird, okay, wenn jemand persönliche Daten über jemanden veröffentlicht, dann wird das noch stärker strafrechtlich relevant. Das sogenannte Doxing, das ist der einzige Punkt, den ich nachvollziehen kann bei diesem Vorschlag. Allerdings schießt er doch schon sehr übers Ziel hinaus. Weil ja, auch an dieser Stelle, das ist ja teilweise gar nicht mal so einfach, ne? Also du hast halt teilweise Domainregister, du hast irgendwelche Webseiten mit Impressum, wo du irgendwelche Sachen rauslesen kannst und so. Und das ist halt auch die Frage, ob das dann Doxing ist, wenn man das dann weiterverbreitet und so. Ne? Also. Ja, darum geht es nicht. Es geht schon wirklich um so Sachen wie Ausnutzen von Schwachstellen, um irgendwelche persönlichen Daten zu bekommen und die dann zu verbreiten. Also es gibt einen Vorschlag, der beispielsweise sowas vorsieht wie, sagen wir mal, du hast einen Twitter-Account und da hast du ein Pseudonym und da sieht man irgendwo deine E-Mail-Adresse und diese E-Mail-Adresse ist auch bei deinem Facebook-Account, wo du mit deinem echten Namen bist. Ja? Und der Vorschlag auf Ministerebene würde quasi diese Verknüpfung, die du machst, ja, dass du sagst, hier, der hat da den Facebook-Account, das ist sein echter Name, die gleiche E-Mail-Adresse, das würde schon als Doxing gelten. Ich denke mal, das mit dem Impressum wäre auch ähnlich. Und wie gesagt, es schießt ja total über das Ziel hinaus, ja. Und ich muss dazu sagen, die ganzen Texte sind auch noch nicht im Wortlaut überall verfügbar. Und es gibt, wie gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Sachen, die mehr oder weniger das Gleiche tun, ja, die beschäftigen sich mit Tor, VPNs, Darknet man kann sich jetzt darüber streiten, welche ist strenger, ja, die eine Sache, die sagt halt, alles muss direkt verboten werden und die andere, die will einfach nur mehr Überwachung haben und ja, ich wollte es einfach nur mal sagen, ja, im Moment alle schimpfen sie hier, wir haben die Antiterror-Sache auf EU-Ebene, die zusätzlich zu den ganzen Urhebersachen noch kommt. Und wir haben das auf Ministerebene und auf Innenministeriumsebene. Alle wollen sie gerade das Darknet verbieten. Alle. Es ist verdammt crazy. Ja, deswegen, die ganzen Details jetzt zu sagen, wäre müßig, weil, wie gesagt, wir müssen auf die Texte warten. Ich finde allein die Tatsache, dass auf drei unterschiedlichen legislativen Ebenen im Moment genau das Gleiche besprochen wird. Absolut fantastisch. Ja. Ja, die Beschreibung des Verbots klingt aber noch ein bisschen wie ein Verbot von Online-Banking, ne? Das Justizamt, das Bundesamt für Justiz in Bonn, klagt gegen ein nicht genanntes soziales Netzwerk. Das Portal tue zu wenig gegen Hasskommentare und Fake News. In mindestens 100 Fällen soll das bislang nicht näher genannte Netzwerk Hasskommentare und sogenannte Fake News trotz Beschwerden der User nicht entfernt haben. Das Portal habe eindeutig gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstoßen, sagte der Präsident der Bonner Behörde am Freitag dem WDR. Da haben wir den ersten Fall. Bin gespannt. Ich glaube, den brauchen sie jetzt auch, damit sie dann ihre Evaluation vom Gesetz dann irgendwann sagen können, ja, wir haben ja die verklagen müssen, weil das war ja so viel. In mindestens 100 Fällen. In 100 Fällen, überleg mal, seit wann gibt es dieses blöde Gesetz und wie viele Posts sind in der Zeit getätigt worden? Allein von Bots. Allein kommen die mir mit hier 100 Fällen an. Er spricht von mächtigen Gegnern. Ne? Ist es halt entweder Google oder Facebook oder Twitter, keine Ahnung. Oh, oh. 1000 Beschwerden sind eingegangen beim Bundestag. Genau, und von 50.000 sind so ausgegangen. 50.000 pro Jahr, wohlgemerkt. Problematisch sei, dass nur Portale mit mehr als 2 Millionen registrierten Nutzern über die Anzahl von Beschwerden und gelöschten Inhalten berichten müssen. Er rechne aber damit, dass das Gesetz noch ergänzt werde. Genau, schön, schön viel Aufwand für alle. Jo. Und als Startup-Gründer in Deutschland brauchst du dann in Zukunft den in der EU mehr machen. Musst du schon fast sagen, wenn das so weitergeht. Das ist denn für eine Gesellschaft, wo die eine Hälfte irgendwas ins Internet schreibt und die andere Hälfte kontrolliert, dass das in Ordnung ist oder wieder rauslöscht oder so. Ja, genau. Ja. 1984, willkommen. Ja. Das, dann nee, diese, das nennt man doch Kahanismus. Das ist dann diese genaue Trennung halt. Die einen, das sind halt die Parteimitglieder, das sind die, die gucken, ob du das Richtige machst, und die anderen, das sind halt die Proletarier. Ist doch alles logisch. Naja, das war bei mir. Genau, Facebook hat einen Account, den die französische Regierung gegründet hat. Hier steht zwar geblockt, aber eigentlich nicht wirklich geblockt. Eigentlich haben sie nur die Werbeanzeige von denen weggenommen. Und zwar ging es bei dieser Werbeanzeige darum und bei diesem Account darum, der sollte jetzt, ich glaube, auf die Europawahl hinweisen, auf jeden Fall auf Wahlen halt hinweisen. Das hieß irgendwie, ja, ich gehe wählen oder so auf Französisch. Und weil sie aber nicht dazu geschrieben haben, wie viel Geld das gekostet hat. Und also es gibt auf jeden Fall so ein französisches Gesetz, wonach man jetzt bei solchen politischen Werbekampagnen immer offenlegen muss, wer das bezahlt und wie viel das quasi, wie viel Geld dahinter steckt. Und das halt im Rahmen von Fake News Verhinderung. Und das haben sie halt mit diesem Account nicht gemacht, woraufhin Twitter einfach sich an ein Wortlaut vom Gesetz gehalten hat und gesagt hat, ja, dann gibt es da eine Werbeanzeige halt eben nicht. Und das hat natürlich für einiges an Belustigung gesorgt. Genau, das hast du schön umschrieben. Ich hatte hier ja schon mal den Fall von Kanada vorgestellt, wo das ja aktuell auch der Fall ist im Wahlkampf. Da darf auf Social Media überhaupt gar keine Wahlkampfwerbung geschaltet werden, weil, gleicher Grund wie hier, Twitter und alle anderen Social-Media-Sachen die Auflage bekommen haben, wenn politische Werbung geschaltet wird, dann müsst ihr im Hintergrund ein System haben, was nachweisen kann, wo das Geld herkommt, das dafür bezahlt hat. Und Twitter hat einfach gesagt, ja, wir können dieses System nicht, sie sind nicht in der Lage, das hier aufzubauen, nach kanadischem Recht. In Frankreich ist es so, dass Twitter gesagt hat, ja, wir können das nach kanadischem Recht aufbauen. Das zeigt alleine schon, wie sehr in Kanada das transparenter ist, wer da irgendwas bezahlt. Kann man so oder so sehen. Aber, wie du schon gesagt hast, die Regierung hat nicht den Nachweis gebracht für das System, was Twitter gemacht hat, was sie in Kanada nicht machen konnten, aufgrund der anderen Gesetzgebung. Und deswegen sind sie selber geblockt worden. Egal, wie sie es machen, die Zensur, die führt nirgendwo hin. Ja, genau wie in Kanada ist es auch in Frankreich. Okay, also in Kanada wurde es natürlich mit Russland und Bots und was auch immer gerechtfertigt, diese Sache. Und in Kanada wurde es natürlich mit dem Front National gerechtfertigt. Ne? So. Und Russland auch. Ja. Aber lustig. Man kann wirklich nur hoffen, dass die weiterhin so inkompetent sind, dass sich die eigene Gesetzgebung gegen sie selber wendet, weil vielleicht nehmen sie dann zurück aus Eigeninteresse. Naja, ich denke mal eher nicht, aber gut. Ja, das waren auf jeden Fall die heterodoxen, pluralen Weltraumaffen für heute. Bis nächste Woche. Ja, ich kann nur sagen, der einzigste Weg ins Utopia ist, alle Utopisten an die Wand zu stellen. Was stehen die denn an der Wand? Wollte ich noch loswerden. Die stehen an der Wand und gucken dann auf den Wald und ja, aber wenn da eine Wand ist, können die den Wald doch nur sehr schlecht sehen. Naja, aber die stehen draußen an der Wand. Ich, ja. Ja, ja, bitte. Die einst Robert Blum. Na, ein also. Geh geht in den Wald. In den Wald gehen ist wichtig. Genau. Ja. Geht ich frage mich, wie kann man den sozialistischen Wein saufen, wenn das Glas halb enteignet wurde? Fließt das da nicht raus? Das ist eine gute Frage. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Alle voran den Kulturmarxismus. Und geht in den Wald. Kulturmarxismus. Ha. Tschüss.